Teil 1 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorgelesen von Ragnar. Die Anarchisten von John Henry Mackay. Einleitung. Das Werk der Kunst hat für den Künstler zu sprechen, der es schuf. Die Arbeit des betrachtenden Forschers, welcher hinter ihr zurücktrat, erlaubt ihm zu sagen, was ihn trieb, sich zu äußern. Der Vorwurf der Arbeit, die ich vollende, erlaubt mir nicht nur, sondern verlangt von mir, sie mit einigen Worten zu begleiten. Zuvor das eine: Wer mich nicht kennt und in den folgenden Blättern etwa sensationelle Enthüllungen in der Art jener verlogenen Spekulationen auf die Urteilslosigkeit des Publikums erwartet, aus welchen dieses seine ganze Kenntnis der anarchistischen Bewegung schöpft, der gebe sich nicht die Mühe, über diese erste Seite hinaus zu lesen. Auf keinem Gebiet des sozialen Lebens herrscht heute eine heillosere Verworrenheit, eine naivere Oberflächlichkeit, eine gefahrdrohendere Unkenntnis als auf dem des Anarchismus. Die Aussprache des Wortes schon ist wie das Schwenken eines roten Tuches. In blinder Wut stürzen die meisten auf dasselbe los, ohne sich Zeit zu ruhiger Prüfung und Überlegung zu lassen. Sie werden auch dieses Werk zerfetzen, ohne es verstanden zu haben. Mich werden ihre Stöße nicht treffen. London und die Ereignisse des Spätjahres 1887 haben mir als Hintergrund meines Gemäldes gedient. Als ich im Anfang des darauffolgenden Jahres noch einmal für einige Wochen auf den Schauplatz zurückkehrte, hauptsächlich um meine East-End-Studien zu vervollständigen, ahnte ich nicht, dass gerade die von mir zu eingehenderer Schilderung gewählte Gegend durch die Frauenmorde Jack des Aufschlitzers bald nachher in aller Munde sein würde. Das Kapitel über Chicago wurde nicht abgeschlossen, ohne dass ich auch das dicke Bilderbuch für große Kinder, mit dem seitdem der Polizeikapitän Michael Shark den infamen Mord seiner Regierung zu rechtfertigen suchte, Anarchy and Anarchists, Chicago 1889, einer Durchsicht unterzogen hätte. Es ist nichts weiter als ein nicht unwichtiges Dokument stupider Brutalität sowohl wie raffinierter Eitelkeit. Die Namen von Lebenden sind von mir in bewusster Absicht nirgends genannt. Der Näherstehende wird trotzdem fast überall unschwer die Züge erkennen, die mir Vorbilder gewesen sind. Zwischen der Niederschrift des ersten und des letzten Kapitels liegen 3 Jahre. Immer neu auftauchende Zweifel zwangen mich immer wieder, oft auf lange hinaus, zur Unterbrechung der Arbeit. Ich begann sie vielleicht zu früh. Zu spät beende ich sie nicht. Nicht jede Seite der Frage konnte ich erschöpfen. Meist war es mir nicht vergönnt, mehr zu geben als die Schlusssätze oft langer Gedankenreihen. Die völlige Unvereinbarkeit anarchistischer und kommunistischer Weltanschauung, die Zwecklosigkeit und Schädlichkeit gewaltsamer Taktik sowie die Unmöglichkeit irgendeiner Lösung der sozialen Frage durch den Staat hoffe ich bewiesen zu haben. Das 19. Jahrhundert hat die Idee der Anarchie geboren. In seinen 40er Jahren wurde der Grenzstein zwischen der alten Welt der Knechtschaft und der neuen der Freiheit gesetzt. Denn es war in diesem Jahrzehnt, dass P.J. Proudhon die titanische Arbeit seines Lebens mit »Qu'est-ce que la propriété« 1840 begann und Max Stirner sein unsterbliches Werk »Der Einzige und sein Eigentum« 1845 schrieb. Sie konnte vergraben werden unter dem Staube zeitweiligen Rückschrittes der Kultur, aber sie ist unvergänglich. Sie ist bereits wieder erwacht. Seit 10 Jahren kämpft in Boston, Massachusetts, mein Freund Benjamin R. Tucker mit der unbesieglichen Waffe seiner Liberty für Anarchie in der Welt. Oft habe ich in den einsamen Stunden meiner Kämpfe meinen Blick auf das funkelnde Licht gerichtet, das von dort aus die Nächte zu erhellen beginnt. Als ich vor nun 3 Jahren die Gedichte meines Sturm der Öffentlichkeit übergab, begrüßten mich freundliche Stimmen als den ersten Sänger der Anarchie. Ich bin stolz auf diesen Namen, aber ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es heute nicht so sehr darauf ankommt, Begeisterung für die Freiheit zu erwecken, als vielmehr von der unbedingten Notwendigkeit ökonomischer Unabhängigkeit, ohne welche sie ewig der wesenlose Traum der Schwärmer bleiben wird, zu überzeugen. In diesen Tagen der wachsenden Reaktion, die in dem Siege des Staatssozialismus ihren Höhepunkt erreichen wird, ist die Forderung unabweisbar für mich geworden, hier auch der erste Verfechter der anarchistischen Idee zu sein. Ich hoffe, ich habe meine letzte Lanze für die Freiheit noch nicht gebrochen. Rom im Frühjahr 1891. John Henry Mackay. Im Herzen der Weltstadt. Über London hin begann sich ein nasskalter Oktoberabend zu breiten. Es war der Oktober desselben Jahres, in welchem noch nicht 5 Monate vorher jene albernen Feierlichkeiten der 50-jährigen Regierungszeit einer Frau, welche sich Königin von Großbritannien und Irland und Kaiserin von Indien nennen ließ, in Szene gesetzt waren, nach denen das Jahr 1887 Jubilee-Year genannt wurde. An diesem Abend, es war der letzte einer Woche, suchte sich durch wirre, enge und fast leere Gassen ein Mann aus der Richtung von Waterloo Station her, nach der Eisenbahnbrücke von Charing Cross, seinen Weg. Als er langsam, wie ermüdet von einem stundenweiten Gange, die Holztreppe, welche zu einem schmalen, neben den Schienen sich hinziehenden Fußgängerpfad der Brücke führt, hinaufgestiegen und ungefähr über der Mitte des Flusses angelangt war, trat er in eine der runden Ausbuchtungen nach der Wasserseite hin und stand dort eine Weile, während er die Menschen hinter sich vorbeitreiben fühlte. Es war mehr eine Gewohnheit als eigentliche Ermattung, die ihn Halt machen und die Themse hinunterblicken ließ. Da er trotz seines bereits 3-jährigen Aufenthaltes in London nur selten jenseits der Themse gewesen war, so versäumte er nie, bei Überschreitung einer der Brücken den großartigen Anblick, den London von einer jeden unter ihnen bietet, wieder in sich aufzufrischen. Es war noch eben hell genug, dass er bis nach Waterloo Bridge hin zu seiner Rechten die dunklen Massen der Lagerhäuser und auf dem Spiegel der Themse zu seinen Füßen die Reihen der aneinandergekoppelten, weitbauchigen Frachtkähne und Flöße erkennen konnte. Doch flammten bereits überall die Lichter des Abends in das dunkle, gähnende Chaos dieser ungeheuren Stadt hinein. Wie parallele Linien zogen sich die beiden Laternenreihen auf Waterloo Bridge hin, und jedes der Lichter warf seinen scharfen, flimmernden Schein tief und lag nieder in die zitternde, dunkle Flut, während zur Linken in terrassenförmigen Aufstieg die ungezählten kleinen Flammen, welche die Embankments und den Strand mit seiner Umgebung allabendlich erhellten, aufzuleuchten begannen. Der ruhig Dastehende sah drüben auf der Brücke die vorüberhuschenden Lichter der Cabs. Er hörte hinter sich die Züge der Südostbahn, rasselnd und dröhnend, in die Halle von Charing Cross hineinrasen und wieder hinaus. sah unter sich die trägen Wellen der Themse mit fast unhörbarem Plätschern an der sich tief herabziehenden, dunkelschwarzen Schlammmasse lecken, und indem er sich zum Weitergehen wandte, öffnete sich vor ihm, von weißen Fluten des elektrischen Lichtes taghell durchleuchtet, die Riesenhalle des Bahnhofs von Charing Cross, dieser Mittelpunkt eines Tag und Nacht nicht rastenden Getriebes. Er dachte an Paris, seine Heimatstadt, als er langsam weiterschritt. Welcher Unterschied zwischen den breiten, flachen und hellen Ufern der Seine und diesen starren, ragenden Massen, auf welche selbst die Sonne keinen Schimmer von Freude zu zaubern vermochte. Er sehnte sich zurück nach der Stadt seiner Jugend. Aber er hatte London lieben gelernt mit der leidenschaftlichen, eifersüchtigen Liebe des Trotzes. Denn man liebt London entweder oder man hasst es. Wieder blieb der Wanderer stehen. So hell war die riesige Halle erleuchtet, dass er die Uhr an ihrem Ende deutlich erkennen konnte. Die Zeiger standen zwischen der 7. und der 8. Stunde. Das Leben auf dem Fußwege schien sich verstärkt zu haben, als ob eine Menschenwelle von diesseits nach jenseits hinübergespült wurde. Es war, als ob der Zögernde sich nicht losreißen könne. Er betrachtete einen Augenblick das unablässige Spiel der Signalarme an dem Einfahrtspunkt der Halle. Dann versuchte er über die Schienen hinweg und durch das Gewirr von Eisenpfosten und Waggons Westminster Abbey mit seinen Blicken zu erreichen, aber er konnte nichts als das schimmernde Ziffernblatt am Turm von Parliament House erkennen und die dunklen Umrisse gigantischer Steinmassen, welche sich drüben erhoben. Und überall hingewirrt die tausend und abertausend Lichter. Wieder wandte er sich nach der freien Seite, an welcher er vorher gestanden hatte. Unter seinen Füßen rollten dumpf brausend die Züge der Metropolitan Railway hin. Die ganze Weite des Victoria Embankment lag bis Waterloo Bridge halbhell erleuchtet unter ihm. Starr und ernst hob sich die Nadel der Kleopatra in die Höhe. Zu dem Manne herauf drang das Lachen und Singen der Burschen und Mädchen, welche allabendlich die Bänke der Embankments belegt hatten. »Do not forget me, do not forget me«, war der Refrain. Ihre Stimmen klangen hart und schrill. »Do not forget me«. Überall konnte man es im Jubilee Year in London hören. Es war das Lied des Tages. Wer das Gesicht des eben über den Brückenrand gebeugten jetzt beobachtet hätte, dem wäre ein seltsamer Ausdruck von Härte nicht entgangen, der es plötzlich beherrschte. Der Fußgänger hörte nichts mehr von dem verhaltenen, hier gedämpften Lärm und dem trivialen Gesang. Ein Gedanke hatte ihn wieder beim Anblick der gewaltigen Kaianlage zu seinen Füßen gepackt. Wie viel Menschenleben mochten wohl unter diesen weißen Granitquadern, so sicher und unüberwindlich aufeinander getürmt, zermalmt sein? Und er dachte wieder jener schweigenden, unbelohnten, vergessenen Arbeit, welche all das Große, das er um sich sah, geschaffen. Schweiß und Blut werden abgewaschen, und der Einzelne erhebt sich lebend und bewundert auf den Leichen von Millionen ungenannt Vergessenen. Als stachele ihn dieser Gedanke auf, schritt Carrar Auburn weiter. Indem er die Steinbögen am Ende der Brücke durchmaß, die Überreste der alten Hungerford Suspension Bridge, sah er zu Boden und ging schneller. Wieder, wie immer, lebte er in den Gedanken, denen auch er die Jugend seines Lebens gewidmet hatte Und wieder packte ihn die grenzenlose Größe dieser Bewegung, welche die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die Soziale genannt hat. Dorthin Licht zu tragen, wo noch das Dunkel herrscht, in die duldenden, unterdrückten Massen, deren Leiden und langsames Sterben den anderen das Leben gibt. Aber als Aubin die Brückentreppe niedergestiegen war und sich in Villiers Street, jener merkwürdigen kleinen Straße, die vom Strand nach dem Stadtbahnhof von Charing Cross hinabführt, befand, wurde er wieder von dem ihm umrauschenden Leben gefesselt. Unaufhörlich drängte es sich an ihm vorbei. Dieser wollte noch den Zug erreichen, der eben jene, welche so eilig dem Strand zueilten, verspätete Theaterbesucher, die sich vielleicht wieder in den Entfernungen Londons geirrt, ausgespien hatte. Hier redete eine Prostituierte auf einen Herrn im Seidenhut ein, den sie mit einem Wort und einem Blick ihrer müden Augen hierher gelockt hatte, um mit ihnen über den Preis handelseinig zu werden. Und dort drängte eine Schar hungriger Gassenkinder, ihre schmutzigen Gesichter an die Scheiben eines italienischen Waffelbäckers, gierig jede Bewegung des unermüdlich Arbeitenden verfolgend. Aubin sah alles. Er hatte dieselbe Aufmerksamkeit eines im Beobachten geübten Auges für den 10-jährigen Jungen, welcher den Vorübereilenden einen Penny abzubetteln suchte, indem er vor ihnen her auf dem feuchten Straßenpflaster Rad schlug, und für die verkommenen Züge jenes Burschen, welcher sofort, als er stehen geblieben war, sich an ihn drängte und ihm die neueste Nummer der Matrimonial News für alle unentbehrlich, welche zu heiraten wünschen, aufzuschmatzen suchte, aber sich sofort dem Nächsten zuwandte, als er sah, dass er keine Antwort erhielt. Aubin ging langsam weiter. Er kannte dieses Leben zu gut, als dass es ihn noch verwirrt und betäubt hätte. Und doch packte und fesselte es ihn immer wieder aufs Neue mit seiner ganzen Gewalt. Er hatte während dieser Jahre Stunden und Tage seinem Studium gewidmet, und immer und überall fand er es neu und interessant. Und je mehr er ihre Strömungen, ihre Abgründe und ihre Untiefen kennenlernte, desto mehr bewunderte er diese einzige Stadt. Seit einiger Zeit war diese Zuneigung, welche mehr war als Anhänglichkeit und weniger eigentlich als Liebe, zu einer leidenschaftlich Erregten geworden. London hatte ihm zu viel, weit mehr als dem Bewohner und dem Besucher, gezeigt, und nun wollte er alles sehen. Die Unruhe dieses Wunsches hatte ihn denn auch an dem heutigen Nachmittag hinübergestoßen auf das jenseitige Themseufer, zu stundenlangen Wanderungen in Kennington und Lambeth, jenen Vierteln eines entsetzlichen Elends, um ihn müde und zugleich entmutigt und erbittert zurückkehren zu lassen und ihm jetzt am Strand den Widerschein wie die Kehrseiten jenes Lebens zu zeigen. Er stand nun an dem Eingang des dunklen und öden Tunnels, welcher unter Charing Cross durch auf Northumberland Avenue zuläuft. Die schrillen und zitternden Töne eines Banjo schlugen an sein Ohr. Eine Gruppe von Vorübergehenden hatte sich zusammengescharrt. In ihrer Mitte schlug ein Knabe in zerrissenem Karikaturkostüm und mit überrußtem Gesicht. Wer hat die bizarren Gestalten dieser Negerkomödianten nicht schon an den Straßenecken Londons ihre lärmenden Singtänze aufführen sehen? Sein Instrument, während zu den Tönen desselben ein Mädchen mit jener mechanischen Gleichgültigkeit tanzte, die keine Ermüdung zu kennen scheint. Aubin warf, indem er sich vorbeidrängte, auch in das Gesicht dieses Kindes einen Blick. Gleichgültigkeit und doch zugleich eine gewisse Ungeduld lag auf ihm. Sie ernähren ihre ganze Familie. Die Armen«, murmelte er. In der nächsten Minute hatte sich die Menge zerstreut und das kleine Paar sich zur nächsten Straßenecke durchgedrängt, dort Spiel und Tanz von neuem zu beginnen, bis der Policeman sie forttrieb, der Gehasste, der Gefürchtete. Orben durchschritt den Tunnel, dessen Steinboden von Schmutz übersät war und aus dessen Ecken eine verpestete Luft aufstieg. Er war fast leer. Nur hin und wieder schlich eine unerkennbare Gestalt an den Wänden hin und an ihm vorüber. Aber Orben wusste, dass an nasskalten Tagen und Nächten hier, so gut wie an hunderten anderer Durchgänge, ganze Reihen von Unglücklichen lagen, dicht aneinander und gegen die kalten Wände gepresst und immer gewärtig im nächsten Augenblick von dem Arm des Gesetzes auseinandergetrieben zu werden. Haufen von Kot und Lumpen, verkommen in Hunger und Schmutz, die Parias der Gesellschaft, die in Wahrheit Willenlosen. Und während er die Stufen am Ende des düsteren Ganges emporstieg, stand vor ihm plötzlich wieder jene Szene, welche er vor nun etwa einem Jahre an diesem selben Ort erlebt hatte, mit einer so erschreckenden Deutlichkeit, dass er unwillkürlich stehen blieb und sich umsah, als müsse sie sich leibhaftig vor seinen Augen wiederholen. Es war an einem feuchtkalten Abend gegen Mitternacht. Die Stadt in Nebel und Rauch, wie in einen undurchsichtigen Schleier gehüllt. Er war hierher gegangen, um einzelnen der Obdachlosen die wenigen Kupferstücke zu geben, welche sie brauchten, um die Nacht über in einem der Lodginghäuser statt in der eisigen Kälte der Nacht zu verbringen. Als er diese Stufen niedergeschritten war, der Tunnel war überfüllt mit Menschen, die, nachdem sie alle Stadien des Elends durchgemacht hatten, am letzten angelangt waren, sah er vor sich ein Gesicht auftauchen, welches er nie wieder vergessen hatte. Die von Aussatz und blutigen Geschwüren entsetzlich entstellten Züge eines Weibes, welches an der Brust einen Säugling, ein etwa 14-jähriges Mädchen an der Hand nach sich mehr schleppte als zog, während ein drittes Kind, ein Junge, sich an ihren Rock anklammerte. »Zwei Schilling nur, Gentlemen, zwei Schilling nur!« Er war stehen geblieben, um sie zu fragen. »Zwei Schilling nur, sie ist noch so jung, aber sie wird alles tun, was sie wollen.« Und dabei zog sie das Mädchen näher, welches sich zitternd und weinend abwendete. Ein Schauder überlief ihn. Aber die flehende und wimmernde Stimme des Weibes ertönte weiter. »Bitte, nehmen Sie sie doch mit. Wenn Sie es nicht tun, so müssen wir draußen schlafen. Nur zwei Schilling, Gentlemen, nur zwei Schilling. Sehen Sie nur. Sie ist so hübsch.« Und wieder riss sie das Kind an sich. Orben fühlte, wie das Entsetzen ihn überschlich. Er wandte sich, unbewusst und unfähig, ein Wort hervorzubringen, zum Gehen. Aber er hatte noch keinen Schritt getan, als sich das Weib plötzlich schreiend vor ihn auf den Boden hinwarf, das Mädchen losriss und sich an ihn anklammerte. »Gehen Sie nicht fort! Gehen Sie nicht fort!« schrie sie in entsetzlicher Verzweiflung. »Wenn Sie es nicht tun, so müssen wir verhungern. Nehmen Sie sie mit. Hierher kommt sonst niemand mehr, und auf den Strand dürfen wir nicht. Tun Sie es doch! Tun Sie es doch!« Aber als er sich, ohne es zu wollen, umsah, sprang die vor ihm liegende plötzlich auf. »Rufen Sie keinen Policeman! Nein, rufen Sie keinen Policeman!« rief sie ängstlich schnell. Da, als sie aufstand, gewann Orben seine Ruhe wieder. Er griff wortlos in die Tasche und reichte ihr hin, was er an Geld fasste. Das Weib stieß einen Freudenschrei aus. Wieder nahm sie das Mädchen am Arm und stellte es vor ihn hin. »Sie wird mit Ihnen gehen, Gentlemen. Sie wird alles tun, was Sie wollen«, fügte sie flüsternd hinzu. Orben wandte sich ab und ging so schnell wie möglich durch die Reihen der Schlafenden und Betrunkenen dem Ausgange zu. Keiner hatte der Szene geachtet. Als er am Strand war, fühlte er, wie sein Herz jagte, und seine Hände zitterten. 8 Tage nach diesem suchte er Abend für Abend in dem Tunnel von Charing Cross und seiner Umgebung nach dem Weibe und den Kindern, ohne sie wiederfinden zu können. Es hatte etwas in den Augen des Mädchens gelegen, das ihn beunruhigte. Aber der Augenblick war zu kurz gewesen, als dass er hätte erkennen können, was dieser Abgrund von Furcht und Elend verbarg. Dann vergaß er über dem ungeheuren Jammer, welcher sich ihm täglich zeigte, diese eine Szene, und täglich sah er wieder auf den Straßen die Kinder der Armut. Kinder von 13 und 14 Jahren sich darbieten und war unfähig zu helfen. Wer war bemitleidenswerter, die Mutter oder die Kinder? Wie groß musste das Elend sein, wie entsetzlich die Verzweiflung, wie wahnsinnig der Hunger der beiden. Aber mit Abscheu spricht die Frau der Bourgeoisie von dem Scheusal von Mutter und von dem verkommenen Kinde, die Pharisäerin, welche unter der Hand desselben Elends genau denselben Weg gehen würde. Mitleid, jämmerlichste unserer Lügen. Unsere Zeit kennt nur Ungerechtigkeit. Es ist heute das größte Verbrechen, arm zu sein. Gut so. Umso schneller muss die Erkenntnis kommen, dass die einzige Rettung darin besteht, dieses Verbrechen zu unterlassen. »Die Wahnsinnigen«, murmelte Orben vor sich hin. »Die Wahnsinnigen. Sie sehen alle nicht, wohin Mitleid und Liebe uns gebracht haben.« Seine Augen waren umschattet, wie von der Erinnerung an die Kämpfe, welche diese Erkenntnis ihm auferlegt hatte. Wie deutlich er heute Abend beim Durchschreiten des Tunnels wieder die wimmernde, verzweifelte Stimme des Weibes und ihr drängendes »Do it! Do it!« zu hören glaubte, und aus dem trüben Dunkel tauchten wieder die scheuen, krankhaften Augen des Kindes auf. Er kehrte um und durchschritt abermals den Tunnel. Bevor er sich jedoch dem Strand zuwandte, bog er in eine der Seitenstraßen hinein, welche sich nach der Themse hinunterziehen. Er kannte sie alle, diese Gassen, diese Winkel, diese Ein- und Durchgänge. Hier war der nüchtern graue Hinterbau des Theaters, dessen Frontseite den Strand mit Licht überschwemmte. Und jenes schmale, dreistöckige Haus mit den blinden Fenstern war eines jener berüchtigten Absteigequartiere, hinter deren Mauern sich allmählich Szenen der Verworfenheit abspielen, welche sich auch die sinnlich entartetste Fantasie nicht auszumalen wagt. Hier wohnte noch das Elend und in jener nächsten, stillen Straße schon der Wohlstand. Und so wirrten sich beide durcheinander bis zu der kleinen Kirche von Savoy, inmitten ihrer kahlen Bäume, und bis zu den vornehmen, verschlossenen Bauten des Tempel mit seinen herrlichen Gärten. Orben kannte alles, sogar den ewig leeren, breiten, gewölbten Gang, der unter den Straßen durch nach den Embankments führt und von dessen verlassener, geheimnisvoller Stille aus das Leben des Strand sich anhört wie das ferne Rauschen einer immer letzten und immer ersten Welle auf ödem Sandufer. Die Kälte wurde mit der vorgerückten Stunde empfindlicher und sickerte in der nebeligen Feuchtigkeit Londons nieder. Auburn begann müde zu werden und wollte nach Hause. Er bog zum Strand ab. Der Strand. West End und City verbindend lag er vor ihm da, erhellt von den ungezählten Lichtern seiner Läden, durchrauscht von einer nie stockenden und nie endenden Menschenflut, zweigeteilte Ströme, der eine hinauf nach St. Paul's, der andere hinunterwogend nach Charing Cross. Zwischen beiden der betäubende Wirrwarr eines ununterbrochenen Verkehrs von Wagen. Ein Bus, schwerfällig, übersät mit bunten Reklamen, beladen mit Menschen, hinter dem andern. Ein Hansom, leicht, behend, auf seinen Zweirädern dahinhuschend, hinter dem andern. Dröhnende Lastwagen, rote, geschlossene Postwagen der Royal Mail. Starke, breite Four-Wheelers, und dazwischen sich durchwindend, in der dunklen Masse kaum erkennbar, dahinsausende Bicycles. Das East End ist die Arbeit und die Armut, aneinandergekettet durch den Fluch unserer Zeit, die Knechtschaft. Die City ist der Wucherer, der die Arbeit verkauft und den Gewinn einzieht. Das West End ist der vornehme Nichtstuer, der sie verbraucht. Der Strand ist eine der schwellendsten Adern, durch welche das geldgewordene Blut rinnt. Er ist der Rival von Oxford Street und sträubt sich dagegen, von ihr besiegt zu werden. Er ist das Herz von London. Er trägt einen Namen, den die Welt kennt. Er ist eine der wenigen Straßen, in welchen du Menschen aus allen Stadtteilen siehst. Der Arme trägt seine Lumpen und der Reiche seine Seide hierher. Wenn du dein Ohr öffnest, kannst du die Sprachen der ganzen Welt hören. Die Restaurants haben italienische Eigentümer, deren Kellner Französisch mit dir sprechen. Unter den Prostituierten sind mehr als die Hälfte Deutsche, die entweder hier untergehen oder sich so viel erwerben, dass sie in ihr Vaterland zurückkehren und dort anständig werden können. Am Strand liegen die mächtigen Gerichtshöfe, und man weiß nicht, ob man Schauspieler oder Verrückte vor sich hat, wenn man die Richter in ihren langen Mänteln und ihren weißgepuderten Perücken mit den zierlich albernen Zöpfen, alles äußerliche Würdeabzeichen einer würdelosen Komödie, die jeder vernünftige Mensch innerlich verlacht und verachtet und die jeder mitspielt, wieder geladen, wenn man sie in seine hohen Torbögen hineineilen sieht. Der Strand vereinigt eine verwirrende Anzahl von Behörden, von deren Existenz du nie in deinem Leben etwas gehört hast, wenn sie dir genannt werden, in seinem kalten Somerset-Haus. Und der Strand hat seine Theater, mehr Theater als irgendeine Straße der Welt. So ist er der erste Gang des Fremden, der am Bahnhof von Charing Cross anlangt und den seine meist engen und aufeinander gepressten Häuser enttäuschen. So wird er dessen letzter sein, wenn er London verlässt, der, dem er seine letzte Stunde schenkt. Auburn tauchte unter in das Menschengewoge. Jetzt, wo er an Adelphi vorbeiging und das elektrische Licht die Straße, die Gasflammen weit überstrahlend, mit seinem hellweißen Licht überschimmerte, konnte man sehen, dass er leicht hinkte. Es war fast unbemerkbar, wenn er schnell ging, aber wenn er langsam dahinschlenderte, zog er den linken Fuß nach und stützte sich fester auf seinen Stock. Am Bahnhof von Charing Cross hatte sich das Leben gestaut. Auburn stand einige Augenblicke an einer der Einfahrten. Der Eingang zu Villiers Street, welche er wenige Minuten vorher unterhalb gekreuzt hatte, war belagert von Blumenverkäuferinnen, welche teils hinter ihren halb geleerten Körben fröstelnd und müde kauerten, teils die Vorübergehenden mit ihrem unaufhörlichen »Penny a Bunch« zum Kauf ihrer kümmerlichen Blumenbündel zu verlocken suchten. Ein Policeman trieb eine von ihnen roh zurück. Sie hatte sich mit einem Schritte auf das Pflaster gewagt und sie durften keine Linie über die Grenze der Seitenstraße hinaus. Das gellende Durcheinanderschreien der Zeitungsjungen, die ihre letzten Spezialeditions los sein wollten, um noch in Gettys Hungerford Palace Charlie Coburn, den Inimitable, in seinen Too Lovely Black Eyes bejubeln zu können, wäre unerträglich gewesen, wenn es nicht von dem Wagengerassel auf den Steinen des Vorhofes von Charing Cross, welches der mit Asphalt und Holzpflaster verwöhnte Westender fast nicht mehr kennt, und dem heiseren Rufen der Omnibus-Kondukteure übertönt worden wäre. Mit jener Sicherheit, die nur ein langes Vertrautsein mit dem Straßenleben der Großstadt verleiht, benutzte Orben die erste Sekunde, in welcher die Wagenreihen einen Durchgang zeigten, um die Straße zu überschreiten. Und während sich hinter ihm in der nächsten die Fluten schlossen, ging er an der Kirche von St. Martin vorbei, warf einen Blick auf den totenstill daliegenden Trafalgar Square, durchschritt die enge und dunkle Green Street, ohne sich im geringsten um den Cabby zu kümmern, der ihm von seinem Bock aus mit unterdrückter Stimme zurief, er habe ihm etwas zu sagen, etwas von einer jungen Dame, und befand sich nach 3 Minuten an den erleuchteten Eingängen der Alhambra, von welchen verspätete Besucher sich nicht abweisen lassen wollten, da sie noch einen Stehplatz in dem überfüllten Hause zu erlangen erhofften. Orban ging gleichgültig vorüber, ohne einen Blick auf die schillernden Fotografien der üppigen Balletteusen, Reklameproben aus dem neuen Monstré-Ballett Algeria, dem halb London zuströmte, zu werfen. Der Garten in der Mitte von Leicester Square lag in Dunkel gehüllt. Die Statue Shakespeares war nicht mehr erkennbar von den Gittern aus. »There is no darkness but ignorance«, stand dort. Wer las es? An der Nordseite des Square herrschte lautes Leben. Orban musste sich durch Scharen französischer Prostituierten, deren lautes Lachen, Schreien, Schelten, alles übertönte, durchdrängen. Ihre überladenen und geschmacklosen Toiletten, ihre schamlosen Anerbietungen, ihre unaufhörlichen Bitten, »Cherie! Cherie!«, mit denen sie sich an jeden Vorübereilenden drängten und ihn verfolgten, erinnerten an die Mitternachtsstunden der Außenboulevards von Paris. Überall schien ihm seine Zeit die entstellteste Seite ihres Gesichtes zu zeigen. Vor ihm gingen 2 junge Engländerinnen. Sie waren kaum älter als 16 Jahre. Ihre aufgelösten und von der Nässe feuchten blonden Haare hingen lang über den Nacken hinab. Als sie sich umwandten, zeigte ihm ein Blick in ihre müden, blassen Züge, dass sie schon lange so gewandert waren. Immer dieselbe kurze Strecke, Abend für Abend. An einer Straßenlaterne erzählte eine Deutsche im Kölner Dialekt einer andern mit weitschallender Stimme, alle Deutschen schreien in London, sie habe seit 3 Tagen nichts Warmes und seit 1 überhaupt nichts gegessen. Die Geschäfte würden immer schlechter. Und an der nächsten entstand ein Zusammenlauf von Menschen, in welchen Orban hineingestoßen wurde, so daß er die Szene mit ansehen musste, die sich nun abspielte. Eine Alte, welche Streichholzschachteln verkaufte, war mit einem der Frauenzimmer in Streit geraten. Sie schrien einander an. »Da!« brüllte die Alte und spie in das Gesicht der vor ihr Stehenden, aber in derselben Sekunde hatte sie die Beschimpfung zurückempfangen. Einen Augenblick standen beide sprachlos vor Wut. Die Alte steckte zitternd ihre Schachteln in die Tasche. Dann schlugen sie sich gegenseitig unter dem Beifallsgebrüll der Umstehenden die Nägel in die Augen und wälzten sich schimpfend auf dem Boden umher, bis einer der Zuschauer sie auseinanderriss, worauf sie ihre Sachen, die eine ihren zerbrochenen Schirm und die andere ihren Fetzen von Hut, auflasen und der Haufen sich lachend nach allen Seiten zerstreute. Orban ging weiter, dem Piccadilly-Circus zu. Diese Szene, eine unter unzähligen, was war sie weiter als ein neuer Beweis dafür, dass die Methode, das Volk in Rohheit zu erhalten, um dann von dem Mob und seiner Verkommenheit zu sprechen, noch immer vortrefflich anschlug? Musikhallen und Boxereien. Sie füllen die paar freien Stunden der ärmeren Klasse Englands aus, an den Sonntagen Gebete und Predigten. Vortreffliche Mittel gegen das gefährlichste Übel der Zeit, das Erwachen des Volkes zu geistiger Selbsttätigkeit. Orben stieß unwillkürlich heftig mit dem Stock, dessen Griff er fest umspannt hielt, auf den Boden. Der Square, den er eben verlassen, Piccadilly und Regent Street, sie sind allabendlich und allnächtlich die belebtesten und frequentiertesten Märkte lebendigen Fleisches für London. Hierhin wirft die Not der Weltstadt, unterstützt von den zivilisierten Staaten des Festlandes, ein Angebot, das sogar eine unersättliche Nachfrage übersteigt. Von dem Anbruch der Dämmerung bis hinunter zum Aufflimmern des neuen Tages beherrscht die Prostitution das Leben dieser Zentralpunkte des Verkehrs und scheint die Achse zu sein, um welche es sich ausschließlich dreht. »Wie wundervoll bequem«, dachte Orben, »machen es sich doch die Herren Leiter unseres öffentlichen Lebens. Wo ihre Vernunft vor dem Scheunentor steht und sie nicht weiter können, gleich heißt es, ein notwendiges Übel. Die Armut, ein notwendiges Übel. Die Prostitution, ein notwendiges Übel. Und doch gibt es kein weniger notwendiges und kein größeres Übel als sie selbst. Sie sind es, die alles ordnen wollen und alles in Unordnung bringen. Alles leiten wollen und alles von den natürlichen Wegen ablenken. Alles fördern wollen und alle Entwicklung hemmen. Sie lassen dicke Bücher schreiben, das sei immer so gewesen und müsse immer so sein, und um doch etwas zu tun, wenigstens scheinbar, begeben sie sich an die Reformarbeit. Und je mehr sie reformieren, desto schlimmer wird es ringsumher. Sie sehen es, aber sie wollen es nicht sehen. Sie wissen es, aber sie dürfen es nicht wissen. Weshalb? Sie würden sonst unnütz, und heutzutage muss sich doch jedermann nützlich machen. Mit dem materiellen Dahinleben ist es nicht mehr getan. Betrogene Betrüger, vom Ersten bis zum Letzten, sagte Orben lachend vor sich hin, und es lag fast keine Bitterkeit mehr in seinem Lachen. Aber dieser Mann, welcher wusste, dass es nie und nirgendwo Gerechtigkeit auf der Erde gab und der den Glauben an eine himmlische Gerechtigkeit als die bewusste Lüge erkaufter Priester verachtete oder als die bewusst und gedankenlose Hingabe an diese Lüge fürchtete, ahnte, so oft er die Hand an die eiternde Wunde der Prostitution legte, mit Schaudern, dass hier ein Weg war, auf welchem langsam, unendlich langsam, eine träge Gerechtigkeit von den Leidenden zu den Lebenden hinaufkroch. Was ist dem Besitzenden das Volk? Das Volk, welches nicht so gut behandelt werden darf, damit es nicht übermütig wird. Gleichberechtigte Menschen mit den gleichen Wünschen an das Leben wie sie selbst? Törichte Schwärmereien, eine Arbeitsmaschine, die besorgt werden muss, damit sie ihren Dienst tun kann. Und es fiel Orben die Strophe aus einem englischen Liede ein. Unsere Söhne dienen ihnen bei Tage, unsere Töchter dienen ihnen bei Nacht. Ihre Söhne, gut genug zur Arbeit, aber in der Entfernung, in der Entfernung. Ein Druck der Hand, die für sie arbeitet? Arbeit ist ihre Pflicht, und diese Hände sind so schmutzig von der Arbeit eines ewig währenden Tages. Ihre Töchter, gut genug als Abzugskanal für den trüben Strom ihrer Lüste zu dienen, der sich sonst über die unbefleckten und rein erhaltenen Seelen der eigenen Mütter und Töchter ergießen würde. Ihre Töchter bei Nacht. Was kauft das Geld vom Hunger und der Verzweiflung nicht? Aber hier, hier allein, zieht die so geopferte, ihre Mörder hinein in den Strudel ihres Verderbens. Wie eine dunkle, drohende Wolke breitet sich über unser ganzes geschlechtliches Leben das hier zügellos rasende, dort in die Unnatur der Ehe gepferchte, ein Heer furchtbarer Krankheiten aus, bei deren Namen jeder erbleicht, der sie hört, da keiner vor ihnen sicher ist. Und wie es einen bereits unübersehbaren Teil der Jugend unserer Tage durchfressen hat, so steht es schon wie die Erfüllung eines unausgesprochenen Fluches über einer noch im Schlummer liegenden Generation. Orben wurde gezwungen, aufzusehen. Aus dem Restaurant des London Pavillon, dessen Gasfackeln ihre Lichtströme über Piccadilly Circus hinwarfen, taumelte eine Schar von jungen Männern der Jeunesse Dorée. Auf ihren geistlosen, brutal verlebten Gesichtern stand ihre ganze Beschäftigung nur allzu deutlich. Sport, Weiber und Pferde. Sie waren natürlich in Full Dress, aber die Zylinderhüte waren eingedrückt und aus den schwarzen Frecken sahen von Whisky und Zigarrenasche beschmutzte und zerknitterte Hemden hervor. Unter rohem Gelächter und zynischen Ausrufen umstellten die einen einige der Halbwäldlerinnen, während die anderen nach Hansoms schrien, die eilfertig angefahren kamen. Die sich kreischend wehrenden Frauenzimmer wurden hineingeschoben, und das Singen der Trunkenen erstarb in dem Fortrollen der Wagen. Orben überschaute den Platz. Dort vor ihm, Piccadilly hinunter, dehnte sich eine Welt des Reichtums und des Wohllebens aus. Die Welt der aristokratischen Paläste und der großen Clubs, der luxuriösen Läden und der fashionablen Kunst. Das ganze übersättigte und raffinierte Leben der großen Welt. Das Trugleben des Scheins. Der Blitz der kommenden Revolution muss hier zuerst einschlagen. Es kann nicht anders mehr sein. Als Orben die Straße überschritt, fiel ihm die zerlumpte Gestalt eines Mannes auf, der unablässig, so oft der Wagenverkehr es zuließ, den Übergang von den Spuren der Wagen und Pferde reinigte und jedes Mal, wenn sein Besen die Arbeit getan, bescheiden auf die Aufmerksamkeit derer wartete, deren Füße er vor einer Berührung mit dem Schmutze bewahrt hatte. Und es kam Orben die Lust an, zu sehen, wie viele diesen Dienst überhaupt bemerken würden. Er lehnte sich etwa 5 Minuten an den Laternenpfahl vor dem Eingangbogen von Spears und Ponds Restaurant am Criterion und schaute der unermüdlichen Arbeit des Alten zu. In diesen 5 Minuten überschritten etwa 300 Personen trockenen Fußes die Straße. Den Alten sah keiner. »Ihr macht keine guten Geschäfte«, fragte er ihn, als er ihm näher kam. Der Alte griff in die Tasche seines zerfetzten Rockes und zeigte ihm 4 Kupferstücke. »Das ist alles in 3 Stunden.« »Das ist nicht genug für euer Nachtlager«, sagte Orben und legte ein 6-Pence-Stück hinzu. Und der Alte sah ihm nach, wie er langsam, mit seinen mühsamen Schritten, über den Platz ging. Hinter Orben versanken die Lichter des Platzes, die hellen, gleichmäßigen Häuser des Quadrants von Regent Street, und während sich die Weite hinter ihm verengerte und der brausende Lärm sich verlor, schritt er sicher weiter und immer weiter hinein in das dunkle, geheimnisvolle Straßengewirr von Soho. Um dieselbe Stunde, die 9. war nicht mehr fern, kam von Osten, aus der Richtung von Drury Lane her, auf Wardour Street zu, mit der unsicheren Schnelligkeit des Ganges, welche verrät, dass man sich in einer fremden und unbekannten Gegend befindet und doch gerne schnell ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, ein Mann von etwa 40 Jahren, in der unauffälligen Kleidung eines Arbeiters, die sich in London nur durch ihre Einfachheit von der des Bürgers unterscheidet. Als er, überzeugt, dass er bei weiterem Forteilen in der eingeschlagenen Richtung schwerlich bald seine Ungeduld befriedigen würde, stillstand und vor einem der zahllosen Publikhäuser einen der dort herumstehenden Burschen nach seinem Weg fragte, zeigte dessen vergebliches Bemühen, die erbetene Auskunft möglichst klar und verständlich zu machen, dass der Frager ein Ausländer sein musste. Indessen schien dieser endlich die Erklärungen verstanden zu haben, denn er schlug eine von der vorher genommenen völlig verschiedene Richtung ein. Er wandte sich dem Norden zu. Nachdem er noch zwei oder drei der gleich dunklen, schmutzigen und einander völlig gleichenden Straßen durchgangen hatte, befand er sich plötzlich in dem betäubenden Lärm einer jener Verkaufsstraßen, in denen die Bevölkerung der ärmeren Viertel am Samstagabend mit dem Lohn der vergangenen Woche ihre Bedürfnisse für den folgenden Tag einhandelt. Die Seiten der Straße waren besetzt mit zwei endlosen Reihen von sich dicht hintereinander drängenden Wagentischen und Gestellen, dicht beladen mit jedem von den tausend Erfordernissen des täglichen Lebens, und zwischen ihnen, ebenso wie auf den engen Trottoirs, an den geöffneten und überfüllten Läden vorbei, drängte und quetschte sich eine unruhige und falschende Masse, deren Schreien und Lärmen nur von dem gellenden Durcheinanderrufen der anpreisenden Verkäufer übertönt wurde. Die Straße war in ihrer ganzen Länge von dem flackernden Scheine unzähliger Petroleumflammen in eine blendende Helle, eine Helle, wie sie das Licht des Tages nie hierher brachte, getaucht. Die feuchte Luft erfüllt mit einem dicken und qualmenden Rauch, der Boden übersät mit zertretenen Abfällen aller Art, welche das Gehen auf dem glitscherigen, unregelmäßigen Steinpflaster noch erschwerten. Der Arbeiter, der nach dem Wege gefragt hatte, war in das Gewühl hineingeraten und drängte sich durch, so schnell es ging. Er hatte kaum einen Blick für die rings aufgespeicherten Schätze, die Bänke mit den großen, rohen, blutigen Fleischstücken, die hochbespeicherten Karren mit Grünkraut jeder Sorte, die Tische voll von altem Eisen und Kleidern, die langen Reihen von aneinander gebundenem Schuhwerk, welche sich über ihm fort und über die Straße spannten, für den ganzen undurchdringlichen Wirrwarr des Kleinhandels, welcher ihn umtoste und umdrückte. Als sich unter dem Schimpfen der Menge ein Karren rücksichtslos durch das Gewühl stieß, nahm er die Gelegenheit wahr, hinter ihm herzugehen, und kam so schneller, als er gehofft hatte, an die Ecke der nächsten Kreuzstraße, wo sich das Leben wieder verteilte und einen Augenblick des Stillstehens ermöglichte. Da, als er sich umsah, erblickte er auf der anderen Seite der Straße plötzlich Orben. Überrascht, seinen Freund so unverhoffterweise in dieser Gegend zu sehen, eilte er nicht sogleich zu ihm. Und dann, als er schon die Straße halb überschritten hatte, trat er in das Gedränge zurück, von dem Gedanken getrieben, was tut er hier? Er blickte in den nächsten Minuten aufmerksam zu ihm hinüber. Orben stand mitten in einer Reihe von halbbetrunkenen Männern, die den Eingang des Publikhauses umlagerten, in der Hoffnung, von einem ihrer Bekannten eingeladen zu werden. »Have a drink!« Er stand da, etwas vornübergebeugt, mit beiden Händen auf seinen zwischen die Knie geklemmten Stock sich stützend und unverwandt in das an ihm vorübertreibende Gewühl starrend, als warte er darauf, aus ihm ein bekanntes Gesicht auftauchen zu sehen. Seine Züge waren ernst, um den Mund lag eine scharfe Falte, und seine tiefliegenden Augen hatten einen starren und trüben Blick. Seine glatt rasierten Wangen waren mager, und die scharfe Nase gab den Zügen seines schmalen und feinen Gesichtes den Ausdruck starker Willensfähigkeit. Ein dunkler, weiter Mantel fiel nachlässig an der ungewöhnlich langen und schmalschultrigen Gestalt nieder. Und als ihn der andere von der gegenüberliegenden Straßenecke so dastehen sah, fiel ihm zum ersten Male auf, dass er ihn seit Jahren nie anders gesehen hatte, als in demselben weiten Anzug, von demselben bequemen Schnitt und derselben einfachsten, dunklen Farbe. Genauso schlicht und doch so auffällig war seine äußere Erscheinung gewesen, als er ihn, wie lange war es her, 6 oder 7 Jahre schon, in Paris kennengelernt hatte und genauso unverändert wie damals, mit denselben gleichen scharfen und trüben Zügen, die höchstens blässer und grauer geworden waren, stand er heute da drüben, nachlässig und unbekümmert, in grübelnden Gedanken, inmitten des sich überhastenden und freudlosen Treibens des Samstagabends von Soho. Da kam er auf ihn zu, starre geradeaus blickend. Aber er sah ihn nicht und wollte an ihm vorübergehen. »Robin«, rief der andere. Der Gerufene fuhr nicht zusammen, aber er wandte sich langsam zur Seite und sah mit einem leeren und abwesenden Blick in das Gesicht des ihn Rufenden, bis der ihn am Arm packte. »Robin!« »Otto?« fragte der Gerufene da, aber ohne Erstaunen. Und dann, fast flüsternd und in dem belegten, halb noch im Grauen belegten Tone des Erwachenden, der von seinem schweren Traum erzählt, leise, um ihn nicht zur Wirklichkeit zu wecken. »Ich dachte an etwas anderes, an das Elend, wie groß es ist, wie ungeheuer und wie langsam das Licht kommt, wie langsam.« Der andere sah ihn erstaunt an, aber schon lachte Orben, je erwacht auf, und in seinem gewohnten, beherrschten Tone fragte er dann, »Aber in aller Welt, wie kommst du aus deinem East End nach Soho?« »Ich habe mich verlaufen. Wo ist denn eigentlich Oxford Street?« »Dort, nicht wahr?« Aber Orben nahm ihn lächelnd an der Schulter und drehte ihn um. »Nein, dort.« »Pass auf, vor uns liegt der Norden der Stadt, die ganze Länge von Oxford Street. Hinter uns der Strand, den du wohl kennst. Dort, wo du herkommst, du kommst doch von Osten, oder? Ist Drury Lane und das frühere Seven Dials, von dem du gewiss schon gehört hast. Seven Dials, die frühere Hölle der Armut, jetzt zivilisiert. Hast du noch nicht die berühmte Vogelhändlerstraße gesehen? Sieh«, fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten, und machte mit seiner Hand eine Bewegung nach Osten hin. »In diesen Straßen bis Lincoln's Inn Fields drängt sich ein großer Teil des Elends von West End. Was glaubst du wohl, was man nicht geben würde, könnte man es ausmisten und nach dem Osten drängen? Was nützt es, dass sie weite Straßen durchschlagen, genauso wie Hausmann, der Saint-Präfekt, es in Paris getan hat, um den Revolutionen so leichter begegnen zu können? Was nützt es? Es drängt sich nur dichter aufeinander. Es vergeht kein Samstagabend, an dem ich dieses Viertel zwischen Strand und Wagon Street und Lincoln's Inn, zwischen Strand und Oxford Street nicht überschreite. Es ist ein Reich für sich, und ich habe hier reichlich so viel gesehen wie im East End. Bist du zum ersten Male hier?« »Doch, wenn ich nicht irre.« »War denn nicht früher der Club hier?« »Ja, aber näher an Oxford Street. Übrigens wohnen hier eine Menge Deutsche, nach Wagon Street zu, in den besseren Straßen.« »Wo ist denn das Elend am schlimmsten?« »Am schlimmsten?« Orben dachte einen Augenblick nach. »Wenn du in Drury Lane einbiegst, die Courts der Wall Street, dann das schreckliche Gewirr von fast zusammenbrechenden Häusern in der Nähe des Old Curiosity Shop, den Dickens beschrieben hat, mit den schmutzbedeckten Durchgängen, überhaupt die Nebenstraßen von Drury Lane, besonders im Norden an den Queen Streets, und weiter hierher, vor allem die früheren Dials, die Hölle der Höllen.« »Kennst du alle Straßen hier?« »Alle. Aber du kannst nicht viel auf ihnen sehen. Die Tragödien der Armut spielen sich hinter den Mauern ab.« »Aber doch der letzte Akt, wie so oft, auf der Straße.« Ende des ersten Teiles. Vorgelesen von Ragnar. Teil 2 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sie waren langsam weitergegangen. Orban hatte seinen Arm in den des anderen gelegt und stützte sich müde auf ihn. Trotzdem hinkte er stärker als vorher. »Und wo gehst du hin, Otto?« fragte er. »Zum Club. Willst du nicht mit?« »Ich bin etwas müde. Ich bin etwas müde. Ich war den ganzen Nachmittag drüben.« Dann, da ihm einfiel, dass der andere in diesen Worten nur einen Vorwand für eine Ablehnung sehen möchte, fügte er schneller hinzu: »Aber ich gehe schon mit, es ist eine gute Gelegenheit, sonst komme ich in nächster Zeit doch nicht hin.« »Wie lange wir uns überhaupt nicht gesehen haben.« »Ja, fast 3 Wochen schon nicht.« »Ich lebe immer mehr für mich, du weißt es ja. Was soll ich in den Clubs? Diese langen Reden, immer über dasselbe, was sollen sie nützen? Das alles ist nur ermüdend.« Er merkte wohl, wie unangenehm es dem anderen war, was er sagte, und wie sich dieser gleichwohl mit der Richtigkeit seiner Worte abzufinden suchte. »Ich bin noch immer, wie früher, jeden Sonntagnachmittag von 5 Uhr an zu Hause. Weshalb kommst du nicht mehr?« »Weil bei dir alles Mögliche zusammenkommt. Bourgeois und Sozialdemokraten, Literaten und Individualisten.« Orban lachte auf. »Tant mieux. Die Diskussionen können dadurch nur gewinnen. Die Individualisten sind doch die schrecklichsten, nicht wahr, Otto?« Sein Gesicht war völlig verändert. Eben noch finster und verschlossen, zeigte es jetzt einen herzlichen Zug von Freundschaft und Freundlichkeit. Aber der andere, welcher mit Otto angeredet war und Trupp hieß, schien davon nur unangenehm berührt zu werden, und er nannte einen Namen, der zwar von Orbans Stirn nicht die Ruhe, aber völlig von seinen Lippen das Lächeln scheuchte. 15 Jahre! Und wegen nichts!« sagte der Arbeiter grollend und empört. Aber warum lieferte er sich auch so unvorsichtig in die Hände seiner Feinde? Er musste sie doch kennen. Er wurde verraten. Weshalb vertraute er sich anderen an? Fragte Orban wieder. Jeder ist von vornherein verloren, der auf andere baut. Auch das wusste er. Es war ein zweckloses Opfer. Ich glaube, du hast keinen Begriff von der Größe seines Opfers und seiner Hingabe, grollte Trupp. »Lieber Otto, du weißt recht gut, dass mir überhaupt das Gefühl des Verständnisses für alle sogenannten Opfer abgeht. Was hat das Unterliegen des Genossen, des Besten, des Ehrlichsten vielleicht von allen für einen Nutzen gehabt? Sage mir das.« »Er hat den Kampf erbitterter gemacht. Er hat die einen aus ihrer Lethargie aufgerüttelt, die anderen, uns, mit neuem Hass erfüllt. Es hat«, und seine Augen flammten, während Orban fühlte, wie der Arm, den er hielt, in krampfhaftem Zorn erbebte, »es hat in uns den Schwur erneuert, für jeden Gefallenen am Tage der Abrechnung 100-fache Sühne zu fordern.« »Und dann?« »Dann, wenn diese verfluchte Ordnung dem Boden gleichgemacht ist, dann wird sich die freie Gesellschaft auf den Trümmern erheben.« Orban sah wieder auf den heftig Sprechenden nieder, mit dem traurigen, ernsten Blick, mit dem er ihn vorher begrüßt hatte. Er wusste ja, dass in der zerrissenden Brust dieses Mannes nur ein Wunsch und eine Hoffnung noch lebten, die Hoffnung auf den Ausbruch der großen, der letzten Revolution. So waren sie vor Jahren über die Boulevards von Paris gegangen und hatten sich berauscht an den tönenden Worten der Hoffnung. Und während Orban längst allen Glauben verloren hatte, nur den einen nicht, an die langsam, langsam wirkende Macht der Vernunft, welche endlich jeden Menschen dahin führen wird, für sich statt für andere zu sorgen und so mehr und mehr auf sich selbst zurückgekommen war, hatte sich der andere ebenso mehr und mehr in den Fanatismus einer Verzweiflung hinein verloren, welcher sich täglich von Neuem das schimmernde Gespenst der goldenen Zukunft vor Augen zauberte und den letzten Halt an der Wirklichkeit aus den Händen gab, welche sich sehnsüchtig und vertrauend um den Nacken der Liebe schmiegten. »In 15 Jahren«, so brach jetzt wieder lodernd die Flamme der Hoffnung aus seinen Worten, »kann viel geschehen.« Orben antwortete nicht mehr. Er war machtlos diesem Glauben gegenüber. Langsam gingen sie weiter. Die Straßen wurden leerer und stiller. Es lag noch immer dieselbe brütende Feuchtigkeit in der undurchsichtbarer werdenden Luft wie vor 3 Stunden. Der Himmel war eine nebelgraue Wolkenmasse. Die Laternen brannten unstet flackernd. Zwischen den beiden Männern lag das Schweigen der Entfremdung. Sie waren auch äußerlich sehr verschieden. Orben war größer und hagerer, Trupp muskulöser und proportionierter. Dieser trug einen kurzen, braunen Vollbart, während jener stets mit peinlicher Sorgfalt rasiert war. Waren sie allein, so sprachen sie stets, wie auch an diesem Abend, Französisch miteinander, welches Trupp ohne Mühe, wenn auch nicht ganz korrekt, Orben aber so schnell sprach, dass selbst seine Landsleute oft Mühe hatten, ihm zu folgen. Seine Stimme hatte einen seltsamen Klang von Härte, der zuweilen der Wärme seiner Lebhaftigkeit, öfter aber noch einer feinen Ironie wich. Vor ihnen begann das Gewirr der kleinen und engen Gassen sich zu lichten. Sie stiegen einige Stufen hinauf. Da lag Oxford Street. »In 15 Jahren«, brach Orben das Schweigen, »haben die Ketten der Knechtschaft in den Ländern des Kontinents die Handgelenke der Völker fast durchschnitten, so dass sie sich zum Schlag nicht mehr heben können. Hier werden dieselben Hände in gleicher Zeit gefesselt sein wie der Mund, der jetzt noch protestiert und sich müde redet. Ich kenne die Arbeiter besser als du. Bis dahin werden sie sich längst erhoben haben. Um mit Kanonen, die selbsttätig in jeder Sekunde einen und in einer Minute 60 Schüsse abgeben, niedergemäht zu werden. Sie standen in Oxford Street, in nächtigem Licht und Leben. Da sieh hin. Glaubst du, dies Leben fällt mit einem Schlag und durch einzelner Willen? Ja, sagte Trupp und zeigte nach Osten. Dort liegt die Zukunft. Aber Orben fragte, was ist die Zukunft? Die Zukunft ist der Sozialismus, die Tötung des Individuums in immer engeren Grenzen, die gänzliche Unselbständigkeit, die große Familie, lauter Kinder, aber auch das muss durchgemacht werden. Er lachte bitter, und indem er dem Blick seines Freundes folgte, dort liegt Russland. Dann schwiegen beide wieder. Oxford dehnte sich aus, eine unübersehbare Linie von verschwimmendem Licht und brausendem Dunkel hinauf und hinunter. »Es gibt 3 London«, sagte Orben, gepackt von dem Leben. »3. London am Samstagabend, wenn es sich betrinkt, um die folgende Woche zu vergessen. London am Sonntag, wenn es seinen Rausch im Schoß der allein selig machenden Kirche ausschläft. Und London, wenn es arbeitet und arbeiten lässt, an den langen, langen Tagen der Woche.« »Ich hasse diese Stadt«, sagte der andere. »Ich liebe sie«, sagte Orben leidenschaftlich. »Wie anders war Paris!« Und die gemeinsamen Erinnerungen tauchten auf. Aber Orben drängte vorwärts. »Wir kommen nie zum Club.« Sie überschritten geradeswegs die Oxford Street und gingen die nächste Querstraße nach Norden hinauf. Orben stützte sich wieder stark auf den Arm seines Freundes. »Aber sage jetzt, wie geht es euch?« »Es geht ganz gut, trotzdem wir immer noch keinen Vorstand haben.« Erinnerst du dich noch, welcher Lärm sich erhob, als wir seinerzeit den Club ganz nach kommunistischem Prinzip errichteten? Ohne Vorstand, ohne Beamten, ohne Statuten, ohne Programm und ohne festgesetzte Zwangsbeiträge? Völliger Untergang in Unordnung wurde uns prophezeit und sonst noch alles Mögliche. Aber wir kommen immer noch ganz gut zurecht und in unseren Verhandlungen geht es ganz so zu wie in den anderen, wo die Glocke des Präsidenten regiert. Es redet immer einer nach dem anderen, wenn er etwas zu sagen hat. Orben lächelte. »Ja«, sagte er, »das können die Ordnungsschreier nicht verstehen, wie vernünftige Menschen zusammenkommen und zusammenbleiben können, um sich über ihre gemeinsamen Interessen zu besprechen, ohne dass der Einzelne seine Zugehörigkeit in Rechten und Pflichten auf einem Wisch garantiert erhält. Aber daraus, dass dieser Versuch nicht misslungen ist, seht ihr doch noch keinen Beweis für die Möglichkeit der Konstituierung der ganzen menschlichen Gesellschaft auf gleichen Grundlagen. Das wäre doch heller Wahnsinn.« »So? Das wäre heller Wahnsinn? Wir finden das nicht. Wir hegen diese Hoffnung«, beteuerte Trupp hartnäckig. Orben fiel ein. »Was macht euer Blatt?« »Es geht langsam. Liest du es?« »Ja, aber doch nur selten. Ich habe das wenige Deutsch verlernt, das ich auf der Straße hörte.« »Wir redigieren es auch zusammen. Ohne Kommission, ohne Redakteur. An einem Abend der Woche kommen zusammen, die Lust und Zeit haben, und das Eingelaufene wird verlesen, besprochen und zusammengestellt.« »Deshalb ist der Inhalt aber auch so merkwürdig verschieden und uneinheitlich. Nein, hinter einem Blatte muss eine Persönlichkeit stehen, eine volle, interessante Persönlichkeit.« Trupp unterbrach ihn ungestüm. »Ja, und dann hätten wir wieder das Führertum. Aus einem Verwalter wird immer ein Regierer.« Er sah nicht das beistimmende Nicken Orbens. »Hier im Kleinen, dort im Großen. Unsere ganze Bewegung hat darunter furchtbar gelitten, unter diesem Zentralismus. Wo im Anfang reine Begeisterung war, ist sie in Selbstgefälligkeit aufgegangen. Wirkliches Mitgefühl und Liebe in dem Streben, selbst die Retter zu spielen. So haben wir denn überall schon oben und unten die Herde und den Leithammel, auf der einen Seite den Dünkel, auf der anderen Seite gedankenlose und fanatische Nachbeterei der Parteilehren.« »Aber du hast mich in der Tat völlig missverstanden. Als ob ich je etwas anderes geglaubt hätte. Ich misstraue überhaupt einem jeden, der sich anmaßt, andere vertreten, für andere sorgen und die Verantwortung für andere Angelegenheiten auf seine eigenen Schultern nehmen zu wollen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten und lass mich für die meinen sorgen. Das ist ein gutes Wort. Und wirklich Anarchismus.« »Ich bin auch Anarchist.« »Nein, mein Freund, das bist du nicht. Du vertrittst in jeder Beziehung das Gegenteil der wirklich anarchistischen Ideen. Du bist durch und durch Kommunist, nicht nur deinen Ansichten, sondern deinem ganzen Empfinden und Wünschen nach.« »Wer will mir das Recht bestreiten, meine Ansichten anarchistisch zu nennen?« »Niemand. Aber ihr bedenkt nicht, welche unheilvolle Verwirrung entsteht durch das Zusammenwerfen so völlig verschiedener Begriffe. Indessen, warum jetzt über die alte Frage streiten? Komm am Sonntag. Wir können wieder einmal diskutieren. Weshalb nicht?« »Meinetwegen. Du bist und bleibst ja doch der Individualist, zu dem du geworden bist, seitdem du die soziale Frage wissenschaftlich studiert hast. Ich wollte, du wärest noch derselbe, der du warst, als ich dich sah in Paris, mein Lieber.« »Nein, ich nicht, Otto«, sagte Orben und lachte laut auf. Trupp war gereizt. »Du weißt nicht, was du verteidigst. Ist der Individualismus etwa nicht die Entfesselung aller schmutzigen Leidenschaften des Menschen, des Egoismus vor allem, und hat er nicht all dies Elend geschaffen, die Freiheit auf der einen?« Orben blieb stehen und sah den Sprechenden an. »Heute Freiheit des Einzelnen? Heute? Wo wir im kompliziertesten und brutalsten Kommunismus stecken, wie nie vorher? Heute, wo der Einzelne von seiner Geburt an bis zu seinem Tode vom Staat, von der Gemeinschaft mit Beschlag belegt wird? Geh die Welt zu Ende und sage mir, wo ich diesen Verpflichtungen entgehen und ich sein kann. Ich will hingehen in diese Freiheit, die ich vergebens gesucht habe, solange ich lebe. Aber deine Ansichten geben der Bourgeoisie nur neue Waffen in die Hand. Wenn ihr die Waffen nicht selbst gebraucht, die einzigen überhaupt, an die ich noch glaube, nur dann. Und sicher, sie, diese langsam reifenden Ideen des Egoismus, mit Absicht brauche ich dieses Wort, sie sind in gleicher Weise gefährlich den heutigen Zuständen, wie sie es sein werden, wenn wir in den Hafen des alles beglückenden Volksstaates, in den verdichteten Kommunismus eingelaufen sind. Gefährlicher als all eure Bomben und alle Bajonette und Metrailleusen der heutigen Machthaber. Du hast dich sehr verändert, sagte Trupp ernst. Nein, Otto, ich habe mich nur selbst gefunden. Wir müssen darauf zurückkommen. Es muss sich entscheiden, ob ich noch zu euch gehöre oder nicht. Das ist doch wohl nur eine Redensart. Denn der Freie, und du willst doch die ganze unbeschränkte Autonomie des Individuums, kann nur sich selbst gehören. Sie waren jetzt in Charlotte Street eingetreten, die in ihrer Länge und trüben Dunkelheit vor ihnen lag. Sie bogen in eine der Nebenstraßen ein, in einen der fast menschenleeren und halbhellen Durchgänge, welche sich östlich nach dem Lärm von Tottenham Court Road hinziehen. »Wir müssen jetzt Deutsch sprechen«, sagte Orban in dieser Sprache, die aus seinem Mund ungeübt und fremd klang. Sie standen still vor einem schmalen, hell angestrichenen Hause. Über der Tür, auf der durch das dahinter flackernde Licht erhellten Scheibe, stand der Name des Clubs. Trupp stieß schnell die Tür auf, und sie traten ein. Ende von Teil 2. Teil 3 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die 11. Stunde. Am Abend des Freitag in der nächsten Woche fuhr Cara Auban die endlos lange City Road mit dem Omnibus hinunter. Er saß neben dem Kutscher, einem Gentleman mit Seidenhut und tadellosem Äußern, und verfolgte ungeduldig die allmähliche Abnahme der Entfernung, welche ihn von seinem Ziele trennte. Er war erregt und missgestimmt. Als der Wagen am Finsbury Square hielt, sprang er schnell ab, eilte das Pavement bis zur nächsten Querstraße hinunter, nachdem er einen orientierenden, prüfenden Blick auf die Lage der Straße geworfen hatte, und befand sich nach wenigen Minuten an den Treppen von South Place Institute. Schon von Weitem war eine ungewöhnlich starke Menschenansammlung bemerkbar. In Entfernungen von je einigen Schritten standen Polizisten. Die Türen des dunklen, kirchenartigen Gebäudes waren weit geöffnet. Als Orban sich mit dem Strom langsam hineindrängte, wechselte er mit einigen Bekannten, die sich dort aufgestellt hatten und die Zeitungen ihres Vereins oder ihrer Richtung verkauften, flüchtige Worte des Grußes. Aus den Antworten sprach öfters Erstaunen oder Freude, ihn zu sehen. Er nahm mit, was er von den feilgebotenen Blättern erlangen konnte. Commonweal, das interessante Organ der Socialist League, Justice, das Parteiorgan der Social Democratic Federation und einige Nummern der neuen deutschen Zeitschrift Londoner Freie Presse, dem Unternehmen eine Anzahl deutscher Sozialisten verschiedenster Richtung, welches einen Zentralpunkt ihrer Ansichten bilden und der Propaganda unter dem deutschredenden Teil der Londoner Bevölkerung dienen sollte. Orban kehrte nie von diesen Meetings zurück, ohne die Brusttasche mit Zeitschriften und Pamphleten angefüllt zu haben. An der inneren Eingangstür wurde die Resolution des Abends verteilt. Große, klar bedruckte Quartblätter. Der Saal war von ziemlich gleicher Breite und Tiefe. An den Wänden zog sich eine breite Galerie hin, die bereits fast gefüllt war. Im Hintergrund befand sich eine mannshohe Empore, auf der eine Anzahl von Stühlen für die Sprecher aufgestellt war. Sie war noch leer. Der Saal machte den Eindruck einer zu kirchlichen Zwecken bestimmten Halle. Darauf deutete auch die Form der Bänke hin. An diesem Abend jedoch war nichts bemerkbar von dem gleichgültigen, mechanisch stillen Treiben einer religiösen Versammlung. Eine aufgeregte, lebhaft bewegte, ihre Gedanken laut austauschende Menge nahm die Bänke ein. Orben übersah sie schnell. Er sah zahlreiche bekannte Gesichter. An der Ecke des Saales, in der Nähe der Plattform, standen einige der Redner des Abends. Orben durchschritt die Reihen der sich stetig füllenden Bänke und ging auf die Gruppe zu. Mit Einzelnen wechselte er einen stillen Händedruck, anderen nickte er zu. »Nun, Sie werden doch auch sprechen, Mr. Orben«, wurde er gefragt. Er schüttelte abwehrend den Kopf. »Ich mag nicht Englisch reden, überhaupt nicht reden. Das ist vorbei. Und was sollte ich sagen?« Was man sagen möchte, darf man nicht aussprechen. »Es ist ein gemischtes Meeting?« fragte er dann leise einen neben ihm stehenden, den bekannten Agitator eines deutschrevolutionären Clubs. »Jawohl, radikale, freidenkerische, liberale. Alles Mögliche. Sie werden sehen, die meisten Redner werden sich dagegen verwahren, Sympathie mit dem Anarchismus zu hegen.« »Haben Sie Trupp nicht bemerkt?« »Nein, der wird wohl nicht kommen. Ich habe ihn noch nie auf einer dieser Versammlungen gesehen.« Orben sah sich um. Der Saal war bereits zum Ersticken gefüllt, die Gänge zwischen den Bänken dicht besetzt. Um die große Gruppenfotografie der Chicagoer Verurteilten, welche im breiten Goldrahmen unter dem Rednertische hing, drängte sich eine Anzahl von Arbeitern. An dem Tische daneben machten sich mehrere Zeitungsreporter ihre Papierpausen zurecht. An den Eingängen wurde das Gedränge immer lebhafter. Die Türen waren weit geöffnet. An dem Schieben und Stoßen konnte man sehen, dass große Massen noch Einlass begehrten. Einzelne drängten sich glücklich bis zu den vordersten Sitzen vor, wo noch Raum war, wenn man zusammenrückte. Als Orben dies sah, sicherte auch er sich schnell einen Platz, denn sein lahmes Bein erlaubte ihm kein stundenlanges Stehen. Er stemmte seinen Stock auf und kreuzte die Füße. So blieb er den ganzen Abend sitzen. Er konnte den ganzen Saal übersehen, da er auf einer der seitlichen Bänke saß. Die Rednerbühne lag dicht vor ihm. Er zog die Resolution aus der Tasche und las sie aufmerksam und langsam durch, wie auch die Namenliste der Sprecher. Mehrere der hervorragendsten Radikalen und Sozialisten. Er kannte die Namen und ihre Träger sämtlich, obwohl er kaum einen von ihnen im letzten Jahre wiedergesehen hatte. Das Recht der freien Rede stand auf der Tagesordnung. 7 Männer wegen Abhaltung einer öffentlichen Versammlung zum Tode verurteilt. Die Resolution lautete, dass die englischen Arbeiter in dieser Versammlung eindringlich ihre Mitarbeiter in Amerika auf die große Gefahr für die öffentliche Freiheit aufmerksam zu machen wünschen, welche entsteht, wenn sie zugeben, dass Bürger für den Versuch des Widerstandes gegen die Unterdrückung des Rechtes auf öffentliche Versammlung und der freien Rede bestraft werden, da ein Recht, für dessen Erzwingung das Volk bestraft wird, dadurch offenbar zu keinem Recht, sondern zu einem Unrecht wird. Dass das Schicksal der 7 Männer, über welche das Todesurteil für Abhaltung einer öffentlichen Versammlung in Chicago, auf der mehrere Polizisten bei dem Versuch der gewaltsamen Vertreibung des Volkes und der Unterdrückung der Sprecher getötet wurden, verhängt ist, von größter Wichtigkeit für uns als englische Arbeiter ist, da ihr Fall heute der Fall unserer Kameraden in Irland und vielleicht morgen der unsere ist, wenn nicht die Arbeiter auf beiden Seiten des Atlantik einstimmig erklären, dass alle, welche sich in die Rechte der Abhaltung öffentlicher Versammlungen und der freien Rede mischen, ungesetzlich auf ihre eigene Gefahr hin handeln. Wir können nicht zugeben, dass die politischen Ansichten der 7 verurteilten Männer mit dem hineingezogenen Prinzip irgendetwas zu tun haben, und wir protestieren gegen ihre Verurteilung, welche, wenn sie ausgeführt wird, in Wirklichkeit das Abhalten von Versammlungen der Arbeiter in ihrem eigenen Interesse zu einem Hauptverbrechen in den Vereinigten Staaten von Amerika stempeln wird, da immer die Möglichkeit für die Autoritäten gegeben ist, eine Menge durch Gefährdung ihres Lebens zum Widerstand zu reizen. Wir erwarten von unseren amerikanischen Kameraden, seien auch ihre politischen Ansichten noch so verschieden, dass sie die unbedingte Freilassung der 7 Männer, in deren Personen die Freiheiten aller Arbeiter jetzt gefährdet sind, verlangen. Als Orban geendet hatte, sah er neben sich einen alten Herrn mit langem weißem Bart und freundlichen Gesichtszügen. »Mr. Marell«, rief er sichtlich erfreut. »Sie sind wieder hier? Welche Überraschung!« Sie schüttelten sich herzlich die Hände. »Ich wollte Sie nicht stören, Sie lasen.« Sie sprachen Englisch zusammen. »Wie lange sind Sie wieder hier?« »Seit gestern.« »Und waren Sie in Chicago?« »Ja, 14 Tage, dann in New York.« »Ich hatte Sie nicht erwartet.« »Ich konnte es nicht mehr ertragen. So kam ich wieder.« »Sie sahen die Verurteilten?« »Gewiss, oft.« Orban beugte sich zu ihm und fragte leise, »Es ist keine Hoffnung.« Der Alte schüttelte den Kopf. »Keine. Die letzte liegt beim Gouverneur von Illinois, aber ich glaube nicht an ihn.« Leise sprachen sie weiter. »Wie ist die Stimmung?« »Die Stimmung ist gedrückt. Die Knights of Labor und die Georgiana halten sich zurück. Es ist überhaupt manches anders, wie man es sich hier vorstellt. Die Aufregung ist stellenweise groß, aber die Zeit ist noch nicht reif.« »Man wird alles versuchen.« »Ich weiß nicht, jedenfalls wird alles unmöglich sein.« Sie schwiegen beide. Orban sah noch ernster aus als gewöhnlich. Aber was für ein Gefühl es war, welches seine Seele beherrschte, war auch jetzt nicht zu erkennen. »Wie sind die Verurteilten?« »Sehr ruhig. Einige wollen keine Begnadigung, und sie werden in diesem Sinne sich aussprechen, aber ich fürchte, die anderen hoffen immer noch.« Es war nach 8 Uhr. Die Versammlung begann ungeduldig zu werden. Die Stimmen wurden lauter. Orban fragte weiter, und der Alte antwortete mit seiner ruhigen, traurigen Stimme. »Sie werden sprechen, Mr. Morell?« »Nein, mein Freund. Es ist ein anderer, jüngerer da. Er kommt auch von Chicago, und er will einiges von dort erzählen.« »Sind Sie morgen zu Hause?« »Ja, kommen Sie. Ich werde Ihnen die Verhandlungen geben und die neuesten Zeitungen. Ich habe viel mitgebracht. Alles, was ich auftreiben konnte. Viel. Sie werden, wenn Sie alles lesen wollen, ein gutes Bild unserer amerikanischen Zustände bekommen.« »Ein neuer Prozess wird nicht bewilligt werden?« »Hoffentlich nicht. Es würde ja nichts nützen. Die Qual, die so schon unerträglich ist, würde nutzlos verlängert werden. Es müsste neue, ungemessene Mittel vom Volke aufgebracht werden. Noch einmal $50.000 aus Arbeiterpfennigen zusammengehäuft. Und wozu? Nein, die Hyäne will Blut.« »Und das Volk?« »Das Volk weiß selbst nicht, was es will. Einstweilen glaubt es noch nicht an den Ernst der Sache, und wenn der 11. da ist, ist es zu spät.« In ihr Gespräch mischte sich ein junger Engländer, der Morell von der Socialist League her kannte. Orban sah auf. Jener sagte finster, »Nein, ich glaube noch immer nicht daran. Man mordet am Ende des 19. Jahrhunderts im Angesicht der Völker öffentlich nicht 7 Menschen, deren Unschuld so klar erwiesen wie der Tag ist. Man schlachtet Tausende und Abertausende hin, aber man hat nicht mehr den Mut, in einem Lande mit den Institutionen der Staaten so nur auf die Gewalt zu pochen und die Gesetze zu verhöhnen. Nein, nein, sie tun es deshalb nicht, weil es von ihrem Standpunkt aus ein Wahnsinn wäre, das Volk auf solche Weise aufzuklären und aufzurütteln. Nein, sie werden es nicht wagen. Sehen Sie hin, hier allein, diese vielen und so täglich in allen freieren Ländern, hier und drüben, diese Versammlungen, diese Zeitungen, diese Flut von Flugschriften. Wo ist der Mensch, der noch Vernunft und Herz hat und sich nicht empört? Sind die Scharen zu zählen, die drüben sich erheben? Ihr Wille soll nicht stark genug sein, um jenen erkauften Schurken Furcht einzujagen, dass sie abstehen von ihrer Freveltat? Nein, sie werden es nicht wagen, Comrade. Es wäre ihr eigenes Verderben. Die beiden, zu denen er sprach, zuckten die Achseln. Was sollten sie ihm antworten? Sie hatten beide in dem Kampf der beiden Klassen so viele Scheußlichkeiten von denen begehen sehen, welche die Gewalt in Händen haben, dass sie sich fragen mussten, was es sein würde, das sie noch in Erstaunen und Entrüstung zu setzen vermochte. Orben sah, wie die Hände des Alten zitterten, in denen er einen grauen, abgetragenen Hut hielt, und wie er dieses leichte Zittern, in welchem sich seine ganze innere Erregung kundgab, dadurch zu verbergen suchte, dass er nachlässig mit ihm spielte. »Sie glauben, den Anarchismus ins Herz zu treffen, wenn sie einige seiner Vertreter hängen«, sagte er nun. Orben merkte, dass er jetzt nicht näher auf das Gespräch eingehen wollte, und schwieg. Aber er dachte weiter. »Was ist Anarchismus? Die in Chicago Verurteilten? Ihre Ansichten waren teils sozialdemokratisch, teils kommunistisch. Nicht zwei hätten auf irgendeine ihnen vorgelegte und die Grundideen betreffende Frage gleichlautend geantwortet. Und doch nannten sich alle oder wurden alle Anarchisten genannt. Aber wann hatte der Individualismus trotziger gesprochen als aus den Worten jenes jungen Kommunisten, welcher seinen Richtern zugedonnert hatte: »Ich verachte euch! Ich verachte eure Gesetze, eure Ordnung, eure Gewaltherrschaft. Und ich bleibe dabei. Wenn man uns mit Kanonen bedroht, werden wir mit Dynamitbomben antworten.« Und weiter der Greis, der neben ihm saß. Auch er nannte sich Anarchist. Und was predigte er immer und immer wieder in seinen zahllosen Flugschriften? Die Liebe. »Was ist Anarchie?« fragte er und antwortete, »es ist ein Gesellschaftssystem, in welchem keiner die Handlungen seines Nachbarn stört, wo Freiheit frei von Gesetz ist, wo Vorrecht nicht existiert, wo Gewalt nicht der Ordner menschlicher Handlungen ist. Das Ideal ist das 2000 Jahre früher von dem Nazarener verkündete, die allgemeine Brüderlichkeit der ganzen menschlichen Familie.« Und schmerzlich rief er immer wieder aus: »Rache ist die Lehre, gepredigt von der Kanzel, von der Presse, von allen Klassen der Gesellschaft. Nein, Liebe, Liebe, Liebe predigt.« Orben, welcher sich an diese Worte erinnerte, dachte daran, wie gefährlich es doch war, so allgemein, so verschwommen, so obenhin zu denen zu sprechen, die noch so wenig verstanden, den Sinn und den Wert der Worte zu prüfen. So ballte sich mehr und mehr das Unvereinbare und das Fremde zu einem Knäuel zusammen, vor dessen Lösung viele zurückschreckten, die sonst gerne den einzelnen Fäden nachgegangen wären. Orben hatte den alten Herrn erst vor kurzem kennengelernt. Es war auf einer Debatte gewesen, in welcher über die Unterschiede des individualistischen und des kommunistischen Anarchismus disputiert wurde. Mr. Morell war der einzige gewesen, welcher, wie er selbst glaubte, den ersteren vertrat. Seine Darlegungen hatten Orben interessiert. Er hatte in ihnen, trotz ihrer Inkonsequenz, manches seinen eigenen Ergebnissen Verwandte gefunden. So waren sie miteinander bekannt geworden und hatten sich einige Male gesehen, bevor jener nach Amerika zurückkehrte, um dort, wie er sagte, noch zu tun, was in seinen Kräften stand. Da er nie über sich sprach, wusste Orben nicht, welcher Art diese Bemühungen sein sollten, und nach dem, was er heute Abend von ihm gehört hatte, konnte er sehen, dass auch sie erfolglos geblieben waren. Jedenfalls schien dieser Mann ein sehr ausgezweigtes Netz von Verbindungen aller Art in der Hand zu haben, denn er kannte sowohl alle bei dem Prozess der 8 beteiligten Persönlichkeiten, wie er auch über die Ausdehnung der anarchistischen Lehren in Amerika, wie es schien, genau unterrichtet war. Seine Flugblätter waren sämtlich mit »Der Unbekannte« unterzeichnet. In London fiel der Alte wenig auf. Er sprach selten öffentlich, und die Flut der revolutionären Bewegung Londons treibt zu viele Persönlichkeiten heute an die Oberfläche, um sie morgen wieder zu verschlingen, als dass in diesem beständigen Kommen und Gehen dem flüchtig Vorüberziehenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden könnte. Er fragte den Engländer jetzt nach einigen der Anwesenden. Orben lehnte sich zurück. »Wer ist das?« Er zeigte auf eine Frau in einfachem, dunklem Kleide, welche in ihrer Nähe saß. Ihre ausgeprägten Züge verrieten lebendigstes Interesse an allem, was um sie herum vorging, und sie sprach lebhaft und lachend mit ihrer Nachbarin. »Ich weiß nicht«, antwortete der Engländer. Aber dann erinnerte er sich, sie einmal in einem der deutschen Clubs gesehen zu haben, und er fügte hinzu, »Ich weiß nur, dass sie eine Deutsche ist, eine deutsche Sozialistin. Ehrgeizig, aber ein gutes Herz. Sie hat lange in Berlin für die Abschaffung der ärztlichen Untersuchung der Prostituierten gewirkt.« Der wissbegierige Alte fragte weiter. »Und wer ist das, mit dem sie jetzt spricht?« Der Engländer sah hin. Es war ein junger Mann, den er ebenfalls nur flüchtig kannte. »Ich glaube, das ist ein Dichter«, sagte er. Sie lächelten beide. »Er hat ein soziales Gedicht geschrieben.« »Haben Sie es gelesen?« »Oh nein, ich lese nicht Deutsch.« »Er sieht weder aus wie ein Dichter noch wie ein Sozialist. Glaubt er, mit seinen Gedichten die Welt verbessern zu können? Er wird eines Tages sehen, wie nutzlos sie sind und dass die Menschen zuerst Brot haben müssen, ehe sie an anderes zu denken imstande sind. Wenn man nichts zu essen hat, hört die Poesie auf.« Der Jüngere lächelte über den Eifer des Alten, welcher ungestört fortfuhr, während Orben die Menge musterte. »Man kann die zartesten Liebesgedichte schreiben und wie ein Metzgermeister den blutigsten Scheußlichkeiten zusehen. Und man wird hingehen und eine Jubelhymne auf die tapferen Krieger dichten, die Mörder, welche bluttriefend aus den Schlachten kommen. Man kann die Leiden der Völker besingen und in der nächsten Stunde der gnädigen Frau im Ballsaale die Hand küssen, die kurz vorher den Bedienten geohrfeigt hat. Aber worüber sprechen wir denn? Sagen Sie mir lieber, wer jener Mann dort ist.« »Einer von unseren Parlamentskandidaten, ein charakterloser Lump, ein Schreier. Wenn er die Macht hätte, würde er ein Tyrann sein. Aber auch so verdirbt er genug.« Sie wandten jetzt beide ihre Aufmerksamkeit der Versammlung zu. Orben war noch immer in Gedanken versunken. Die Stühle auf der Empore hatten sich besetzt mit den Vertretern und Abgesandten aller Vereinigungen, welche das Massenmeeting einberufen hatten. Man sah einige Frauen unter ihnen. Den Chair hatte ein blasser, etwa 40-jähriger Mann in der Tracht eines Priesters der Hochkirche eingenommen. Er wurde mit Beifall begrüßt, als seine Erwählung zum Chairman mitgeteilt wurde. Orben kannte ihn. Es war ein christlicher Sozialist, der seit langen Jahren unter den Armen des East End wirkte. Wegen seiner Gesinnung war ihm das Recht der Ausübung seines Berufes entzogen worden. Die Kirche ist der größte Feind jedes Charakters. Er eröffnete jetzt die Versammlung. Er sagte, dass dieselbe aus Menschen der verschiedensten Lebensanschauungen zusammengesetzt sei, aus Radikalen und Antisozialisten so gut wie aus Anarchisten und Sozialisten, die aber in dem einen Wunsche sich geeinigt hätten, gegen die Unterdrückung des Rechtes der freien Rede zu protestieren. Er sei kein Anarchist, wie die in Chicago verurteilten, er habe eine starke Abneigung gegen ihre Doktrinen, aber er fordere für ihre Ausleger und Anhänger genau dieselbe oder eine noch größere Freiheit, wie er sie selbst, der Priester einer christlichen Kirche, für die Kundgebung seiner eigenen Ansichten für sich in Anspruch nehme. Für alle sei das Recht das gleiche, dem, was sie als Wahrheit erkannt hätten und für Wahrheit hielten, zu dienen, und darum verlange er im Namen seines Gottes und im Namen der Menschlichkeit die Freilassung dieser Männer. Ende von Teil 3. Vierter Teil von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als er geendet hatte, wurde eine große Anzahl von Telegrammen, Zustimmungsadressen und Briefen aus allen Gegenden Englands verlesen. Viele derselben wurden mit Jubel aufgenommen. Orban wusste, dass manche dieser Vereinigungen ihre Mitglieder nach Tausenden zählten. Er hörte unter den verlesenen Namen einige von größtem Einfluss. Männer der Feder, deren Werke jedermann las. Was taten sie alle, die ebenso wie er selbst von der Ruchlosigkeit jenes Urteils überzeugt waren? Sie beruhigten ihr Gewissen mit einem Protest. Was hätten sie tun können? Ihr Einfluss, ihre Stellung, ihre Macht. Sie wären vielleicht stark und eindringlich genug gewesen, die Ausübung jener Tat unmöglich zu machen, einer zum Bewusstsein gekommenen und allgemeinen Entrüstung gegenüber. Aber ihr Name und ihr Protest, er verhallte hier vor den wenigen wirkungslos. Auch sie waren die Knechte ihrer Zeit, sie, die ihre wahren Herrscher hätten sein können. Aus seinen Gedanken wurde Orban durch eine Stimme aufgerüttelt, welche er oft vernommen hatte. Neben dem Tische auf der Plattform stand eine kleine, schwarz gekleidete Frau. Unter der Stirne, welche halb von dichtem, kurz geschnittenem Haar wie von einem Kranze bedeckt war, leuchteten schwarze, begeisterte Augen. Die weiße Halskrause und das überaus einfache, fast mönchische, lang niederwallende Gewand schienen einem vergangenen Jahrhundert anzugehören. Nur wenige aus der Versammlung schienen sie zu kennen. Wer sie aber kannte, der wusste, dass sie die treueste, tätigste und leidenschaftlichste Vorkämpferin des Kommunismus in England war. Auch sie nannte sich Anarchistin. Sie war keine hinreißende Sprecherin, aber in ihrer Stimme lag jener Stahlklang unerschütterlicher Überzeugung und Ehrlichkeit, der den Hörer oft mehr packt als die glänzendste Vortragskunst. Sie gab ein Bild aller jener Ereignisse, welche in Chicago der Verhaftung und Verurteilung der Genossen vorhergegangen waren. Klare, Schritt für Schritt, zogen dieselben an den Augen der Hörer vorüber. Sie erzählte von dem Entstehen und Wachsen der Acht-Stunden-Bewegung in Amerika, von den Bemühungen früherer Jahre, den achtstündigen Arbeitstag bei der Regierung durchzusetzen, von ihren Erfolgen. Sie erklärte, wie es gekommen war, dass die Revolutionäre von Chicago sich der Bewegung angeschlossen hatten, ohne sich über ihre Bedeutung und ihren eigentlichen Wert zu täuschen, von den unermüdeten Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation und wie jene Männer, welche jetzt ihren Tod vor Augen sahen, an die Spitze der Strömung getrieben wurden. Sie versuchte dann, jene ungeheure Aufregung zu schildern, welche den Maitagen des vorigen Jahres vorangingen. Die fieberhafte Spannung in den Kreisen der Arbeiter, die erwachende Angst in denen der Ausbeuter. Die reißende Zunahme der Streikenden bis zu jenem Tage, dem 1. Mai, der, von allen erwartet, die Entscheidung herbeiführen sollte. Dann ließ sie diese Maitage selbst vor den Augen der Versammlung emporsteigen. Mehr als 25.000 Arbeiter legen an ein und demselben Tage ihre Arbeit nieder. In der Zeit von 3 Tagen hat sich ihre Zahl verdoppelt. Der Streik ist ein allgemeiner. Die Wut der Kapitalisten ist nur mit ihrer Angst vergleichbar. Allabendlich werden an vielen Orten der Stadt Meetings abgehalten. Die Regierung entsendet ihre Büttel und lässt in eine dieser friedlichen Zusammenkünfte feuern. 5 Arbeiter bleiben auf der Stelle. Wer hat die Mörder dieser Männer zur Rechenschaft gezogen? Niemand! Die Rednerin machte eine Pause. Man hörte ihre innere Erregung aus dem Klange ihrer Stimme heraus, als sie fortfuhr. Am folgenden Abend wird von den Anarchisten auf dem Haymarket ein Meeting einberufen. Es ist ordentlich. Die Ansprachen der Redner sind trotz dem vorhergegangenen so wenig aufreizend, dass der Mayor von Chicago, bereit, bei dem ersten ungesetzlichen Wort die Versammlung aufzulösen, dem Polizeiinspektor bedeutet, er könne seine Leute nach Hause schicken. Aber stattdessen lässt dieser sie abermals gegen die Versammelten anrücken. In diesem Augenblick fliegt von unbekannter Hand eine Bombe in die Reihen der Angreifer. Die Polizei eröffnet ein mörderisches Feuer. Wer hat die Bombe geworfen? Vielleicht die Hand eines Verzweifelten, der sich so gegen die neue Niedermetzelei verteidigen wollte. Vielleicht, es war die in den Arbeiterkreisen Chicagos vorherrschende Meinung, einer der beauftragten Agenten der Polizei selbst. Denn wer kennt nicht die Mittel, zu denen unsere Gegner greifen, um uns zu vernichten? War es so, dann hat er seine Sache wohl besser gemacht, als man selbst erwartet hatte. Wer hat die Bombe geworfen? Wir wissen es so wenig, wie jene 8 Männer es wissen, die in dem ungeheuren Entsetzen, welches sich nach dieser Stunde über Chicago breitete, aufs Geradewohl herausgegriffen wurden, da sie die bekanntesten Namen in der Bewegung trugen, obwohl mehrere von ihnen überhaupt auf der Versammlung nicht zugegen gewesen waren. Aber was tat das? Es hinderte den Gerichtshof ebenso wenig, sie gefangen zu nehmen, wie es hinderte, sie der geheimen Verschwörung für schuldig zu erklären, trotzdem sich einige unter ihnen nie vorher gesehen hatten. »Weshalb sind sie verurteilt?« schloss sie. »Nicht, weil sie ein Verbrechen begangen haben, nein, weil sie die Anwälte der Armen und Unterdrückten gewesen sind.« Nicht, weil sie Mörder sind, nein, weil sie es gewagt haben, dem Sklaven über die Gründe seiner Sklaverei die Augen zu öffnen. Diese Männer, deren tadelloser Charakter sogar nicht von den gehässigsten Angriffen der Organe der öffentlichen Meinung beschmutzt werden konnte, werden gehängt, weil sie selbstlos, wahr und treu ihren Überzeugungen gedient haben. In einer Zeit, in welcher unangetastet nur der bleibt, der als Lügner mit den Lügnern geht. Sie schwieg. Alles hatte gespannt zugehört. Jetzt klatschten viele. Orban verfolgte sie mit seinen durchdringenden Blicken, wie sie die Treppe der Empore in den Saal hinunterstieg und sich, als sie alle Bänke besetzt fand, unbekümmert und gleichgültig auf den Stufen derselben niederließ. Es war, als wollte er durch die Hand, welche sie wie in körperlichen Schmerzen vor die Augen breitete, hindurchsehen in die Tiefe ihrer Seele, um auch hier die Bestätigung seiner tiefsten Überzeugung zu finden, welche die letzte war, die zu erwerben ist, die Selbstsucht alles Seienden. Und auch hier scheute er sich nicht einen Augenblick, sich zu gestehen, dass diese Frau glücklicher sein musste in diesem Leben voll Mühe, Aufopferung und Entsagung, als sie es gewesen wäre, wenn sie jenes weitergelebt hätte, welches sie in Wohlhabenheit und Sorglosigkeit hatte aufwachsen lassen, und welches sie verlassen hatte, um, wie sie und alle anderen glaubten, der Sache der Menschheit zu dienen, während sie auch dann nur, wenn auch völlig unbewusst, dem Rufe ihres eigenen Glückes gefolgt war. Das minutenlange Rauschen und Sprechen im Saale legte sich, und Orbans Blicke und Gedanken wandten sich wieder der Tribüne zu, von welcher die Stimme des Chairman den Namen des nächsten Redners herabrief. »Sehen Sie, dort«, sagte Mr. Morell zu Auburn. »Dieser junge Mann kommt von Chicago. Er wird Ihnen einiges von dort erzählen. Er ist erst heute von Liverpool hier eingetroffen.« Auburn hörte gespannt zu. Der Amerikaner erzählte einige der wenig bekannten Details des Prozesses, die das ganze Verfahren gegen die Angeklagten besser kennzeichneten als alles andere. Er beschrieb die Hergänge bei der Zusammensetzung der Jury, indem er die Worte des Bailiff anführte. »Ich habe diesen Fall in den Händen und weiß, was ich zu tun habe. Diese Leute werden auf alle Fälle gehängt. Ich lade solche Männer zur Wahl, welche die Verteidiger verwerfen müssen, bis sie bei denen angelangt sind, welche sie wahllos annehmen müssen.« Er schilderte die Persönlichkeiten des Staatszeugen, jenen verlogenen Schuft, der von der Polizei Geld erhalten hatte, um alles zu sagen, was diese wollte, die beiden anderen Belastungszeugen, denen man die Wahl gestellt hatte, entweder mitgehängt zu werden oder frei auszugehen und die Wahrheit zu sagen. »Werden solche Menschen nicht alles sagen, was man von ihnen verlangt, wenn sie Tod oder Freiheit vor Augen haben?« rief der Redner, und laute Zustimmungsrufe aus allen Teilen des Saales folgten seinen Worten. Als er dann die Worte jenes brutalen und berüchtigten Polizeihauptmanns wiedergab, »Wenn ich nur 1000 dieser Sozialisten und Anarchisten gleichzeitig in einem Bündel zusammen hätte, mit ihren verdammten Weibern und ihrer Brut, ich würde kurzen Prozess mit ihnen machen.« Und als er von jener ehrlosen Paid-and-Packed-Jury, welcher für ihre Dienste von den Geldprotzen Chicagos durch den Mund eines ihrer Organe die Belohnung von $100,000 angeboten war, sprach, brach ein ungeheurer Sturm von Entrüstung und Verachtung los. Zwischenrufe wurden laut, Drohungen hörbar, und noch wogte die Aufregung zwischen den Reihen der Versammlung, als schon der junge Amerikaner abgetreten war und einem kleinen Mann, gekleidet in langen Gehrock mit dichtem und langem Vollbart, sich lichtendem Haupthaar und unverkennbar slawischem Typus Platz gemacht hatte. Und die Rufe der Entrüstung und des Unwillens verwandelten sich plötzlich in jubelnde Zurufe des Erkennens und der Verehrung, der Begeisterung und der Zuneigung. Gewiss waren unter den Tausenden nicht viele, welche diesen Mann nicht kannten, der vertrauter begrüßt wurde als irgendeiner der englischen Lieder, die nicht schon vernommen hatten von seinen merkwürdigen Schicksalen, seiner wunderbaren Flucht aus den Festungen Petersburgs, die ihn nach Frankreich und dort von neuem in das Gefängnis führen sollte, um ihn endlich hier in England eine letzte Zufluchtsstätte finden zu lassen. Vernommen in jener sich widersprechenden, sich durchkreuzenden Weise, welche eine Person in den ferner stehenden Kreisen von selbst mit dem Schimmer des Fremden und Ungewöhnlichen umgibt, welche nicht wussten, was dieser Mann für die Sache getan hatte und noch tat. Seine Schriften, verstreut in den revolutionären Organen des anarchistischen Kommunismus aller Sprachen, waren es, die seit einer Reihe von Jahren für die kommunistischen Anarchisten die unerschöpfliche und oft einzige Quelle ihrer Propaganda bildeten. Jeder kannte sie, jeder las sie wieder. Seine Kraft, die er einst der geheimen inneren Bewegung in Russland gewidmet hatte, gehörte nun der Internationalen an, und gewiss hatte diese ebenso viel an ihm gewonnen, als jene an ihm verlieren musste. Diese Kraft war unersetzlich, und weil jeder dies wusste, dankte es ihm jeder, der ihn sah. Er war Kommunist. Das Blatt, welches in Paris in französischer Sprache erschien und welches er, dem der Aufenthalt dort unmöglich gemacht worden war, von London aus leitete, nannte sich kommunistisch-anarchistisch. Er hatte es versucht in geistvollen Aufsätzen, welche in einer der bedeutendsten Monatsschriften Englands erschienen, die wissenschaftlichen Grundlagen seines Ideals zu geben, das er glaubte, Anarchie nennen zu dürfen. Aber auch aus diesen Arbeiten, welche einen ungefähren Begriff von dem Umfange der Kenntnisse ihres Verfassers in Bezug auf alle Fragen des Sozialismus und von seiner enormen Belesenheit gaben, war es Orben nicht gelungen, sich ein Bild von der Möglichkeit dieser Theorien in der Wirklichkeit zu machen. Und er sah auch aus dem Wahnglauben an diese neue und doch so alte Religion nichts sprießen als eine neue Missernte von Unfreiheit, Unordnung und innerlichstem Elend. Währenddessen hatte der, dem diese Gedanken galten, in nervöser Erregung, wie unzählige Male mochte er schon so an dem Ufer des brausenden Menschenmeeres gestanden haben, darauf gewartet, dass sich der Beifallssturm legen möchte, der zu ihm hinaufbrauste. Nun begann er in jenem harten, klaren Englisch des Russen, der die Sprachen aller Länder spricht, in denen er lebt. Man glaubte ihn erst nicht verstehen zu können. Nach 3 Minuten war es unmöglich, ein Wort seines lebendigen und hinreißenden Vortrages zu verlieren. »Als was erscheinen die Vorgänge in Chicago?« fragte er. Und er gab die Antwort. »Als eine Rache an Gefangenen, die gemacht sind in dem Kampfe zwischen den beiden großen Klassen. Wir protestieren dagegen als gegen eine Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Es ist die Schuld unserer Gegner«, rief er, »wenn solche Verbrechen den Kampf immer furchtbarer, immer erbitterter, immer unpersönlicher machen. Es ist das keine Angelegenheit, welche nur das amerikanische Volk angeht, das Unrecht an den besitzlosen Arbeitern jenes Landes verübt, trifft uns mit gleicher Wucht. Die Arbeiterbewegung ist ihrem ganzen Wesen nach international. Und die Arbeiter jedes Landes haben die Pflicht, ihre Mitarbeiter in einem anderen aufzurufen und zu unterstützen im Widerstande gegen solche Verbrechen, welche an ihnen selbst begangen werden.« Er sprach nicht sehr lange, aber was er sagte, erregte ihn wie die Hörer gleichmäßig stark. Der unentrinnbare Ernst seiner Worte, sein blitzendes Auge, seine bebende Leidenschaftlichkeit erweckten in dem Gleichgültigen eine Ahnung von der Bedeutung einer Sache, die er nicht verstand, und stärkte in deren Bekennern den Glauben an ihre Gerechtigkeit und an ihre Größe. In demselben Moment, in dem er geendet hatte, hatte er schon den Platz verlassen, als wolle er sich dem neu ausbrechenden Beifall entziehen, und saß im nächsten Moment wieder ernst und bleich unter den Zuhörern, gespannt mit ihnen die Worte seines Nachredners verfolgend, der, als Delegierter eines großen Londoner liberalen Clubs, darauf aufmerksam machte, dass jene Ereignisse, welche heute drüben geschehen, morgen schon hier im eigenen Lande sich ereignen könnten. Orban vernahm nicht mehr, was dieser und jener der noch nachfolgenden Redner sagte. Er war in Gedanken versunken. Noch immer saß er so unbeweglich wie vor einer Stunde da, die Füße über den vorgestreckten Stock gekreuzt, die Hände auf seinen Griff gestemmt und starrte vor sich hin. Die Stimmen der Redner, das Gemurmel wie das Beifallsrufen und Klatschen der Menge, das alles klang wie aus einer weit abliegenden Ferne zu ihm her. Er war oft in den letzten Tagen beim Durchwandern brausender Straßen von diesem Gefühl der Abwesenheit überwältigt worden. Dann dachte er an jene Tage, in welchen die Menschheit aufatmend einmal wieder sich befreit hatte von einem ihrer Tyrannen, und an die Tage, in welchen dessen wertloses und fluchbeladenes Leben gerecht wurde an vielen unschätzbar teuren. Und er dachte an die Heldengestalten jener Märtyrer, an ihre schweigenden Opfer und an ihr nur einem Gedanken geweihtes Leben. Er dachte an sie, so oft er einen von denen sah, auf deren Stirn noch der Schatten jener Tage zu liegen schien. Aber nicht mehr vermochte es ihm über alles groß und beneidenswert erscheinen, so zu leben und so zu sterben. Verflüchtigt hatte sich jene Leidenschaftsglut, welche seine ganze Jugend verzehrt hatte und welche in Asche gelegt war unter den kalten Hauchen des Verstandes, der unaufhörlich und rastlos alle unsere wirren Gefühle bekämpft, bis er uns mit dem Glauben an die Gerechtigkeit auch den Letzten genommen hat und nun selbst als der einzig Berechtigte Leiter und Lenker unseres Lebens geworden ist. Zu viel Blut hatte er fließen sehen, als dass er nicht gewünscht hätte, die Erfolge des Friedens endlich zu erblicken. Aber wie war das möglich, wenn das Ziel immer verschwommener, die Wünsche immer unmöglicher und die Leidenschaften immer mehr entfesselt wurden? Wieder sollten sich jene Tage, an welche er dachte, nun in Wirklichkeit wiederholen. Wieder das Blut der Unschuldigen in Strömen fließen, um die ungezählten Verbrechen, begangen von der Menschheit an der Schwachheit, der Willenlosigkeit, der Einsichtslosigkeit, zu verbergen. Was wollten doch alle diese Menschen, die hier so begeistert schienen, so überzeugende Worte der Wahrheit fanden? Protestieren? Wann hatte sich das privilegierte Unrecht, welches die Macht der Gewalt sich kaufte, je um Proteste gekümmert? Warum unterlagen sie? Weil sie die Schwächeren waren. Aber was ist Schuld? Ist es nicht ebenso große Schuld, schwach zu sein, als stark zu sein, wenn es überhaupt eine Schuld gibt? Weshalb waren sie es nicht, als weil sie die Schwächeren waren? Mit der grausamen Härte seiner durchdringenden Logik prüfte und sezierte er weiter. Der Schmerz, der hier so beredt aus allen Mienen und allen Worten sprach, zusehen zu müssen dem Verbrechen, war ja nicht doch geringer als der, den der Versuch, es tatsächlich zu verhindern, bereitet hätte? Weshalb sonst gaben sie sich alle hier zufrieden, zu protestieren und nur zu protestieren? Gewiss, sie hätten die Stärkeren sein können. Aber weshalb anders waren sie es nicht, als weil sie die Schwächeren waren? Es war eine große Leere und Kälte in ihm nach der auflodernden Leidenschaft. Es war ihm, als schwebe er in einer eisigen Luftewigkeit ohne Raum und Grenze und versuche in der Angst des Todes, sich an dem Haltlosen zu halten. Der alte Herr, welcher neben ihm saß, sah in diesem Augenblick in Orbens Gesicht. Es war aschgrau und in seinen Augen loderte ein zusammensinkendes Feuer. Auf der Empore trat unterdessen unermüdlich ein Redner nach dem anderen auf. Die Erregung schien noch im Wachsen zu sein, obwohl gewiss in dem ganzen weiten Saale nicht einer war, der nicht von ihr bereits ergriffen war, mit Ausnahme jener Reporter vielleicht, die geschäftsmäßig ihre Blätter mit Notizen füllten. Orben hörte nichts mehr. Einmal hatte er sich halb erhoben, als habe er sich entschlossen zu sprechen. Aber er hatte gesehen, dass die Reihe der Sprecher noch nicht erschöpft war, und er gab es auf, jenes Wort zu sagen, welches heute Abend nicht gesagt werden sollte. Nur einmal noch, in der folgenden letzten Stunde, schaute er auf. Der Name eines Mannes war genannt worden, den England in die Geschichte seiner Dichtkunst des 19. Jahrhunderts längst neben die glänzendsten unverwischbar eingetragen hatte, den das Kunstgewerbe einen seiner Erneuerer und tätigsten Förderer nannte und der endlich einer der gründlichsten Kenner und hervorragendsten Vertreter des englischen Sozialismus war. Dieser merkwürdige und einzige Mann, Dichter, Maler und Sozialist in einer Person und Meister in allen, hatte trotz seiner weißen Haare die Lebendigkeit und Frische eines Jünglings. Unvergesslich war noch immer für Orben einer seiner zahllosen Vorträge, die er heute in irgendeinem der kleinen Clubsäle der Socialist League-Branchen in London vor Hunderten und morgen in Edinburgh oder Glasgow auf öffentlichen Versammlungen vor Tausenden hielt, geblieben. The Coming Society. Und nie hatte sich vor Orbens Augen verlockender und begehrlich täuschender das Bild der freien Gesellschaft hingestellt, als unter dem Banne dieser Worte, denen der Dichter Zauber und Schönheit, der Künstler Plastik und Fülle und der Denker Beweiskraft und Überzeugung zu leihen suchte. Wie schön es wäre, wenn es so sein könnte, wie alles aufgelöst wäre in Harmonie und Frieden, hatte er damals gedacht. Ein alter Barde und Patriarch und doch wieder der natürlichste, gesündeste alte Engländer, der Self-Made-Man, in blauem, hemdlosen Kragen und bequemstem Anzuge stand er da und erzählte mehr, als er sprach von den Tagen von Chicago. Der Beifall, mit dem sein Kommen und Abtreten begrüßt wurde, gab Zeugnis von der Popularität dieses Mannes, dessen Lebendigkeit und Tatkraft für die Sache der sozialen Bewegung keine Ermüdung zu kennen schien. Die 10. Stunde war lange vorüber, als der Chairman sich erhob, um mit seiner klaren, lauten Stimme die Resolution zu verlesen. Die Hände flogen in die Höhe. Keine erhob sich bei der Gegenfrage. Die Resolution war einstimmig angenommen. Ein Kabeltelegramm wurde nach New York gesandt, wo am folgenden Tage aus demselben Anlass ein demonstratives Meeting stattfinden sollte. Es brachte die Wünsche der hier Versammelten über das Meer. Dann begann der Saal sich langsam zu leeren. Die lebhaft sprechende, aufgeregte Menge schob sich allmählich durch die Türen ins Freie. Die Reporter packten ihre Blätter zusammen, Einzelnes noch miteinander vergleichend, die Tribüne wurde leer. Nur jene Frau, welche zuerst gesprochen hatte, stand noch bei dem Chairman, die Atheistin und Kommunistin neben dem Priester der Kirche und christlich-sozialen Demokraten. Wahrscheinlich ließ sie sich noch einige Namen und Notizen für ihr kleines, allmonatlich in vielseitiger Stärke erscheinendes Blatt geben. Als Orban jene beiden sah, dachte er, wie innerlich sich ihre Anschauungen berührten und wie es doch nur Scheinwände waren, was sie zwischen sich sahen. Und ferner, wie unvereinbar schroff er selbst gerade dem, was jene verband, gegenüberstand. Nachdem er sich herzlich von dem Alten, der noch von dem jungen Amerikaner zurückgehalten wurde, verabschiedet hatte, ging er langsam und allein hinaus. Ende des 4. Teiles. Teil 5 von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. An der Tür standen noch die Genossen mit ihren Blättern, deren Namen sie riefen. Orban erkannte einen unter ihnen, welcher der Autonomie angehörte, einen jungen Mann mit blondem Bart und freundlichen Zügen. Er fragte ihn nach Trupp und erhielt die Bestätigung, dass er nicht da gewesen war. Als er hinaustreten wollte, erhielt er einen Schlag auf die Schulter. Er wandte sich um. Vor ihm stand ein seltsamer alter Mann, dessen Gesicht man wohl nicht mehr vergaß, wenn man es einmal gesehen hatte. Es war alt, eingefallen, durch Furcht und scharf geschnitten. Der Mund trat zurück, so dass das unrasierte Kinn hart hervortrat. Die Oberlippe war von einem kurzgeschnittenen, struppigen Bart bedeckt. Die Augen lagen hinter einer großen Stahlbrille verborgen, aber in Augenblicken der Erregung blitzend und diesem alten Antlitz, welches Kummer und Mühsal verändert hatten, um seine charakteristischen Eigenschaften, ohne sie verwischen zu können, nur schärfer hervortreten zu lassen, noch immer etwas Kühnes verleihend. Sonst aber schien die Gestalt des Alten gedrückt unter der schwer niederziehenden Wucht einer mächtigen, überfüllten Ledertasche, welche an seiner Seite hing. Um den Hals trug er ein vielgeknotetes, buntfarbiges Wollentuch, welches das Hemd verdeckte und das er auch im heißesten Sommer so wenig ablegte wie den abgetragenen braunen Mantel. »Hallo, alter Freund«, rief Orben und schüttelte ihm die Hand. »Seid ihr auch da? Kommt, wir wollen ein Glas trinken.« Der Alte nickte. »Aber kein Ale, Comrade. Kein Brandy, nur eine Limonade.« »Seid ihr denn Temperenzler geworden?« fragte Orben lächelnd. Aber der Alte ging bereits voran. Sie traten in das große Public House an der nächsten Straßenecke. Die geräumige Privatabteilung am Ende war ziemlich leer, während die übrigen überfüllt waren. Orben erkannte eine Gruppe von englischen Sozialisten, die ebenfalls soeben dem Meeting beigewohnt hatten. Man schüttelte sich die Hände. Dann nahm er dem Alten seine Tasche ab, bestellte, und sie setzten sich auf eine der Bänke. Es wurde keine Versammlung von Sozialisten in London abgehalten, ohne dass dieser Alte auf ihr zu sehen war. Seit wie langen Jahren? Keiner wusste es. Aber jeder kannte ihn. Der eine oder andere hatte auch wohl schon gelegentlich eine seiner originellen Reden oder Ansprachen gehört und gefragt, wer denn dieser alte, grauhaarige Mann mit den scharfen Zügen sei, der mit so jugendlicher Leidenschaftlichkeit seine wilden Anklagen gegen das Bestehende schleuderte und mit so jugendlicher Wärme sein Ideal der Brüderlichkeit und Gleichheit verteidigte. Dann mochte er die Antwort erhalten haben, es sei ein alter Kolporteur, der seinen Unterhalt durch den Verkauf sozialistischer Broschüren und Zeitschriften verdiente. Wer aber wirklich war, wussten nur wenige. Er erzählte gern, und so hatte er einmal zu Orben gesagt, dass er schon an der Chartistenbewegung teilgenommen, und Orben wusste auch, dass seine Broschüren und Elaborate unter den Millionen Büchern des Britischen Museums, dieses einzigen wirklich sozialen Institutes der Welt, genauso sorgfältig gebunden, nummeriert und katalogisiert zu finden waren, wie die seltensten Handschriften vergangener Jahrhunderte. »Nun, was habt ihr Neues?« fragte er, als sie sich gesetzt hatten. Der Alte zog seine Ledertasche heran und packte aus. Sorglos und unbekümmert um die Umstehenden streute er seine Zeitschriften und Blätter um sich her, während er für Orben aussuchte, was dieser noch nicht besaß, und mit seiner lauten Stimme seine originellen Urteile über den Wert und Unwert des Einzelnen abgab. »Was ist denn das?« fragte Orben und griff nach einem kleinen Heft, das seine Aufmerksamkeit erregte. »Impeachment of the Queen, Cabinet, Parliament and People. 50 years of brutal and bloody monarchy.« Orben sah erstaunt auf die Ausstattung dieses seltsamen Opus. Es war mit durchweg gleich großen, groben Buchstaben gesetzt, welche nur zum kleinen Teil klar, aber dennoch bei der unverhältnismäßigen Größe stets erkennbar herausgekommen waren, da das Papier von dem unregelmäßigen Druck durchschlagen war, war immer nur eine Seite bedruckt und je zwei Blätter zusammengeklebt, und da das Ganze, 8 solcher Blätter stark, mühsam und unregelmäßig mit der Schere beschnitten war, so betrachtete es Orben mit einiger Verwunderung. Er las einige Zeilen, welche, unter seltsamer Verwendung der Absätze und Interpunktionszeichen, eine leidenschaftliche Anklage im Lapidarstil gegen die Königin bildete. »Revolt, Workers, revolt. Heads off«, las er mit zentimeterhohen Buchstaben auf einer der folgenden Seiten. »Was ist denn das?« fragte er. Über das Gesicht des Alten zog ein Lächeln. »Das ist mein Jubiläumsgeschenk für die Königin«, rief er. »Aber warum denn in dieser primitiven Form?« Der Alte schüttelte seinen grauen Kopf. »Look here«, sagte er und nahm seine Brille ab. »Meine alten Augen sehen nichts mehr. Da muss ich mich behelfen und große Lettern nehmen, die ich fühlen kann, mit den Fingerspitzen, eine nach der anderen. Da ist kein Druckfehler, nur die Interpunktion.« »Und ihr habt das selbst gedruckt?« »Gesetzt mit den Fingern, ohne Augen und ohne Manuskript aus dem Kopf, gedruckt ohne Presse, immer nur eine Seite, geheftet und herausgegeben.« »Aber das war eine Riesenarbeit.« »Schadet nichts. Aber es ist gut. Das muss der Arbeiter lesen.« Orben sah staunend auf den unförmlichen Druck und dachte mit einer Art von Bewunderung an die ungeheure Mühe, welche das Zustandebringen dieser wenigen Blätter dem Alten gemacht haben musste. Ob es wohl im Zeitalter des Marinoni-Pressen noch ein zweites solches Druckwerk gab, so grotesk in seinem Äußeren an die Anfänge Gutenbergscher Buchdruckerkunst erinnernd? Orben las: 50 Jahre immer wachsender Wohlstandsfüllerei und Verbrechen, begangen von den königlichen, aristokratischen und verdammenswerten Klassen. So begannen sie und setzten sich fort in einer wirr durcheinander geratenen Aufzählung der Kosten der Kriege, einer wahllosen, meist aus persönlicher Erinnerung zusammengehäuften Menge von Namen, um mit einer heftigen Verwünschung zu enden. »Oh, die Flüche von 1000 gemordeten, verhungerten Menschen mögen über dich kommen, Victoria Guelph, auf deine brutale und blutige Monarchie!« Und mit wachsendem Erstaunen las Orben auch die letzte Seite, aus welcher ihm in ungefügten und wirren Worten eine heiße Empörung entgegenloderte. Auch die Engländer, welche den Alten kannten, waren neugierig näher getreten. Man nahm ihm lachend ab, was er an Exemplaren bei sich hatte. Dann packte der Alte seine Sachen wieder in die Tasche, warf sie mit einem kräftigen Ruck über die Schulter, stülpte seine Hüte, er trug stets zwei Filzhüte übereinander gezogen, und es war das eine seiner unverwüstlichen Eigenheiten, auf den grauen Kopf und verließ mit lautem, hartem Lachen von Orben begleitet den Ort. Sie gingen zusammen nach Moorgate Station. Der Alte sprach fortwährend, halb für sich und so undeutlich, dass Orben auch die andere Hälfte nur schwer verstehen konnte, aber er kannte ihn und ließ ihn ruhig gewähren, machte der Alte doch stets auf solche Weise seinem Grolle Luft. Auch als er sich schon mit einem festen Händedruck verabschiedet hatte, sah Orben ihn noch, wie er gestikulierend und vor sich hinredend weiterging. Dann verschwand er in dem treibenden Strom und Orben trat an den Schalter von Moorgate Station. Auf der mittleren Plattform des unterirdischen Riesenraumes fand er sich wieder mit einer Anzahl Bekannten zusammen, welche wartend dastanden und sich unterhielten. Einige der Sprecher des heutigen Abends waren unter ihnen. Orben setzte sich müde in eine Ecke. Züge rasten ein und aus, die Holztreppen hinab und hinauf drängten und polterten die Massen. Die Halle war durchzogen von dem weißgrauen Rauch und Dampf der Maschinen. Er strich über die Plattformen und die dort Stehenden hin, kräuselte sich um die unzähligen geschwärzten Pfeiler, Balken und Pfosten, legte sich schmeichelnd wie ein Schleier an die Decke hoch oben und suchte sich endlich durch die Luftöffnungen seinen Weg hinaus auf die Straße, in das Leben, in dem Lärm und in das Getöse von London hinaus. »Well, Comrade«, wurde der ihnen Nachsehende plötzlich von dem neben ihm Sitzenden, einem englischen Schriftsteller sozialer Aufsätze und Werke, gefragt, »was denken Sie über Chicago?« Er war Orben nicht sympathisch, und dass dieser nie einen Hehl aus seinen Sympathien und Antipathien machte, war ihm nicht unbekannt. Trotzdem drängte er sich bei jeder Gelegenheit an ihn heran. Orben wusste ganz gut, dass er, wie alles, so auch die entsetzlichen Vorgänge, nach denen er fragte, kühlen Herzens verarbeiten würde. Er sah ihm unhöflich und ohne zu antworten ins Gesicht. Dem andern war dieser starre und gleichgültige Blick unerträglich. »Well«, sagte er wieder, »denken Sie nicht, dass der Bourgeoisie keine Schändlichkeit gegen das Volk zu schändlich ist, wenn es die Erhaltung ihrer elenden Vorrechte gilt?« »Certainly, Sir«, sagte Orben, »würden Sie, wenn Sie an das Ruder gelangt sind, etwa eine andere Taktik befolgen?« Und er sah zu dem Frager empor mit seinem sarkastischen und überlegenen Lächeln, dessen wegen er so verhasst war bei allen, die er nicht liebte. Und ohne ein weiteres Wort stand er auf, nickte und stieg schwer und langsam in den heranbrausenden Zug, der ihn nach einer Minute voll Lärm, Wirrwarr und Türenschlagen mit rasender Eile in der Richtung nach King's Cross forttrug. Die Arbeitslosen. Nun hatte die Weltstadt an der Themse, die größte Warze der Erde, wieder ihr alljährliches Schauspiel. Den unheimlichen Anblick jener Scharen, welche nur ein Übermaß von Elend, das Schreckgespenst des Hungertodes, aus ihren Höhlen zu treiben vermochte, um sich im Herzen der Stadt, auf jenem weltberühmten Platze, welcher der Erinnerung an vergangene Tage des Ruhms und der Größe geweiht ist, mit der Frage zu beschäftigen, was tun, um morgen noch zu leben? Wie diesen langen Winter ohne Arbeit und ohne Brot überstehen? Denn diese Unglücklichen, die längst gelernt hatten, dass es für sie keine Rechte auf der Erde gab, weder auf einen Fußbreit ihres Bodens, noch auf das geringste ihrer Güter, sie hatten jetzt auch ihr letztes Recht, das Recht, sich für andere totschinden zu dürfen, verloren, und standen Gesicht an Gesicht mit jenem Schreckbild, welches der treueste Begleiter der Armut durch ihr ganzes Leben ist, dem Hunger. Die Verzweiflung war es, die diese Menschen, deren Bescheidenheit und Genügsamkeit so groß war, dass sie aufhörte, begreiflich zu sein, hinaustrieb unter die Augen des öffentlichen Lebens. Der feuchte, unfreundliche Oktober ging zu Ende. Die Tage wurden kürzer und die wilden Stunden des nächtlichen Lebens länger. Schon in den Morgenstunden füllte sich die weite, kalte Fläche von Trafalgar Square mit den Gestalten des Elends. Aus allen Teilen der Stadt kamen sie her, glücklich, wen die Not noch nicht zur Aufgabe der eigenen Wohnung, des Schmutzloches im Keller oder im fünften Stock und des Winkels von Zimmer gezwungen hatte, glücklich auch der noch, welcher im Laufe des Tages mit Hilfe eines guten Zufalls so viel hatte auftreiben können, um in einem der Lodginghäuser Unterkunft zu finden. Aber auf den meisten dieser kranken, bleichen und müden Gesichter war nur zu deutlich erkennbar, dass sie die kalte Nacht durch auf einer Bank am Thames Embankment oder in einem Torweg oder Durchgang von Covent Garden geruht hatten. Die Unemployed. Ja, sie machten wieder viel von sich reden in diesem Jahr der Gnade. Seit 35 Jahren traten sie nun schon so Jahr für Jahr bei Beginn des Winters vor das Antlitz des Reichtums hin. Und jedes Jahr wurde ihre Zahl größer, jedes Jahr ihr Auftreten sicherer, jedes Jahr ihre Forderung bestimmter. Noch standen in wacher Erinnerung die Februar-Riots von 1886, bei denen es ohne Eigentumsberaubungen nicht abgegangen war. Sie hatten nichts gemein mit irgendeiner Partei, sie hatten keine erklärten Führer im Parliament House, welche ihre Rechte vertraten. Der Hunger war ihr Leiter und Treiber. Keine Organisation schloss sie zusammen, doch das Elend schweißte sie aneinander. Woher kommen in den Tagen politischer und sozialer Empörung plötzlich die unbekannten Mitkämpfer, wie Ratten aus ihren Löchern? Ah, es sind die Rekruten der großen Armee des Schweigens, welche nie mitgezählt wurden und doch so oft die Entscheidung herbeiführten. Es sind die Glieder jener großen Masse, welche sich Volk nennt. Die Rechtlosen, die Ausgestoßenen, die Namenlosen, jene, die nie waren und nun plötzlich sind, ein enthülltes Geheimnis und ein Wesen werdender Schatten, ein zum Leben erwachter Scheintoter, ein jählings zum Mann gereiftes, nie beachtetes Kind. Das ist das Volk. Man rechnete nie mit ihm, da es keine Rechte besaß. Nun rechnet es sich selbst mit und seine Zahlen zermalmen. Ihr Lügner, die ihr in seinem Namen groß geworden seid, unter seinem Deckmantel die Verbrechen eurer Gewalt begangen habt, wie seid ihr plötzlich zunichte geworden? Ihr habt es betrogen, verraten, verkauft. Ein Wort, ein Gespenst, ein Nichts war es, mit dem ihr hantiertet, nach Lust und Gefallen. Und nun tritt es plötzlich vor euch hin, leibhaftig vor euch hin. Gleichgültig, verständnislos und hartherzig wie immer stand die Bourgeoisie und ihre Regierung den Arbeitslosen auch in diesem Jahre gegenüber. Als ihr täglicher Anblick unangenehm zu werden begann, rief sie nach der Polizei und ließ sie vom Square vertreiben. Sie gingen in den Hyde Park, man ließ sie auf den Square zurückkehren, um sie von Neuem brutal zu verjagen. Man reizte sie, um sie verhaften zu können, und wenn sie vor dem Richter standen, erklärte dieser ihre Aufzüge für theatralisch, und keine Hand erhob sich, diesem Buben ins Gesicht zu schlagen. Sie wandten sich an den Staat mit der demütigen Bitte um Arbeit, und der Staat gab ihnen die Antwort zurück, dass er nicht imstande sei, ihnen zu helfen. Aber ihr Blick reichte natürlich nicht weit genug, um zu sehen, dass gerade dieser Staat es war, der sie verdarb. Nur müder, hungriger und verbitterter noch als vorher kehrten sie von ihren fruchtlosen Bittgängen um Arbeit bei den Behörden zurück, und wenn der frühe Morgen graute, standen Scharen von ihnen hungernd und furchtbar erregt an den Gittern der Docks, wo alltäglich eine nicht geringe Zahl kräftiger Hände zum Aus- und Einladen der Dampfer gebraucht wurde. Wem es gelang, sich durch stundenlanges Warten und rücksichtslosen Gebrauch der Fäuste und Ellbogen vorzudrängen und angenommen zu werden, dem war für einen Tag geholfen. Aber verhältnismäßig, wie wenige waren das? Die meisten kehrten, Verzweiflung im Herzen und einen Fluch über dies elende Leben auf den Lippen, zurück zu ihren Leidensgenossen, um zu hören, wozu diese nun rieten. Sie hatten ja nichts zu tun. Seit Wochen schon dauerten ihre Zusammenkünfte, und seit Wochen brachten die Londoner Tageszeitungen, froh, einen neuen Stoff zu haben, um ihre endlosen Spalten zu füllen, lange Aufsätze zu der Frage der Unemployed, viel weise Lehren und keine Spur von Verständnis für die eigentlichen Gründe dieses Elends. Viel schöne Worte und kein einziger Weg der Rettung für die Unglücklichen. Jede unter ihnen wusste ein anderes Mittel gegen das Übel und brachte es vor mit dem lächerlichen Ton der Unfehlbarkeit. Darin aber waren alle einig, dass es eine Schmach für ein geordnetes Gemeinwesen sei, dass dieses verkommene Gesindel sich unterstehe, sein Elend auch noch öffentlich zu zeigen. Mochten sie doch verhungern bei Tag und erfrieren bei Nacht, schweigend da draußen in ihren Winkeln und Löchern, wo man nichts davon sah und hörte, aber so die ästhetischen, zarten Gefühle der guten Gesellschaft durch den nahen Anblick all dieses Jammers und Schmutzes zu verletzen, welche Frechheit! Es war an einem Sonntag, dem vorletzten Sonntag dieses unerfreulichen und trüben Monats, als Trupp sich entschlossen hatte, seinen freien Nachmittag zu verwenden, um sich von der Ausdehnung und der Bedeutung dieser Zusammenkünfte ein richtigeres Bild zu machen, als er dies aus den Erzählungen seiner Genossen und seiner Mitarbeiter in der Werkstatt zu gewinnen vermochte. Er war in Clerkenwell Green, dem altbekannten Versammlungsort so vieler Parteien und Jahre, um die Mittagsstunde gewesen, hatte dort mit Ingrimm noch einen Teil der Reden mit angehört und zog nun in einem ungewöhnlich starken Zuge von Arbeitslosen, dem eine rote Fahne vorangetragen wurde, den Strand hinunter und auf Trafalgar Square zu. Er hatte noch keinen Bekannten getroffen, war aber mit einem der neben ihm Gehenden in ein Gespräch geraten, als dieser, welcher ihn rauchen sah, ihn um etwas Tabak gebeten hatte, um den Hunger nicht so zu fühlen. Und ihr Gespräch war, trotzdem Trupp sich nur schwer in Englisch ausdrücken konnte und kaum die eine Hälfte ordentlich verstand und die andere sich erraten musste, von dem, was ihm erzählt wurde, schnell lebhaft geworden, als er dem krank und verwacht aussehenden, in dem nächstliegenden von Lockhart's Cocoa Shops mit seinen letzten Geldstücken einige Sandwiches gekauft hatte. Er hatte ja noch Arbeit. Wie lange noch, das wusste er freilich auch nicht. Es war eine lange, alltägliche Geschichte des Leidens, die jener ihm erzählte. Elend bezahlte Arbeit den ganzen Sommer hindurch, plötzliches Aufhören derselben, Stück für Stück des kleinen Hausrats zum Pfandhaus, das Fehlen bald auch des nötigsten Lebensunterhaltes, sein kleines Kind gestorben aus Mangel an Nahrung, die Frau im Arbeitshaus und er selbst, ich hänge mich lieber auf, als auch dahin zu gehen, schloss er. Trupp betrachtete ihn. Es war ein intelligent aussehender, schon älterer Mann, und fragte dann, »Wie viel Unbeschäftigte, glaubt ihr, gibt es augenblicklich in London?« »Sehr viele, sagte der andere. »Sehr viele. Sicher mehr als 100.000. Und wenn ihr die Frauen und Kinder hinzuzählt, noch viel mehr. 500.000. Was auf Trafalgar Square zusammenkommt, das ist nur ein kleiner Teil. Und von dem besteht ein Fünftel dazu noch aus gewerbsmäßigen Bettlern und Herumtreibern, Taschendieben und Tagtotschlägern und hat nichts zu tun mit den Unemployed, welche nur ehrliche Arbeit haben wollen. Aber sie geben uns keine und lassen uns hungern. Wir sind gestern auch wieder zu dem Board of Works gegangen.« »Was ist das?« unterbrach ihn Trupp, der wenig wusste von den verzweigten Einrichtungen der Stadt. »Es ist die Behörde, welche die großen Stadtbauten ausführt. Ihr Office ist ganz nahe dem Square. Und da war einer unter den Sprechern, der legte klar, dass sie die Themse-Arbeiten, von denen schon so viel geredet ist, in Angriff nehmen und so sehr vielen von uns Arbeit geben könnten. Und ein anderer, der sprach von der Anlegung von Abzugskanälen und der Gründung von Armendörfern in der Nähe von London. Aber sie wollen nicht. Sie wollen nicht.« Trupp hatte aufmerksam zugehört. »Und dabei werden in London jährlich 2,5 Millionen Pfund Sterling für Armenabgaben aufgebracht. 2 Millionen allein aus freiwilligen Beiträgen. Wo das Geld hinkommt, ich wünschte es zu wissen.« »Ja«, sagte Trupp, »das sind eure Diener, die Diener des Volkes und die Verwalter seiner Angelegenheiten. Und auf dem Polizeiamt sind wir auch gewesen und haben die Antwort erhalten, dass jeder, der beschäftigungs- und obdachlos angetroffen werde und sich weigere, zum Arbeitshaus zu gehen, mit Gefängnis, mit harter Arbeit bestraft werden würde. Was seid ihr?« »Ach, ich habe schon viel getan, wenn ich Hunger hatte und meine Arbeit nicht fand. Jetzt war ich bis vor 2 Monaten in einer Konservenfabrik, machte Blechbüchsen, jeden Tag 12 Stunden, nie weniger, oft aber 14. »Und wie viel?« »Well, wenn es gut ging, 8 Schilling, meistens 7 Schilling, oft nur 6 Schilling die Woche.« Trupp lebte seit einiger Zeit im East End. Er kannte die Löhne der englischen Arbeiter. Er kannte Familien von 8 Personen, welche zusammen nicht mehr als 12 Schilling in der Woche verdienten, von denen sie 4 für ihr Loch von Zimmer zahlen mussten. Er wusste, dass unter den Streichhölzerschachtel- und Sackverfertigerinnen und in 100 anderen Branchen die Hungersnot beständig grassierte. Die Hungersnot in der reichsten Stadt der Erde. Er ballte die Fäuste. Er selbst verdiente mehr. Er war ein sehr kenntnisreicher und befähigter Mechaniker, dessen Arbeit eigenes Nachdenken erforderte. Er war vom Kind zum Mann geworden in diesem unermesslichen Leid, dessen Anblick ihn nie, in keinem Lande, in keiner Stadt verlassen hatte. Aber was er in London sah an wahnsinnigem Luxus auf der einen und hoffnungslosem Jammer auf der anderen Seite, das übertraf alles. Er zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche, dessen er sich jetzt wieder erinnerte, und überflog ihn beim Weiterschreiten. Es war das Jubilee Manifesto der Social Democratic Federation. Er überflog die folgenden Zahlen: 4 Millionen Menschen in Großbritannien abhängig von Mildtätigkeit. Die Arbeiter nicht imstande, mehr als den 1/4 dessen, was sie hervorbringen, zu erhalten. 30% der Kinder der Board Schools halb verhungert. 54 Personen in einem Jahr an Hunger gestorben in London. 80.000 Frauen, 10 auf 100, Prostituierte. Bilder aus den 50 Jahren des Fortschritts. »Es ist eure eigene Schuld«, sagte er zu seinem Begleiter, während sie Fleet Street durchschritten, »die Straße der großen Zeitungen, deren Namen von allen Giebeln und von allen Wänden herniederriefen, es ist eure eigene Schuld.« Und das Gebrause des immer mehr und mehr anschwellenden Zuges, welcher sich ernst und drohend nach dem Strand zuwälzte, schien die Wucht seiner Worte unterstützen zu wollen. »Es ist eure eigene Schuld, wenn die Erde, die euch gehört, nicht euer ist. Eure eigene Gedankenlosigkeit und Feigheit. das sind eure schlimmsten Feinde. Nicht die Handvoll elender Geldsäcke und Nichtstuer«, sagte er verächtlich. »Ah, ihr seid ein Sozialist«, meinte der andere lächelnd. Trupp zuckte die Achseln. »Da, seht hin«, rief er laut in seinem schlechten und fehlerhaften Englisch, »diese Läden, die ihr gefüllt habt mit Brot und an denen ihr hungernd vorbeigeht, diese Magazine, die ihr bis zum Brechen gefüllt habt mit Kleidern, wem gehören sie, wenn nicht euch und euren frierenden Kindern?« Es war keiner unter denen, die aus dem unaufhaltsam dahinflutenden Zuge dieser einfachen Worte gehört und verstanden hatten, der ihnen nicht beigestimmt hätte. Aber schweigend, ermattet und willenlos trugen sie alle ihren nagenden Hunger an dem zur Schau gestellten Überfluss vorüber. Keine dieser Hände, welche immer nur für andere gearbeitet hatten, immer nur die Taschen anderer gefüllt, um selbst leer, immer leer zu bleiben, streckte sich jetzt aus, um einen kleinen, verschwindend kleinen Teil von dem wiederzunehmen, was ihnen vorenthalten war. Ende von Teil 5. Teil 6 von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Schweigend und unsicher zogen sie dahin, die langen Straßen des Reichtums hinunter, sie, denen man alles genommen und nichts gelassen hatte. Keinen Fußbreit Erde, keines jener vielgepriesenen Menschenrechte, keines auch der nötigsten Existenzmittel, als eine furchtbare Anklage gegen sämtliche Institutionen einer irdischen Gerechtigkeit, als ein unabweisbarer, unwiderlegbarer Beweis gegen die Existenz einer göttlichen, und sie wurden als eine Schmach der Zeit bezeichnet, sie, welche nur die Opfer der Schmach ihrer Zeit waren. So wirrten am Ende des 19. Jahrhunderts überall die Begriffe unerkennbar durcheinander, und die Schuldigen glaubten ihrer Schuld zu entrinnen, wenn sie Ursache und Wirkung der bestehenden Verhältnisse miteinander sophistisch zu vertauschen suchten. Das waren Trupps Gedanken, als er schweigend in dem schweigenden Zuge die unabsehbar lange Straße hinunterschritt. Die Schar schien immer größer zu werden, je mehr sie sich dem Trafalgar Square näherte. Trupp und der Arbeiter, mit dem er gesprochen hatte, gingen immer noch nebeneinander her. Aber sie sprachen nun nicht mehr. Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. Man hatte des ersteren Worte vernommen, und dieser hörte, wie sie darüber diskutierten. »Diese verdammten Deutschen«, rief ein junger Mann, »sind an allem schuld. Sie drücken unsere Löhne.« Und er sah sich drohend nach Trupp um. Trupp wusste gleich, was jener meinte. Er hatte schon zu oft von den »Bloody Germans« gehört, als dass er diese alte Anschuldigung, welche den Ausbeutern so prächtig zustatten kam, um die Augen ihrer Arbeiter von den wirklichen Ursachen ihres Elends abzulenken, nicht verstehen sollte. Seine feste Gestalt, sein düsteres, bärtiges Gesicht, seine ganze Haltung schienen dem jungen Mann indessen zu wenig vertrauenerweckend zu sein, als dass er versucht hätte, mit ihm Händel anzufangen. Und Trupp ließ ihn und die anderen bei ihrem Glauben über die Niederträchtigkeit der deutschen Arbeiter, welche nur nach England kommen, um den Englischen ihr Brot zu stehlen. Aber es verminderte seinen Schmerz und seine Bitterkeit nicht, wenn er sich vergegenwärtigte, wer es wirklich war, der von Deutschland nach England kam. Er kannte jene Scharen, welche nicht nur die Hoffnung auf einen besseren Verdienst, sondern auch auf freieres und menschenwürdigeres Dasein zum Verlassen der Heimat trieb. Denn wie war es möglich für sie zu leben unter dem beständigen Druck eines wahnsinnigen Gesetzes, das Schandgesetz, so nannte es der Volksmund, welches den Gedanken zu morden, das Wort zu ersticken, jeden Schritt und Tritt zu bewachen, sich vermaß. Als der Zug auf dem Square anlangte, war Trupp überrascht zu sehen, wie stark bereits die Menschenansammlung auf ihm war. Die große, weite Fläche des Innenraumes war fast gefüllt mit einer hin- und hertreibenden Menge, und in sämtlichen umliegenden Straßen schien der Wagen- und Menschenverkehr nicht schwächer wie an Wochentagen zu sein. Der ankommende Zug wurde mit stürmischen Rufen empfangen. Trupp trat aus und blieb in der Nähe von Morleys Hotel stehen. Er sah die Reihen den Square betreten, den Mann, der die rote Flagge getragen hatte, mit mehreren anderen den Fuß der Nelson-Säule besteigen, und er sah, wie sich dort im nächsten Augenblick eine tausendköpfige, aufmerksam den Worten eines Redners lauschende Menge ansammelte. Er stand erhöht auf dem nach St. Martin's Church sich hinaufziehenden Wege. So konnte er den Fuß der Säule überblicken, der dicht besetzt war. Er sah die heftigen Gestikulationen der Redner, das Wehen der roten Fahne und die schwarzen Helme der Polizeimannschaft, welche sich in großer Anzahl unmittelbar unter den Redenden aufgestellt hatte. Zuweilen wurde ihm der Ausblick durch ein vorüberfahrendes Cab oder einen dicht beladenen Omnibus genommen. Plötzlich sah er, wie eine ungeheure Bewegung in die Masse kam, welche den Square besetzt hielt. Ein Aufschrei des Schreckens und der Entrüstung gleichzeitig aus tausend Kehlen brach in die Luft und gleich einer mächtigen dunklen Woge flutete die Menge zurück, sich weit über die Treppen an der Nordseite und die Straße ergießend. Die Polizei hatte plötzlich und gänzlich unvermittelt in ihrer ganzen aufgestellten Stärke einen Angriff auf die ruhig Zuhörenden gemacht und trieb nun die Schreienden rücksichtslos vor ihren geschlossenen Reihen her. Trupp fühlte, wie eine entsetzliche Wut in ihm emporquoll. Diese überlegte und absichtliche Rohheit machte ihm das Blut kochen. Er drängte sich über die Straße und stand an der steinernen Einfassung des Platzes. Unter ihm lag der schon zur Hälfte geleerte Square. Mit Faustschlägen und Fußtritten jagten die Büttel die Wehrlosen vor sich her. Wer nur die geringste Miene machte, sich zur Wehr zu setzen, wurde niedergeworfen und fortgeführt. Ein junger Mensch hatte sich ihren Händen entrissen. In fliegendem Lauf suchte er den Ausgang des Platzes zu gewinnen, aber die dort Aufgestellten rissen ihn sofort nieder, während die nach außen getriebene Menge diesen Akt widerlicher Brutalität mit Ausrufen der Verachtung und Wut begleitete. Mit einem Satze sprang Trupp, als er dies sah, über die Brüstung, welche hier, sie senkt sich langsam von Norden nach Süden, noch Meter hoch war. Er eilte dem Fuße der Säule zu, auf dem noch immer einige der Redner standen. Der Fahnenträger hatte sich gegen die Säule gestemmt und hielt die Fahne mit beiden Händen. Er stand ganz allein, aber er war augenscheinlich entschlossen, nur der äußersten Gewalt zu weichen. Jetzt zog sich die Polizei wieder langsam an den Fuß der Säule zurück, wo sie sich von neuem aufstellte, und auf dem Fuße folgte ihr von allen Seiten und von allen Eingängen wieder die Menge. In wenigen Minuten war die ganze Fläche wieder bedeckt mit einer dunklen Flut von Menschen, deren Empörung gewachsen, deren Rufe nach der Fortsetzung der Rede ungeduldiger, deren Aufregung gewaltiger geworden war. Wieder füllte sich der Fuß der Säule. Man hob und zog sich gegenseitig hinauf. Vor der Fahne stand ein junger Mann von etwa 30 Jahren. Er war einer der besten Redner und unter den Arbeitslosen sehr bekannt. Er war totenbleich vor Erregung und blickte mit dem Ausdruck unversöhnlichen Hasses auf die Gestalten der Polizisten zu seinen Füßen nieder. Einer der Konstäbler rief zu den Rednern hinauf, dass er bei dem ersten aufrührerischen Wort jeden von ihnen auf der Stelle verhaften lassen würde. Mit einem unbeschreiblichen Ausdruck der Geringschätzung sah der junge Mann auf ihn herab. Trupp stand dicht vor der Reihe der Polizisten, so dicht, dass er von der nachdrängenden Menge fast gezwungen wurde, sie zu berühren. Aber trotzdem hob er seinen Arm in die Höhe und rief den Obenstehenden ein lautes »Go on« zu. Sofort wurde sein Ruf den Umstehenden zum Zeichen eines lauten Beifallklatschens und zu unzähligen Rufen ähnlicher Art. Es schien erst, als wolle die Polizei bei diesem Ausbruch des Gefühls der Menge einen neuen Angriff machen, aber sie unterließ es und der Redner begann. Er sprach über das Recht der Redefreiheit in England und über die versuchte Unterdrückung desselben, welche bis jetzt erfolglos geblieben sei. Vor sich sehe er eine Menge, wie sie in diesem Jahre Trafalgar Square noch nicht getragen hatte. Hierher, unter die Augen der ganzen Welt, hätten sie sich gestellt mit ihrer Forderung Brot oder Arbeit. Und hier, im Angesicht dieser verschwenderischen Reichtümer, welche sie selbst erschaffen, würden sie sich so lange versammeln, bis diese Forderung erfüllt worden sei. Sie hätten kein Fenster gebrochen und kein Stück Brot an sich genommen, um ihren Hunger zu stillen. Ein Lügner sei, wer das behaupte. Es wäre ihnen sehr angenehm gewesen, wenn wir es getan hätten. Dann hätte die Polizei einen bequemen Entschuldigungsgrund dafür, dass sie unsere friedlichen Versammlungen gestört und uns in brutalster Weise zu Ausschreitungen zu reizen gesucht hat. Neben Trupp stand der Reporter einer Zeitung, welcher mühsam im Stehen Chiffrenotizen machte. Er hätte dem gleichgültigen Manne das Papier aus der Hand reißen mögen. Angeekelt suchte er sich einen Weg durch das ihn umgebende Gewühl zu bahnen. Er kam nur Schritt für Schritt vorwärts. Die Zuhörer bestanden nicht nur aus Arbeitslosen mehr. Viel verdächtiges Gesindel, welches in London bei jedem Anlass sich in unglaublich großer Anzahl ansammelt, viele Neugierige, welche sehen wollten, was es gebe, sowie eine Anzahl wirklich Interessierter, hatte sich unter sie gemischt. Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm, müde und hungrig, standen dicht neben dem aufgedonnerten Kleiderpuppen des Westends, von denen die eine oder andere sich auf den Square gedrängt hatte, nachdem ihr versichert worden war, es sei noch nicht gefährlich. Und unter der Menge sah Trupp ein Gesicht, welches ihn empörte, das freche, höhnisch lächelnde Gesicht eines Gentleman in hohem Hut, der unweit der Säule stand und jetzt in die Worte des Redners ein »Nonsense« hineinrief, offenbar ein hochgestellter Beamter, welcher, der Geduld und der Langmut des Volkes ebenso vertrauend wie den Revolvern seiner Polizisten, sich diese Frechheit herausnahm. Ein unwilliges Gemurmel entstand, während er ruhig mit seinem unverschämten Lächeln über die ihn umstehende Menge hinwegsah. »Du Bursche«, dachte Trupp bei sich, »dir wird das Lächeln eines Tages schon vergehen.« Aber fast gleichzeitig stimmte er in das Gelächter ein, welches ausbrach, als dem Langen durch einen kräftigen Faustschlag von hinten her der Zylinder über Augen und Ohren getrieben wurde. Die Menge stob auseinander, und es entstand um den so Gezüchtigten, dem das Lächeln vergangen war, schnell ein leerer Raum. Die Polizei rückte vor, obwohl sie nichts von dem Vorfall gesehen hatte. Trupp wurde von der Menge fortgerissen. Er stand nun an der Ostseite des Squares. Unterdessen hatten sich auch die anderen drei Seiten des Fußes der Säule mit Menschen bedeckt, und auch von ihnen wurde zu den Versammelten hinuntergeredet. Nicht alles, was gesprochen wurde, stand im Zusammenhang mit dem Zweck der Versammlung, und aus der Stimme manches Redners klang mehr die Selbstgefälligkeit und die kindliche Freude an den eigenen Worten als die Empörung über die Zustände, welche er geißeln sollte, und das Bestreben, diese selbe Empörung auch in den Herzen seiner Zuhörer zu wecken und zur Flamme zu entfachen. Trupp sah mit einem bösen Lächeln einem dieser heftig gestikulierenden, geschäftsmäßigen Volksredner zu, der mit ermüdender Weitschweifigkeit den hungernden Londonern von ihren hungernden Leidensgenossen in Indien sprach und die Schändlichkeiten, die von der englischen Regierung in diesem unglücklichen Lande verübt sind und verübt werden, aufzählte, statt ihnen die ebenso großen Willkürlichkeiten derselben Regierung zu enthüllen, unter denen sie zu leiden. Lautes Gelächter und höhnische Zurufe ließen ihn indessen gleich darauf von dem Schwätzer ab und sich einem jener bemitleidenswerten Fanatiker zuwenden, welche bei allen solchen Versammlungen ihre Mission erfüllen zu müssen glaubten, das verirrte Volk in die Arme und den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzuführen. Die Armen in ihrem Dulden und Leiden und die Reichen in ihren Genüssen zu stärken. Trupp sah sich den schwarz gekleideten Mann neugierig an. Das glatt rasierte, fahle Gesicht, der scheue Blick der Augen und der süßliche Ton der leiernden Stimme wären ihm zuwider gewesen, auch wenn der Mann nicht im Dienste dessen gestanden hätte, das er hasste, weil er in ihm das Hauptmittel zur Verdummung und geistigen Unterdrückung des Volkes sah. Aber nur mit Hohngelächter wurden die Worte des Missionars aufgenommen. Er wurde überschrien von allen Seiten. Drohrufe wurden laut, sich zu entfernen. Dann flogen Apfelsinen und Nussschalen nach ihm. Er ließ alles ruhig über sich ergehen und leierte so ruhig und monoton seine eingelernten Phrasen herunter, auf welche niemand hörte, als ginge ihn das Ganze gar nichts an. Man drängte ihn fort von der Stelle, wo er stand. Kaum konnte er wieder Fuß fassen, als er in seiner Rede fortfuhr. Das Gebaren dieses neuen Christus war lächerlich und jämmerlich zugleich. Plötzlich flog ein bewundernswert sicher gezieltes Ei auf den Sprecher zu. Eine faule, breiige Masse schloss ihm klatschend den Mund. Das war zu viel, sogar für diesen Märtyrer. Er hielt nicht mehr stand. Beschmutzt von oben bis unten, spuckend und sich blitzschnell duckend, schlüpfte er zwischen den Umstehenden durch, gefolgt von dem rohen Gelächter der aufgeregten und schreienden Menge. Trupp zuckte die Achseln. Er wünschte, dass jedem Volksverderber und Wahrheitsfälscher der Mund auf gleich drastische Weise geschlossen werden möchte. Er wandte sich ab und ließ sich von dem Schwarm vorüber an den Fontänen, deren schmutzige Wasserbecken übersät waren mit Abfällen aller Art, wieder zurück nach der Nordseite des Platzes treiben. Auch dort, an den Laternenpfählen des breiten Geländers sich haltend, standen jetzt Redner und riefen auf die tief unter ihnen im Square stehenden ihre aufgeregten, abgehackten und aufregenden Sätze hinunter. Einer von ihnen schien Trupp bekannt. Er erinnerte sich, ihn bei den Versammlungen der Social Democratic Federation gesehen zu haben. Es war ein Parteisozialist. Trupp hörte zu. Er verstand wieder nicht alles, konnte aber doch aus einzelnen Schlagworten entnehmen, dass jener über die rasende Entwicklung der großkapitalistischen Ausbeutung, die immer drohender werdenden, durch sie bedingten Hungerrevolten, die Vergesslichkeit der zu ihrer Unterdrückung angewandten Mittel sprach und wie er jenes alte, durch einen voreingenommenen Kopf hingeworfene und seitdem so fest eingenistete Vorurteil angriff, es sei der Mangel an Lebensgütern, welcher das Elend gewisser Schichten bedinge. Dann ging er auf die bekannten, zwischen Sozialdemokraten und kommunistischen Ideen die Waage haltenden, Theorien der Verteilung im Überfluss vorhandener Güter über und alles in Sätzen, von deren einzelne Worte die Wiederholung langer Jahre jedes wie in Erz gegossen zu haben schien und zur Phrase gemacht hatte. Die Wirkung war indessen gering. Es waren wohl nur wenige, welche jedem Wort folgten und überhaupt zu folgen vermochten. Die meisten ließen sich in der unaufhörlichen Bewegung, welche sie, wie der Wind die Halme eines weiten Feldes, hin und her riss, von einem Fleck zum andern treiben. Meist versuchte die Stimme der Redenden vergeblich, gegen ihren Schwall anzukämpfen. Um die Bänke an der Nordseite des Square hatte sich eine laut lärmende Zahl von Kindern geschart, von jenen Straßenarabern, welche zu jeder Tageszeit zu Hunderten die Hauptstraßen Londons überschwemmten, hinausgestoßen von den Eltern, wenn sie noch solche haben, und weitergestoßen von der gefürchteten Faust der Polizisten. Von jenen Kindern, welche nie eine Jugend haben, welche in ihrem Leben keine andere Natur als die bestaubte von Hyde Park gesehen haben, wo sie an einem Sommerabende mit Hunderten ihrer Altersgenossen in der Serpentine baden, welche sich nie in ihrem Leben satt gegessen und nie ein nicht zerfetztes und reinliches Kleidungsstück auf dem Leibe haben, welche nie verdorben worden sind, da sie nie unverdorben waren. Lachend und schreiend standen und sprangen sie auf den schmutzigen, abgetretenen Bänken herum. Eines unter ihnen behauptete sich eine Minute lang auf der Lehne einer derselben. Mit komischer Grandezza ahmte es die Bewegungen der Redner nach und schrie sinnlose Worte in das Gewühl hinein. Sein schmutziges, früh altes Gesicht strahlte vor Vergnügen. Dann wurde es hinabgerissen von den jauchzenden Kameraden. Trupp lächelte wieder, aber herb. Es war diese kleine Szene, wie die bitterste Satire auf den bittersten Ernst. Er sah in die schmutzigen, lasterhaften Gesichter der um ihn Stehenden, wohin sein Blick fiel, Elend, Hunger und Verkommenheit. Und es waren seine Brüder. Er fühlte sich zugehörig zu ihnen allen, untrennbar mit ihnen verbunden, durch ein gleiches Schicksal. Über Trafalgar Square hing ein monoton grauer, schwermütiger, sonnenloser Himmel. Höher schien sich diese kalte Kuppel gewölbt zu haben als sonst. Wieder ging von dem Fuß der Nelsonsäule aus eine große Bewegung durch die Massen. Man sah ihn sich leeren. Man sah die rote Fahne über dem dunklen Meer von Köpfen in der Richtung nach Westminster hinunterschwenken. Und ohne dass eine Parole ausgegeben worden wäre, folgten ihr ganz von selbst die Tausende. Zu einer ungeheuren Schlange reihten und verdichteten sich die einzelnen Glieder. So wälzte sie sich Whitehall hinunter, vorbei an den Spitzen so vieler Behörden, vorbei an den Erinnerungen der Geschichte, deren blutige Spuren von den Steinen dieser berühmten Straße von der Zeit fortgewaschen waren, vorbei an den beiden Wachen der Horse Guards, welche in ihren prahlerischen Uniformen auf ihren wohlgenährten Pferden die Eingänge jenes niedrigen Gebäudes bewachten. Und hinauf durch die spalierbildende Zuschauermenge, welche dem seltsamen Zuge nachströmte, sobald er vorbeigezogen war. Mitten in den Reihen ging Trupp. Etwas schneller schlugen seine Pulse, während er sich fortgezogen und hinuntergeschwemmt fühlte von der Bewegung dieses Tages. Die Türme von Parliament House tauchten immer klarer und ragender aus dem feinen Nebel auf. Dann lag Westminster Abbey plötzlich vor der unübersehbaren Schar, die sich unaufhaltsam auf ihre Pforten ergoß. Ende von Teil 6. Teil 7. Von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Er stand im Poet Corner der Westminster Abbey, eingepresst in der Menge, welche in den engen Bänken keinen Platz fand. Er sah die Büsten und las die Namen, welche er nicht kannte. Was waren sie? Und was waren sie ihm? Er kannte nur einen englischen Dichter, und seinen Namen fand er nicht. Percy Bysshe Shelley. Der hatte die Freiheit geliebt. Darum liebte er ihn und las ihn, auch da, wo er ihn nicht verstand. Er wusste nicht, dass englische Engherzigkeit und Beschränktheit ihn, wie Byron, dadurch ausgezeichnet hatten, dass sie ihm die Ehre eines Platzes in dieser halbhellen Ecke unter so viel echtem Genie und so viel falscher Größe bis jetzt hartnäckig verweigert hatte. Es war Gottesdienst. Von der Mitte der Halle her, wie aus einer großen Entfernung, drang die dunkle, monotone, halb singende Stimme des Geistlichen, welcher nach einer unmerklich kurzen Unterbrechung bei dem so unverhofften Eindringen seine Vorlesung fortsetzte, so auch die Gemeinde, seine erschreckten Hörer, wieder beruhigend. Trupp verstand kein Wort. Die Menge um ihn herum strömte einen starken Duft von Schweiß und Staub aus. Sie ward aufgeregter, nachdem das große Gefühl, welches sie übermächtig beim Eintritt ergriffen hatte, wieder geschwunden war. Einige hatten ihre Hüte aufbehalten, wenige andere setzten sie wieder auf. Mehrere bestiegen die Bänke und sahen über die anderen hinweg. Nur wenige halblaute Worte fielen in die großartige Erhabenheit dieses Schweigens hinein. Trupp setzte sich. Gegen seinen Willen war er erfasst von einem seltsamen, unerklärlichen Gefühl, wie er es seit langer Zeit, seit unendlich langer Zeit, nicht mehr empfunden. Je mehr der Raum uns umengt, desto mehr empfinden wir ihn, wenn die Flügel unserer Gedanken an seinen Wänden sich blutig schlagen. Je weiter er uns umwölbt, desto mehr vergessen wir ihn und seine Schranken. Trupp blickte nieder und vergaß für die Zeit einer halben Stunde völlig, wo er war. Sein ganzes Leben stieg ihm wieder auf. Aber die Umarmung dieser Erinnerung war nicht sanft und tröstend, wie die einer Mutter, zu welcher der Sohn zurückkehrt, sondern gewaltsam, unentrinnbar, zermalmend, wie der tödliche Kuss eines Vampirs es sein muss. Sein ganzes Leben. Er war jetzt ein Mann von 35 Jahren, auf der Mittagshöhe seines Lebens, im Vollbesitz der Kraft seines Körpers. Er sieht seine Kindheit wieder, die durchhungerten, zerschlagenen Jahre seiner Kindheit, als Sohn eines Tagelöhners in einem schmutzigen Flecken des sächsischen Flachlandes, der Vater ein Schwachkopf, die Mutter eine streitsüchtige, ewig unzufriedene Frau, von welcher er die eiserne Energie und die unbändige Leidenschaft geerbt hatte, mit der er in beständigem Kampf lag, bis er ihr, denn der Vater kam nie in Betracht, eines Tages nach einer entsetzlichen Szene, in welcher sich sein reifendes Gerechtigkeitsgefühl gegen ihre grundlosen Vorwürfe und Klagen aufgebäumt hatte, davonlief. Er sieht sich wieder als 15-jährigen verwahrlosten Knaben ohne einen Pfennig Geld, 2 Tage lang von Flecken zu Flecken irren. Er fühlt den wütenden Hunger wieder, der ihm endlich nach 2 Tagen den Mut gibt, auf einem Bauernhof sich ein Stück Brot zu erbetteln. Und wieder die mutlose Verzweiflung, die ihn endlich dazu trieb, es war am Morgen des 3. Tages, einen nasskalten Herbstmorgen, wie er sich dieses Morgens erinnerte, an dem er sich frostzitternd und gänzlich erschöpft von der Erde erhob, im nächsten Dorf nach Arbeit zu fragen. Das war in der Nähe von Chemnitz. Er tritt in eine Schmiede. Der Meister lacht und prüft die Muskeln seiner Arme. Er kann da bleiben, er darf sich mit zum Frühstück setzen, einer dicken, schmacklosen Suppe, welche von den Gesellen mürrisch genossen, von ihm gierig heruntergeschlungen wird. Die andern spotten über seinen Hunger, aber nie hat ihn ein Lachen weniger gestört. Dann arbeitet er und lernt, mit rasendem Eifer, mit brennender Luft und Liebe an allem. Die Tage, Wochen, Monate vergehen. Keiner kümmert sich um ihn. Am längsten erscheinen ihm die Abendstunden nach beendeter Arbeit. Er weiß da nicht, was er tun soll. Einmal erwischt er ein Buch, und nun buchstabiert er Satz für Satz. Es ist zufälligerweise das Arbeiterprogramm von LaSalle. Er hat es in einem Winkel seiner Dachkammer gefunden. Irgendjemand musste es dort vergessen haben. Er versteht kein Wort, aber als der Meister ihn einmal über die schmutzigen Blätter gebeugt sieht, reißt er sie ihm aus der Hand und schlägt sie ihm hinter die Ohren. »Verfluchte Sozialdemokraten«, schreit er, »wollen Sie das Kind auch schon verderben?« Der Junge versteht das wieder nicht. Er weiß nicht, was er Böses getan haben soll. Aber er hat das Wort »Sozialdemokratie« zum ersten Mal gehört. Das ist nun 20 Jahre her. So schließt er seine erste Freundschaft. Denn seit dieser Stunde interessiert sich einer der Arbeiter, ein strenggläubiger Anhänger des emporblühenden Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, welcher damals noch in unversöhntem Gegensatz zu der Eisenacher Richtung der Arbeiterpartei stand, für ihn und statt der schweren, wissenschaftlichen Arbeit jenes geistreichen Vorkämpfers des deutschen Sozialismus, steckte er ihm eine auf dünnes Ölpapier gedruckte Zeitung zu, welche an der Hand von Tagesereignissen dem erwachenden Geiste die sozialen Schäden der Gegenwart besser illustrierte, als dies auch die leichtest gefasste volkswirtschaftliche Abhandlung vermocht hätte. Er las da die zusammengetragenen Schilderungen der verderblichen Gegensätze, die hasserfüllten Schilderungen der frechen Schwelgereien, der brutalen Herzlosigkeit, des schamlosen Übermuts auf der einen, die leidenschaftlichen Darstellungen der verzweifelten Armut, der verkauften Arbeit, der zertretenen Schwachheit auf der anderen, schroff gegenübergestellten Seite, und sein junges Herz, wallte über vor Schmerz und Empörung. Der Hass und die Liebe spalteten es für immer. Der Hass gegen jene, die Liebe für sie, welche, gleich ihm, litten. Die Menschen zerfielen ihm bald in Bourgeois und Arbeiter, und bald sah er in jenen nichts als berechnende Schurken und arbeitsscheue Ausbeuter, in diesen lauter Opfer, je edler, desto unglücklicher sie waren. Die Jahre vergehen. Als er mit 19 Jahren die trübe, unfreundliche Stadt verlässt, hat er es durch eisernen Fleiß in den Abendstunden dahin gebracht, dass er fließend lesen, schwerfällig, aber richtig schreiben kann. Er ist Geselle. Sein Lehrzeugnis ist vorzüglich. Es treibt ihn hinaus mit allen Fasern. Der große Krieg hat ausgewütet. Während in Paris der Flammenbrand des Aufruhrs die Himmel rötet, bis er in Strömen von Blut erlischt, wandert er, den Thüringer Wald durchkreuzend, Nürnberg und München zu, wo er ein Jahr lang in einer großen Fabrik günstige Gelegenheit zur Ausbreitung seiner Berufskenntnisse findet. Noch immer ein begeisterter Anhänger der vorgeschrittensten Partei, regt sich doch hier schon in ihm das instinktive Gefühl des Widerstrebens gegen ihre autoritativen Grundsätze, welche auch das geringste Abweichen von der sanktionierten Form nicht erlauben. Es drängt ihn hinaus, dem Ausland zu. Er wendet sich nach der Schweiz. In Unterbrechungen erreicht er Zürich, dann Genf. Und hier ist es, wo er zum ersten Mal das Wort Anarchismus hört. Nie hatte er es bisher in Deutschland vernommen. Es wird noch nirgends ausgesprochen. Nur hier und da hört man es flüstern. Noch weiß wohl keiner, was es besagen will. Noch wagt keiner sich an seine Erklärung. Noch ahnt keiner seine Bedeutung für die Zukunft. Mit 22 Jahren ist er Revolutionär. Bis dahin war er Reformer gewesen. Zum ersten Mal verkehrte er in den Kreisen von Menschen aller Nationen, welche ein seltsames Geschick hierher zusammengetrieben. Emigranten, Konspirateure, Minierer, Männer, Frauen, Jünglinge der europäischen Revolutionen, die einen noch blutend aus frischen Wunden, die anderen bedeckt bereits mit Narben. Alle erfüllt von jener fieberhaften Ungeduld, jener zitternden Leidenschaft, jener schmerzhaften Sehnsucht, etwas zu tun, aber hier mehr und mehr den Kontakt mit den heimatlichen Verhältnissen verlierend. Sie erzählen ihm, die Jungen von ihren Hoffnungen, die Alten von ihren Enttäuschungen und ihren Hoffnungen. Zuweilen verschwindet einer von ihnen. Er hat eine Mission zu erfüllen. Ein anderer kommt. Ihre Namen werden kaum genannt, nie behalten. Es ist eine seltsame Zeit für Trupp. 1864 hatte Marx in London die Internationale begründet. Ihre großen Erfolge gingen Hand in Hand mit einer immer größer werdenden Ideenzersplitterung der Mitglieder, welche hier das Privateigentum verteidigten, dort es negierten, hier den Kollektivismus vertraten, dort sich bereits immer mehr in die Nebelregionen des Kommunismus verloren. Auf den Kongressen zeigten sich die Risse. Da stemmt sich eine eiserne Faust in die Spalten und reißt sie tiefer und klaffender. Bakunin, der russische Offizier, der Schüler Hegels, der Leiter des Dresdner Aufstandes, auf 3 Tage König von Sachsen, der sibirische Verbannte, der rastlose Verschwörer, ewige Revolutionär, der Prophet und der Schwärmer, tritt dem eisernen Tyrannen, dem genialen Gelehrten, dem berühmten Schöpfer der Bibel des Kommunismus entgegen. Der Kampf zweier Löwen, die sich gegenseitig zerfleischen. 1868 entsteht die Allianz der sozialistischen Demokratie. Und kurz ein Jahr, bevor Otto Trupp die Schweiz betreten, die Jura-Konföderation, die Wiege der Anarchie. Fast 3 Jahre bleibt er in der Schweiz. Er lernt Französisch. Als er noch einmal nach Bern kommt, bevor er das Land auf Jahre verlässt, schließt sich dort der Vorhang langsam über dem letzten Akte jenes ungeheuerlichen Lebens. Der Tod hatte bereits seine Tore für Michael Bakunin geöffnet. Noch immer macht der sterbende Riese krampfhafte Anstrengungen der Verzweiflung, nachdem ihn doch fast alle schon verlassen, neue Scharen um sich zu sammeln und sie hinauszusenden in den hoffnungslosen Kampf. Es ist vorbei. Nur Toren noch schwören zu einer Fahne, die der Sturm von Jahrzehnten zerfetzt. Nie hat ihr Träger erreicht, was er wollte, die Welt zu stürzen. Aber gelungen ist es ihm, die Fackel der Zwietracht in die stolze Hochburg der Internationale zu schleudern. Otto Trupp ist einer seiner letzten Schüler. Mit 24 Jahren ist er Terrorist. Er hat sie auswendig gelernt, jene wahnsinnigen 11 Grundsätze über die Pflichten des Revolutionärs gegen sich selbst und gegen seine Revolutionsgenossen, welche mit den entsetzlichen Worten der größten Unfreiheit beginnen. Der Revolutionär ist ein selbstgeopferter Mensch. Er hat keine gewöhnlichen Interessen, Gefühle oder Neigungen, kein Eigentum, nicht einmal einen Namen. Alles in ihm wird verschlungen von einem einzigen, ausschließlichen Interesse, einem einzigen Gedanken, einer einzigen Leidenschaft. Der Revolution. Erfüllt von diesem einzigen Interesse, diesem einzigen Gedanken, dieser einzigen Leidenschaft, betrat der 23-jährige Trupp sein Vaterland wieder. Es durchwandernd von Süd nach Nord, wuchs seine Bitterkeit mit der Größe des Elends, welches er überall sah, wohin er kam. Es war das Jahr, in dem sich die beiden Richtungen des Sozialismus auf jenem Grund vereinigten, welcher bestimmt war, eine der bestorganisierten, tätigsten und geschlossensten Parteien zu tragen, jene, welcher vielleicht die nächste Zukunft gehörte. Von Stadt zu Stadt zieht er. Überall versucht er, seine Minen in das Bestehende zu legen. Er reizt die Arbeiter auf, den Schneckengang der Reformen zu verlassen. Er zeigt ihnen den Weg der Gewalt als Erretter und Befreier. Und mancher, welcher nicht versteht, die ungeduldigen Wünsche seines leidenschaftlichen Herzens mit den Zügeln der Vernunft zu bändigen, fällt ihm zu. Jetzt nennt er sich Anarchist. Nun wirkt er unter diesem Zeichen. Das Wort scheint ihm treffend genug zu bezeichnen, was er erstrebt. Er will keine Herrschaft, weder die des Einzelnen noch die einer Mehrheit. Indem er mit eiserner Willenskraft sich an alle möglichen Wissenschaften heranwagt, zimmert er sich das formlose Gebäude einer Weltanschauung zusammen, in dessen lichtlosen Räumen er sich verirrt hätte, sehe er nicht durch das schlecht gefügte Dach den blauen Himmel eines Ideals der Brüderlichkeit verheißend schimmern. Er vertraut nur noch der Revolution. Mit einem Schlage wird sie das Paradies des friedlichen Beisammenseins schaffen. Daher strebt jeder Flug seiner Sehnsucht zu ihr. Für sie wirbt er, für die große Revolution seines Standes, nach welcher keine mehr sein wird. So zieht er von Stadt zu Stadt, unter wie viel falschen Namen, mit wie oft ausgetauschten Papieren, er weiß es nicht mehr. Immer ist er flüchtig, kein Tag vergeht, an dem er die Augen nicht offen, die Lippen nicht geschlossen halten muss, den Verfolgungen zu entgehen. Oft nimmt ihn das Gefängnis auf. Aber immer entlässt es ihn wieder nach kurzen Zeiträumen. Man hat ihm nichts nachweisen können. Da fallen in Berlin schnell hintereinander die Schüsse auf den Kaiser. Er jubelt den Attentätern zu, welche beide Fanatiker waren, der eine obendrein ein Idiot, der andere zudem ein Wahnsinniger. Die Reaktion siegt. Ihre schreckliche Zeit der Verkommenheit beginnt. Die niedrigsten Gefühle wagen sich zutage. Verfolgungstrieb, Denunzierungssucht, Gehässigkeit erfüllen die Herzen. Als Trupp, einer der ersten, verhaftet wird, glaubt er, das Gefängnis nie mehr verlassen zu können. Die Fäden ziehen sich über seinem Haupte zusammen. Ein wunderbarer Zufall rettet ihn. Während man noch auf den Hochverräter und Verschwörer fahndet, verurteilte man den Majestätsbeleidiger zu einem halben Jahre, ahnungslos, wer es ist, den man in Händen hat. Jeden Tag sah er in diesem halben Jahre über sich das Schwert gezückt, bereit, niederzufallen. Aber es fällt nicht. Er ist wieder frei. Unter harten Entbehrungen erreicht er die Grenze, erreicht er Paris. Die andere Periode seines Lebens beginnt, die des Flüchtlings im Auslande. Er weiß, er kann keinen Schritt mehr nach Deutschland hineintun, der nicht todbringend werden müsste. Aus dem versteckten Schürer und Wühler, der schweigsam überallhin seine gärende Saat verstreut, wird nun überall der offen auftretende Propagandist, der Debattierer in den Clubs, der Redner an der Straßenecke und im Versammlungslokal. Die französischen Anarchisten haben das erste anarchistisch-kommunistische Organ gegründet, Le Révolté. Die Anhänger der neuen Lehre, welche sich langsam aber sicher weiter und weiter auszubreiten beginnt, machen den Anfang mit der anarchistischen Organisation freier Gruppen, wobei sie zum ersten Mal von dem Prinzip der Dezentralisation ausgehen. Der Arbeiterkongress von Marseille 1879 ist kommunistisch. Seine Bedeutung ist noch nicht zu ermessen. Die Spaltung zwischen Kommunismus und Kollektivismus ist äußerlich noch kaum bemerkbar, innerlich bereits vollzogen. Trupp ist überall. Sein durstendes Herz hat nie rastloser geschlagen, wie in diesen Jahren der großen, erwachenden, mit sich fortreißenden neuen Bewegung. Was er bei den Franzosen hört, trägt er in den noch kleinen, aber bereits wachsenden Kreis seiner deutschen Genossen. Da lernt er Carat Aubin kennen. Er sieht diese reine, fast kindliche Begeisterung auf der Stirn des 25-Jährigen, diesen unverständigen Mut, der ihn entzückt, diese alles vergessende Hingabe, welche sich mit jedem Tag zu vermehren scheint. Aber kaum, dass er ihn kennengelernt und ihn zum Freunde gewonnen, verliert er ihn auf lange wieder. Orban wird verurteilt. Die klingenden Worte seiner großen Rede vor den Richtern begleiten Trupp durch die beiden Jahre, welche sie getrennt sind. Als sie sich 1884 in London wiedersehen, beide Flüchtlinge, ist Orban ein anderer geworden, Trupp derselbe geblieben. Nur die Erinnerung an die unvergesslichen großen Tage der Empörung verbindet sie noch. Orban versteht ihn jetzt, aber er, Trupp, vermag ihn nicht mehr zu verstehen. In Deutschland ist die Lehre zur Tat geworden. Plötzlich hat sich der aufgeschreckten Welt ein Haupt des Entsetzens gezeigt. Wien, Straßburg, Stuttgart, der Niederwald und die Ermordung Rumpfs. Alle diese Taten sind geschehen, welche der Ausbreitung der Idee der Freiheit so unendlich geschadet, den Feinden so manche neue mörderische Waffe in die Hand gegeben haben, so daß von nun an, auf unabsehbare Zeit hinaus, das Wort Anarchismus gleichbedeutend mit Mörder geworden ist. Kann es sich hier je klären? Ist es nicht verloren für Europa? Preisgegeben dem ewigen Missverständnis, der unersättlichen Verfolgung, dem wachgeweckten Hass? Trupp ist in London. In den aufreibenden und kleinlichen Kämpfen der Zwietracht des Tages sind seine Kräfte vergeudet bis heute. Jäh wachte Trupp auf. Er kam wieder zu sich. Er rückte an seinem Hut. Er sah sich um und hinauf zu den schwindelnden Wölbungen. Die schleppenden Worte des Priesters verhallten noch immer in klagenden Klängen, kaum verständlich in der ungeheuren Weite des Raumes. Voller und schöner antwortete der Gesang der Knabenstimmen im Chore. Noch einmal, dann warfen die Wände zitternd die erklingenden Wellen des Schalles zu tiefer Schönheit ineinanderschmelzend die Laute nieder auf die schweigsamen Menschen. Trupp sah sich wieder eng in die Menge gepresst, aus deren Kleidern immer stärker der feuchtdunstige Geruch aufstieg, der sich mit dem staubigen Moderduft zu einer trüben Schwüle vermengte. Nun waren sie alle still geworden, die Arbeitslosen. Ermüdet waren die einen, betäubt die andern. Fast alle gefangen genommen von der Seltsamkeit der Situation. Die meisten wohl seit ihrer Jugendzeit in keiner Kirche mehr gewesen. Nun wurden sie gegen ihren Willen gefangen von Erinnerungen, die sie längst begraben hatten. Manche lehnten in unruhigem Halbschlummer, dicht aneinandergerückt an den Wänden der Bänke. Andere flüsterten sich in gedrücktem Tone, kaum atmend, Fragen zu. Sie wollten wissen, wer diese Mammonen gestalten, in den Trachten ferner Zeiten, dem wunderbaren Haarputz, mit den ernsten Mienen, in den herausfordernden Stellungen seien. Waren das jene, welche die Macht hatten, sie glücklich zu machen, sie zu verderben? Von dem kecken Mut der Auflehnung, mit welchem sie vor noch nicht einer Stunde vom Trafalgar Square fortgezogen waren, war wenig mehr zu spüren, nichts mehr zu sehen. Ineinandergekeilt standen sie da. Wie lange sollten sie denn noch so stehen? Weshalb gingen sie nicht? Was sollten sie hier? Hier würde ihnen doch keine Hilfe werden. Hier gab es doch keinen anderen Trost als Worte. Sie aber wollten Arbeit, Arbeit und Brot. Bitterkeit verbreitete sich unter den Harrenden. In Trupp wallte sie auf wie Feuer. Von der Kanzel her drangen so einförmig und so regelmäßig langsam wie niedersickernde Tropfen die Worte des Priesters. Er verstand sie nicht. Keiner vielleicht verstand sie. Sie erzählten von Dingen, welche nicht von der Erde sind. »Setzt all euer Vertrauen auf Gott«, lamentierte die klagende Stimme. »Auf Gott«, tönten weich in wundervollen Klängen der Hoffnung und des Jubels die jugendlichen Stimmen zurück. »Er allein kann euch erretten«, wieder der Priester. Ahnten die Hungernden den unbewussten Hohn dieses schrecklichen Glaubens, der Lüge war vom Anfang an bis an das Ende? Eine Bewegung der Unruhe entstand unter ihnen. Alle waren erwacht, alle schüttelten den Schlummer der Betäubung von sich ab. Da tönte ein schrilles Lachen von den Lippen Trupps, in welchem sich Unglaube, Hass und Verbitterung vermengten. Rufe antworteten ihm von verschiedenen Seiten. Mehrere lachten ebenfalls. Dann stoßweises Gelächter hier und da. Verwirrte Rufe. Man bedeckte die widerwillig und mechanisch entblößten Köpfe. Ein Stoßen und ein Drängen entstand. Die meisten schoben dem Ausgange zu. Schnell ergossen sich die Reihen in die frische Luft. Die Andächtigen atmeten auf. Gott, der Herr, ohne dessen Willen kein Haar zu Boden fällt, hatte die Gefahr von seinen Kindern gewandt. Sie waren befreit von den Ruchlosen, sie waren wieder unter sich. Der Priester, welcher einen Augenblick gestockt hatte bei dem ausbrechenden Lärm, setzte wieder ein, und die Augen der Zurückbleibenden wendeten sich voll Vertrauen und heiterer Ruhe wieder ihm, ihrem Hirten, zu. Trupp grollte. Nichts wäre ihm lieber gewesen als ein Skandal an diesem Orte. Die eintönige Helle des feuchtkalten Oktobernachmittags umfloß wieder die aus dem Dämmerlicht von Westminster Abbey, aus ihrem heiligen Schweigen, in den Lärm des Tages hinaustretenden. Der größte Teil der Arbeitslosen hatte draußen warten müssen. Er hatte mürrisch und zweifelnd die besänftigenden Worte eines Großwürdenträgers der Kirche vernommen, oder er hatte den bitteren Wahrheiten des christlich-sozialen Abtrünnigen beifallspendend gelauscht. Man einte sich wieder zum Zuge nach dem vor kaum einer Stunde verlassenen Square. Man folgte dem Flattern der roten Fahne. Man engte sich zusammen in geschlossene Reihen, wie um den Hunger so weniger, die eigene Stärke so besser zu fühlen. In taktmäßigen Schritten schlugen die schweren Füße den harten Boden. Man fasste sich unter. Ein unabsehbarer Zug schob sich durch die Enge vom Parliament Street. Und aus diesem Zug stieg wie auf gemeinsame Verabredung ein Gesang auf. Tief, düster, schwermütig und grollend zugleich klang er aus tausend Kehlen zum Himmel empor, wie die Rauchwolke, welche den Ausbruch des Brandes verkündet. Sie sangen das uralte, unsterbliche Lied der Starving Poor of Old England. Let them bray until in the face they are black, that over oceans they hold their sway. Of the flag of old England, the Union Jack, about which it floats something to say, 'tis said that it floats over the free, but it waves over thousands of hard-worked, ill-paid British slaves, who are driven to pauper and suicide graves. The starving poor of old England. Und in mächtigem Chor den Refrain, in welchen jede Stimme einfiel. 'Tis the poor that taxes have to pay, the poor who are starving every day, who starve and die on the Queen's highway, the starving poor of old England. Noch ein Vers und noch einer. 'Tis dear to the rich, but too dear for the poor, when hunger stalks in at every door. Und schließlich mit furchtbarer, Hoffnung durchjauchzter, sich ermannender Drohung. But not much longer these evils we'll endure. We, the working men of old England. Trupp stieß sich mit Gewalt aus seiner Reihe und bog in eine Nebenstraße ein. Hinter ihm versank in den immer tiefer fallenden Schatten Westminster Abbey. In seinem Ohr verhallten die trüben, wehmütigen Töne, in welchen die Hungernden ihre Leiden ausklagten. 'Tis the poor that taxes have to pay, the poor who are starving every day, who starve and die on the Queen's highway, the starving poor of old England. Kein Richter, weder im Himmel noch auf Erden, vernahm die furchtbare Anklage dieser Elenden, welche noch immer auf Gerechtigkeit warteten. Mit gesenktem Kopf, die Lippen fest aufeinander gepresst, hin und wieder einen scharfen Blick um sich werfend, um sich über die Richtung des Weges zu vergewissern, schritt Trupp dahin, wohl eine Stunde lang, dem Norden Londons zu. Ende von Teil 7. Teil 8 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Cara Aubin. Während dieses selben Nachmittags, an welchem so viel zersetztes Blut dem Herzen der Weltstadt zuströmte, saß Cara Aubin in seinem stillen, hohen Zimmer in einer der Straßen nördlich von King's Cross, welche an Wochentagen nie sehr belebt sind, an Festtagen aber von dem Fuß des Todes durchschritten zu sein scheinen. In diesem Raum wohnte er, seitdem er wieder allein war, nun seit länger als einem Jahr schon. Es war einer jener nüchternen, kalten, ohne Komfort ausgestatteten Zimmer, für welche man wöchentlich 10 Schilling bezahlt, in dessen einsamer Stille man dafür aber auch leben kann, ohne von einem Geräusch des Außenlebens gestört zu werden. Das ganze dreistöckige Haus war so Zimmer für Zimmer vermietet. Die Bewohner des Hauses sahen ihre Landlady nur, wenn sie ihr die wöchentliche Miete bezahlten, sich selbst untereinander fast nie. Zuweilen begegnete sich der eine mit dem anderen auf der Treppe, um hastig und grußlos vorüberzueilen. Aubans Zimmer war durch eine spanische Wand, die bis zur Hälfte der Deckenhöhe reichte, in zwei ungleiche Teile geteilt. Sie verdeckte das Bett und ließ eine größere Hälfte frei, welche hauptsächlich durch einen Tisch von ungewöhnlichem Umfang gefüllt wurde. Die Größe dieses Tisches stand im Verhältnis zu der mächtigen, bis an die Decke sich erstreckenden Bücheretagere, die eine Bibliothek bedeckte, deren Zusammensetzung in ihrer Art vielleicht einzig war. Sie umfasste in erster Linie die philosophischen und volkswirtschaftlichen Werke der großen Denker Frankreichs, von Helvetius und C. bis Proudhon und Bastiat, nicht in gleicher Fülle, jedoch in den besten Ausgaben jene der Engländer, von Smith bis hinauf zu Spencer. Besonders beachtet waren auch hier die Vertreter der Freihandelslehre. Ferner eine lückenhafte, aber sehr interessante Sammlung von Schriften, Zeitungen, Broschüren, Flugblättern und so weiter zur Geschichte der Revolutionen des 19. Jahrhunderts, vorzugsweise zur Geschichte der 40er Jahre. Dieses Erbteil seines Vaters, das er lange Zeit fast unbeachtet gelassen hatte, wusste der jetzige Besitzer jeden Tag mehr und mehr nach seinem wahren Werte zu schätzen. Sodann enthielt die Bibliothek eine ungeordnete und kaum zu ordnende Fülle von Material zur sozialen Frage, dem Forscher der Zukunft sicherlich eine köstliche Fundgrube zur Geschichte der Arbeiterbewegungen. Es war von Aubin selbst gesammelt. Hier lag übereinander gestapelt, was der Tag ihm in die Hand gedrückt. Das war ein lebendiges Stück der Arbeit seiner Zeit und wahrlich nicht das Schlechteste. Das Erkennen war Aubins letztes Ziel. Es galt ihm mehr als Kenntnisse, die ihm nur Helfer und Handlanger waren, jenes zu erreichen. Nur eine Reihe füllten die Werke der dichtenden Kunst. Hier stand Victor Hugo neben Shakespeare, Goethe neben Balzac. Aber nur in seltenen Stunden der Erholung wurde nach dem einen oder anderen dieser Bände gegriffen. Dieser Tisch, dessen Platte aus einem einzigen ungeheuren Mahagonistück gearbeitet war, und diese Bibliothek, in welcher jedes einzelne Buch für den Besitzer von besonderem Wert war, denn dieser hatte die Gewohnheit, jedes Buch, das er gelesen hatte und das ihm nicht wertvoll genug erschien, von ihm zum zweiten Mal gelesen zu werden, sofort zu verbrennen, bildete den einzigen und ganzen Reichtum Cara Aubans. Er hatte ihn von Paris nach London begleitet und er machte ihm die kalten Wände der Fremde heimisch. Kein Kunstwerk irgendeiner Art schmückte den Raum. Jeder Gegenstand trug die Spuren einer täglichen Benutzung an sich. Nur zwei kleine Porträts hingen über dem Kamin. Das eine stellte den großen Fanatiker der Revolution, dessen wilde Kraft sich gebrochen hatte an den Mauern westeuropäischen Lebens, und das andere den großen Denker des Jahrhunderts, hinter dessen mächtiger Stirn eine neue Welt nach Gestaltung zu ringen schien, dar. Michael Bakunin und Pierre-Joseph Proudhon. Beide Bilder waren Aubin eine Erinnerung an den einzigen Menschen, der ihn unverändert geliebt hatte, solange er ihn kannte. Aubins Augen ruhten auf Proudhons vertieften, großen Zügen, und er dachte an das mächtige Leben dieses Mannes. Er saß vor dem Kamin auf einem niedrigen Lehnstuhl und hielt die Füße nach der wärmenden Flamme hingestreckt. So in seiner ganzen hageren Länge lag er da, seit zwei Stunden, die Blicke bald in die leise, knisternde Glut gebohrt, bald sie langsam durch das Zimmer wandern lassend, gleich als folgten sie den immer wieder entfliehenden Gedanken. Er träumte nicht, er dachte, rastlos und unablässig. Er war sehr bleich, und auf seiner Stirn lagen, wie Morgentau, die feinen Perlen kalten Schweißes. Der gleichmäßige, sonst wie gegossene Ausdruck seines Gesichts war gestört durch die Mühe des Denkens. Es war ein kühler, feuchter, nebelschwerer Oktobernachmittag, von welchem die Sonne sich mutlos abgewandt hatte. Aubin starrte regungslos in die Glut des Feuers, das mit jeder Stunde, in der die Dämmerung von draußen her seine Fenster mit dichteren Falten behängte, das Zimmer mehr erleuchtete. Er war seit einiger Zeit von einer Unruhe gequält, die er sich nicht zu erklären vermochte. Die Harmonie zwischen seinem Wollen und seiner Kraft war gestört. Zuweilen, wie in den letzten Tagen, glaubte er, dem Manne zu gleichen, der ein fürstliches Vermögen verschwendet hat und, zum Bettler geworden, nicht weiß, von was weiter leben. Dann wieder, wie heute, fühlte er, wie eine Überfülle von Kraft und Ideen ihn zu einem außergewöhnlichen Handeln drängte. Noch war er sich nicht klar. War sein Wille seiner Kraft nicht gewachsen, oder galt es nur, der Vorwärtstreibenden den ersten Stoß zu versetzen? Es würde sich entscheiden. Solange Orben denken konnte, hatte er gekämpft, gekämpft gegen alles, was ihn umgab. Als Knabe und Jüngling, wie ein Verzweifelter gegen äußere Fesseln und wie ein Tor gegen das Unabänderliche, wie ein Riese gegen Schatten und wie ein Fanatiker gegen das Stärkere. Als Mann mit sich, den zähen, aufreibenden, herben Kampf mit sich selbst, mit seinen eigenen Vorurteilen, seinen eigenen Einbildungen, seinen übertriebenen Hoffnungen, seinen kindischen Idealen. Einst hatte er geglaubt, die Menschen müssten sich von Grund aus ändern, damit er frei sein könne. Dann hatte er erkannt, dass er selbst erst frei werden müsse, um frei zu sein. So hatte er denn angefangen, all den Wust aus seinem Gehirn fortzuräumen, den Erziehung, Irrtum, wahllose Lektüre dort aufgespeichert hatten. Es musste wieder hell und klar in seinem Kopfe werden, das fühlte er, wenn er nicht in Nacht und Düsternis versinken wollte. Es galt, sich selbst zu finden, innerlich unabhängig zu werden, von allen Fesseln. Er wurde wieder er selbst. Hell und Licht wurde es in ihm, von allen Seiten brach die Sonnenflut auf ihn herein, und glücklich wie ein Genesender ließ er sich von ihren Strahlen bescheinen. Nun vermochte er ohne Bitterkeit seiner Jugend zu gedenken, über ihre Irrtümer zu lächeln und nicht mehr zu trauern über Jahre, scheinbar verloren in einem Kampfe, den in unserer Zeit jeder auszufechten hat, der sich über sie erheben will. Wer war Kara Aubin? Und welches war sein Leben gewesen bis heute? Er war jetzt fast 30 Jahre alt. In diesen 30 Jahren hatte er sich äußerlich eine unerschütterliche Ruhe und Überlegenheit, innerlich eine kühle Gelassenheit, die ihn jedoch immer noch nicht vor heftigen Schmerz und Grollempfinden bewahrte, erworben. Er war mit einem Wort ein unerbittlicher Kritiker, für den es keine anderen Gesetze gab als jene der Natur. Er hatte seine Mutter nie gekannt, das einzige fast und das letzte, dessen er sich aus seiner ersten Jugend erinnerte, waren die wilden, unklaren, leidenschaftlichen Erzählungen und Deklamationen eines alten, in Idealen verkümmerten, leidenschaftlichen Mannes gewesen, der mit ihm eine kleine, enge, stets unordentliche Stube in der Nähe des Boulevard Clichy, diesen Straßen, in welchen sich so oft die Verkommenheit mit dem Zug der Größe versteckt, bewohnt hatte. Dieser Mann war sein Vater gewesen. Wie sein Vater zu der Heirat mit der jungen Deutschen gekommen war, die ihre Jugendjahre in der ewig freudlosen und ewig unterdrückten Stellung einer Erzieherin in Paris verloren hatte, wusste eigentlich nur einer. Dieser eine war sein einziger Freund und hieß Adolphe Ponteur. Was Kara von ihm, der zugleich des im sechsten Jahr völlig verwaisten Knaben einziger Beschützer wurde, über seinen Vater in späteren Jahren erfuhr, war ungefähr das folgende. Die Wiege Jean-Jacques Aubins, er war nie auf diesen Vornamen getauft, aber er nannte sich nie anders, war getragen worden von den letzten Wogen der großen Revolution. Sein Vater war Getreidehändler gewesen, der unter dem ersten Napoleon durch kluge Berechnung sein verlorenes Vermögen zehnfach wiedergewonnen hatte. Jean-Jacques wurde mit Hilfe desselben fast 50 Jahre alt, ohne zu wissen, dass man zum Leben Geld braucht. Als er vor diese Wahrheit gestellt wurde, war er ein durchaus lebensunkundiger, durchaus glücklicher und durchaus einsamer, wenn auch nicht vereinsamter Mensch. Ein Mann, der in diesen 50 Jahren unermesslich viel gelesen und gelernt hatte, ohne jemals daran zu denken, das Gelernte zu verwerten. Ein Revolutionär, der Ideen der Menschheit ohne verbitternde Hoffnungen und fast auch ohne Wünsche. Ein Kind und ein Idealist von einer rührenden Unbefangenheit und einer erstaunlichen Frische des Körpers und des Geistes. Er hatte stets seinen Ideen nie dem Leben gelebt und ein Weib nie berührt. Ein halbes Jahrhundert war an diesem Mann vorübergezogen, ohne ihn in seinen Strudel gerissen und verschlungen zu haben. Der Waffenlärm des korsischen Eroberers, des durch Gewalt gehobenen und gestürzten, durch Gewalt großen und kleinen, verfolgte ihn durch seine ganze Jugend. Doch er lauschte auf die Taten des Tages nicht mehr, als Kinder auf die Vorzeiterzählungen ihrer Ammen und Erzieher lauschen. Die Revolution von 1830, sie war für ihn nur ein Schatten, der störend auf seine Arbeit fiel. Denn er beschäftigte sich damals gerade damit, Malthus schreckliche Irrtümer, die Erde habe nicht Raum und nicht Nahrung genug für alle, nachzurechnen, ohne sie ergründen zu können. Er ahnte das Herannahen eines neuen Kampfes, gegen den die politische Zwistigkeit des Tages nur ein Knabengezänk war. Daher horchte er mit derselben Aufmerksamkeit des genialen Saint-Simon prophetischen Worten, wie den wilden Flüchen Babeufs des Kommunisten. Daher verfolgte er mit demselben Eifer Fouriers Phalanstère, die unmöglichen Phantasien eines Tollhäuslers und die Arbeiten der Reformer während der Zeit des Julikönigtums. Und schwankend von einem zum anderen sah er heute in dem Ikarien des Vater Cabet das gelobte Land, morgen in Louis Blanc, dem gleisnerischen Schönredner, dem rettenden Heiland entgegen. Von dem Proletariat selbst, das in dem Morgengrauen dieser Jahrzehnte die ersten schweren Atemzüge des Erwachenden tat und, noch unbewusst seiner Kraft, die riesigen Glieder dehnte, sah er nichts. Von demselben Augenblick an, in welchem ihn die Notwendigkeit des Erwerbs überwältigte, wurde dies anders. 10 Jahre genügten, um aus dem zurückgezogenen, frischen und lernfrohen, einen verbitterten, schnell alternden und dennoch täglich mehr zum Leben erwachenden Menschen zu machen. Es waren nicht mehr die großen Götzen der Zeit, die er liebte. Er begann über sie zu spotten und an den Ideen, den kleinen Kämpfen des Tages teilzunehmen, die ihn 50 Jahre lang angewidert hatten. Außerordentlich schwer lernte er, seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu verwerten. Er lebte kümmerlich in untergeordneten Beschäftigungen verschiedenster Art, zu alt, um das Leben noch ganz verstehen zu lernen, und zu jung in seinem jungen Erwachen, um es nicht mit dem ganzen Ungestüm eines unerfahrenen 20-Jährigen zu erfassen, wurde er von einer Enttäuschung zur anderen gerissen, die sein Urteil nicht klarer und seinen Fuß nicht sicherer machten. So sah die Februarrevolution den alternden Mann auf den Barrikaden unter den Scharen der Aufständischen, die sich um das Phantom der politischen Freiheit schlugen. Seine Begeisterung und sein Mut waren um nichts geringer als die der Arbeiter in den blauen Blusen, neben denen er stand. Der Fall des Julikönigtums erfüllte ihn mit maßlosen Hoffnungen. Seine Bücher lagen verstaubt, ausgelöscht war hinter ihm die Vergangenheit seines stillen Denkerlebens. Er war jetzt ein Arbeiter. Das Luxemburg, wo die Delegierten seines Standes auf verlassenen Sammetsesseln thronten, war ihm der Himmel, von dem er Rat und Hilfe auch für sich erhoffte. Täglich ging er zu der Mairie seines Arrondissements, um den Betrag zu erheben, den der Staat sich gezwungen sah, an alle unbeschäftigten Arbeiter, welche Arbeit hätte Jean-Jacques in den Nationalwerkstätten tun können, auszuzahlen. Er sah nicht die Wahnwitzigkeit dieses Beschlusses, der zu neuen und blutigeren Kämpfen führen musste. Denn zweierlei hatte er in 50 Jahren noch nicht gelernt. Dass der Staat nur ausgeben kann, was er eingenommen hat, und dass daher alle Versuche, die soziale Frage durch ihn von oben her zu lösen, von vornherein aussichtslos sind. Aber als er an sich hätte lernen können, während der Tage der Juni-Insurrektion, in denen die Arbeit ihren ersten, wirklichen Kampf mit dem Kapital aufnahm und aus der furchtbaren Niederlage in dieser merkwürdigsten aller Schlachten die Lehre zog, dass die Vorrechte der Macht mit tödlicheren Waffen als denen der Gewalt bekämpft werden müssen, lag er krank unter der Wucht der ungewohnten Aufregungen danieder. Zu seinem Glück, denn er, welcher schon die politische Revolution des Februar, die Abrechnung der Bourgeoisie mit dem Königtum, mitgekämpft hatte, deren Belanglosigkeit er nicht zu erkennen vermochte, wie hätte er sich fernzuhalten vermocht von den Tagen, in denen das Proletariat mit dem Bürgertum abzurechnen gedachte. Hätte er nicht ein trauriges Ende finden müssen, verdurstend und verfaulend in den schrecklichen Kellerlöchern, in die man die Gefangenen zusammenpferchte, oder verkommend als Deportierter in einer der überseeischen Strafkolonien seines Landes. Er blieb davor bewahrt. Als er sich erhob, stand das bebende Paris im Zeichen des Schreckens vor dem roten Gespenst des Sozialismus. Auf den Kampfplatz war ein Mann getreten, dessen Blick tiefer als irgendein anderer die Menschen und Dinge durchschaute. Proudhon hatte sein erstes Journal, den Repräsentant du Peuple, gegründet und am 31. Juli in der Nationalversammlung unter Hohngelächter und Beschimpfungen seine berühmte und berüchtigte Rede über die Einkommensteuer, die Unentgeltlichkeit und die Gegenseitigkeit des Kredits gehalten. Doch Aubin sah in dem größten und kühnsten Manne seiner Zeit nichts als den Verräter an der Sache des Volks, weil er die Schlachten des Juni nicht mitgeschlagen hatte. Blind wie er war, vermochte er ebenso wenig das Projekt zu begreifen, vielleicht das bedeutendste und weittragendste, das jemals einem menschlichen Gehirne entsprossen, welches Proudhon ein halbes Jahr lang als Banque des Chances erörterte und von Dezember 1843 bis zum April des nächsten Jahres als Banque du Peuple in seinem zweiten Journal Le Peuple zu realisieren versuchte, bis die rohe Hand der Gewalt das fast fertige Gebäude in den Grund hinein zerstörte, indem es den Baumeister einkerkerte. Was der Vater in der Wildernis der Tage, vielleicht weil es ihm zu nahe stand, nicht zu erfassen vermochte, sollte der Sohn nun in seiner ganzen Tragweite und ungeheuren Bedeutung erkennen. Unabhängig vom Staate, vermittels des Prinzips der Gegenseitigkeit jedem zu ermöglichen, seine Arbeit zum vollen Ertrage ihres Wertes auszutauschen und so ihn mit einem Wort zu befreien. Diese letzte, große, unblutigste aller Revolutionen, die einzige, welche die Garantien eines dauernden Sieges in sich trägt, an ihrem ersten Erwachen ging Jean-Jacques fast gleichgültig vorüber. Die Wahl Louis Napoleons zerstörte die letzte seiner Hoffnungen. Von nun an hasste er Cavaignac, den Wortbrecher, nicht mehr als diesen Usurpator. Es dauerte lange, bis er sich von der dumpfen Betäubung erholen konnte. Es dauerte Jahre. Er lebte sie in steter Sorge um sein tägliches Brot. Diese Sorge war es vielleicht, die ihn noch am Leben erhielt. Seine späte Heirat war mehr das Werk eines Zufalls als der Überlegung und des Wollens. Er traf mit der Frau seiner Liebe zusammen in demselben Hause, in welchem sie Erzieherin war und in welches er kam, um ihre an zwei unbegabten Söhnen begonnene Erziehung zu vollenden. Die traurige Abhängigkeit ihrer Lage führte sie enger zusammen. Sie interessierte sich für ihn und er liebte das 27-jährige Mädchen aufrichtig. Sie lebten zusammen in einem stillen und nicht großen, aber sicheren Glück. Kara wurde geboren als der Sohn eines Mannes, der längst die Mittagshöhe des Lebens überschritten hatte und einer Frau, die noch weit von ihr entfernt war. Die Mutter starb bei der Geburt. Jean-Jacques brach völlig zusammen. Er war jetzt in der Tat ein alter und müder Mann. Er hatte seinen Glauben mit seiner Frische verloren, seine Leidenschaft war verflogen. Und was er dafür zu geben suchte, waren nur noch leidenschaftlich aufgeregte Deklamationen. Zwischen ihnen und den unbeholfenen Zärtlichkeiten Adolphe Ponteurs wuchs der kleine Carat auf und war 6 Jahre alt, als sein Vater mit einem schrecklichen Fluch gegen den dritten Napoleon und ohne einen Blick für ihn starb. Das ist in großen Zügen, was Adolphe Ponteur dem Kinde über seine Eltern erzählte in den Jahren, in welchem er ihm ein besserer Vater war, als es der Rechte je hätte sein können. Er teilte sein schmales Brot, sein enges Zimmer und sein altes Herz mit dem Knaben. Er wollte ihn schreiben und lesen selbst lehren und setzte seinen Stolz darein, es durchzuführen, aber es stellte sich heraus, dass es nicht Carat, sondern ihm selbst an den Fähigkeiten dazu mangelte. So sandte er ihn von seinem 9. Jahre ab in die große Stadtschule seines Arrondissements. Der Krieg von 1870 kam, und der Knabe hatte sein 13. Jahr erreicht. Adolphe träumte von der Glorie seiner Landsleute, und Carat lebte unbekümmert weiter. Die Tage der Kommune waren da, in denen ganz Paris abermals ein Chaos von Blut, Rauch, Lärm, Wut und Wahnsinn zu sein schien. Mit Schrecken sah Adolphe in den dunklen Augen des Knabens eine Flamme aufschlagen, welche ihn zum ersten Mal wieder an Jean-Jacques erinnerte, und er, der ehrliche Kleinbürger, der immer nur die äußeren Schrecken einer Revolution vor Augen gehabt hatte, ohne befähigt zu sein, ihre inneren Segnungen zu erkennen, erschrak darüber so, dass er den Entschluss fasste, sich von ihm zu trennen und ihn fortzubringen aus diesem vergifteten Paris, diesem Paris, ohne dass er selbst nie hätte leben können. Er brachte ihn nach dem Elsass, nach Mühlhausen, der langweiligen großen Fabrikstadt, der jetzt, nachdem sich der große Krieg ausgetobt hatte, die Aufgabe geworden war, auf der Grenze zwischen den erschöpften, aber nicht versöhnten Feinden zu balancieren. Ponteur besaß dort eine alleinstehende Verwandte, eine echte Französin, die nie ein Wort Deutsch gelernt hatte, und Carat Verwandte von seiner Mutter her. Einen deutschen Regierungsbeamten, der sich die Berufung auf diesen höheren Posten durch außergewöhnliche diplomatische Begabung verdient hatte, das heißt dadurch, dass er seine Gedanken und Gefühle trefflich unter Worten zu verbergen verstand. Mademoiselle Ponteur ging außerordentlich liebreich und ängstlich mit Carat um, gab ihm ein kleines Zimmer und zu essen und ließ ihn im Übrigen tun und lassen, was er wollte. In den 4 Jahren, in denen er unter ihrem Dache, welches nichts mehr zu beschützen hatte als die stillen Erinnerungen vergangener Zeiten, lebte, geschah es nicht ein einziges Mal, dass er mit einer Bitte zu ihr gekommen wäre, und nicht ein einziges Mal, dass sie es gewagt hätte, ihm einen Rat zu erteilen. Sie wusste ganz und gar nicht, was sie mit ihm anfangen sollte, und fühlte sich sehr erleichtert, als sie merkte, und sie merkte es in der ersten Stunde, dass der Knabe bereits sehr gut gelernt, mit sich selbst fertig zu werden. Die Verwandtschaft seiner Mutter erfüllte ihre Pflichten gegen ihn dadurch, dass sie ihn jede Woche einmal an ihrem Familientisch lud, wo er inmitten einer Schar verzogener und lärmender Kinder saß, deren Sprache er anfangs gar nicht und später nur schwer verstand, sich immer sehr unbehaglich fühlte und es mit der Zeit ebenfalls dahin brachte, dass man sich nicht weiter um ihn kümmerte und es nicht übel vermerkte, wenn er mit seinen Besuchen immer sparsamer wurde. Bei Mademoiselle Ponteur lernte er sein Alleinsein und seine Unabhängigkeit schätzen. Bei seinen Verwandten sog er einen unaustilgbaren Widerwillen gegen deutsches Bürgerleben in sich ein. Er blieb 5 Jahre in diesem Ort, 5 Jahre, in denen er nie nach Paris zurückkehrte. Seine Ferien verbrachte er auf Fußreisen in den südlichen Vogesen, die so wenig bekannt und in ihrer Einsamkeit und keuschen Herbheit so schön sind. Sein Blick sah nach Paris, wenn er auf der Grenze der Gebirgshöhe hinschritt. Als er 15 Jahre alt war, fand er einen Freund in der fremden Stadt. Es war ein französischer Arbeiter, der seinen Vater gekannt auf irgendeine Weise von Carrar gehört hatte und ihn eines Tages anredete, als er von der Schule kam. Von dem Tage an saß Carrar jeden Abend, wenn die Feierstunde geschlagen hatte, in einer kleinen Wirtschaft inmitten eines Kreises von Arbeitern, unter denen keiner war, der nicht wenigstens doppelt so viele Jahre gezählt hätte als er selbst, und von denen jeder die besondere Pflicht zu haben glaubte, dem pauvre enfant, das hier so allein war, etwas Liebes zu erweisen. Der eine drehte ihm Zigaretten, der andere lehrte ihm Billard spielen und der dritte erzählte ihm von den vergangenen großen Tagen, als die Völker versucht hatten, sich frei zu machen, vive la commune. Carrar hörte von den Hoffnungen und Wünschen des Volkes aus dem Munde derer, die zu ihm gehörten. Er begann zu ahnen, zu sehen, zu denken, aber nur wie durch einen Schleier. Die Schule wurde ihm zum Gefängnis, da sie ihn zwang, das zu lernen, was er für unnütz hielt, und ihm nichts von dem lehrte, was er zu wissen wünschte. Sie gab ihm auf keine seiner nie gestellten Fragen eine Antwort. Er hatte keine Freunde unter seinen Schulgenossen. Er war nicht beliebt, aber keiner hätte es gewagt, ihm etwas in den Weg zu legen. Nur einer suchte seine Freundschaft. Es war der älteste Sohn seiner Verwandten. Er hieß Friedrich Waller. Waller war auch der Mädchenname von Carrars Mutter gewesen und war mit Carrar im gleichen Alter, mit dem er jahrelang dieselben Klassen derselben Schule besuchte. Er war klug, ohne besondere Begabung, gleichgültig, ohne ein inneres Interesse an Carrar je ganz ersticken zu können und von dem Wunsche beseelt, dessen Vertrauen zu erwerben, das dieser ihm nie, auch in den gewöhnlichsten Dingen nicht, schenkte, und trotzdem ihn diese Unzulänglichkeit oft erbitterte, verlor er in diesen Jahren nie ein Gefühl der Sympathie für Carrar, das sich bei ihm aus Interesse, Bewunderung und Neugierde zusammensetzte. Carrar war in seinem 18. Jahre ein hochaufgeschossener, blasser, äußerlich völlig leidenschaftsloser, innerlich sich in Gedanken und Leidenschaften verzehrender Mensch, der seine Tage in dumpfer Resignation auf der Schulbank und in zwanglosem Verkehr mit seinen Freunden, den Arbeitern, bei Père François und seine Nächte in wahnsinnigen Grübeleien über Gott und die Unsterblichkeit der Seele und über jenen tausend Fragen, die jeder Denkende einmal an sich und in sich selbst gelöst haben muß, verbrachte. Als er 15 Jahre alt geworden war, vernahm er aus Paris die Todesnachricht seines alten Freundes. Es war das letzte Mal in seinem Leben, dass er einen Schmerz durch Tränen zu lindern vermochte. 2 Jahre später starb die Frau, bei der er jahrelang gelebt und mit der er nie ein inniges, aber auch nie ein unfreundliches Wort gewechselt hatte. Sie hatte ihn wirklich lieb gewonnen, aber nie den Mut gehabt, es ihm zu zeigen. Er hatte ihr nie mehr und nie weniger entgegenbringen können als eine unveränderliche, fremde Achtung. Er verbrachte noch 1 Jahr in einer anderen Familie. Dann ging er mit einem leidlichen Zeugnis, mit dem er nichts anzufangen wusste, und mit einem unerschütterten Zukunftsglauben nach Paris zurück. Wie eine schon verloren geglaubte Mutter begrüßt er die Stadt seiner Kindheit. Tagelang tat er nichts anderes, als mit weit geöffneten Augen und klopfendem Herzen selig durch die Straßen zu irren und den Duft der Weltstadt auf seine erregten Sinne wirken zu lassen. Diesen Duft, welcher so berauschend und so betäubend wirkt, wie der Kuss einer ersten Liebe in der ersten Nacht. Ende von Teil 8.